Ich möchte mich beschränken bei dieser Einleitung auf die Fragestellungen aus dem ersten Teil, skizzenhaft, stichwortartig, und was beim letzten ersten Teil vor einem Jahr übersprungen worden ist, sozusagen vorenthalten worden ist, nämlich eine Skizze der sogenannten großen proletarischen Kulturrevolution in China. Dieser Kulminationspunkt der sogenannten chinesischen Revolution und dieses Problem für die proletarische Weltrevolution in China, das muss jetzt nachgeholt werden, und das kann aber ebenfalls hier nur äußerst skizzenhaft versucht werden. Erstens, weil das so ein komplexer und noch gar nicht wirklich erforschter Teil der chinesischen Geschichte ist, wo es eine Überforderung bedeuten würde, das hier auch nur dem geringsten Anspruch nach auch nur in der Verlaufsgeschichte, in der Ereignisgeschichte auch nur darzustellen, sondern es muss da nur ein Problemaufriss versucht werden, um zu der Faszination hinzuführen, um die Faszination plausibel machen zu können, die die chinesische Revolution in Gestalt der großen proletarischen Kulturrevolution auf die Linke im Westen, besonders in der Bundesrepublik Deutschland in den 60er Jahren, ausgeübt hat. Dieses Faszinosum Kulturrevolution, Maoismus in Gestalt der Kulturrevolution, sollten wir versuchen zu erklären. Es geht aber auch nur anhand von Problemaufriss und Stichworten. Schließlich wird in diesem ersten Teil versucht werden müssen, die Ausstrahlung auf die kommunistische Weltbewegung kurz zu schildern und auch zu differenzieren zwischen der Ausstrahlung auf den Westen, namentlich Frankreich, Westeuropa, USA spielt eine andere Rolle, und dann auf Mitteleuropa, nämlich nicht einfach Westeuropa, sondern Mitteleuropa, BRD, Skandinavien. Damit wäre der erste Teil abgeschlossen, und bei dem Gang dieser skizzenhaften, problemaufrissartigen Kurzdarstellung möchte ich versuchen, die Topoi und die, die Formeln der maoistischen Ideologie auch herauszuarbeiten, so wie sie dann auf die westliche und namentlich westdeutsche ML-Bewegung gewirkt haben, überkommen sind. Das Ganze ist, da gab es ja auch auf der Website so eine irritierte oder mehr oder weniger ernst gemeinte Frage. Das Ganze ist methodologisch natürlich ein Abenteuer, nämlich dieser Versuch, das Ganze historisch-materialistisch anzugehen, dieses Phänomen Maoismus. Der schwierige Satz, dass nicht aus den ideologischen Nebelbildungen einer Bewegung, sondern aus dem materiellen Lebensprozess und den materiellen Widersprüchen der Basis, wie Marx es bezeichnet, des Widerspruches zwischen den Produktivkräften einer Gesellschaft und den Produktionsverhältnissen einer besonderen Gesellschaft heraus, diese ideologischen Nebelbildungen erklärt werden sollen, und dass das die einzig wissenschaftliche, wie Marx das nennt, einzig wissenschaftliche materialistische Methode der Analyse sei, ist natürlich ein ungeheurer Anspruch, der kaum eingelöst worden ist und der kaum eingelöst werden kann, auch von Leuten, die sich als historisch materialistisch selbst sehen. Und deswegen kann hier nur als Problemaufriss, wie schon im ersten Teil, versucht werden, die Spannung deutlich zu machen, quasi die Verrücktheit, die sie schon frühzeitig Karl Marx so formuliert hat, in der Fußnote im Kapital, die wir letztes Mal auch eingangs zitiert haben, wo er schreibt, also 1867, während man sich nach der Niederlage der 1848er Revolution in Europa innerhalb aristokratischer und bürgerlicher Kreise fürs Tischrücken begeisterte, entfaltete sich in China eine mächtige Befreiungsbewegung, wo vor allem unter den Bauern die Taiping-Revolution, das ist übrigens nicht von Marx, sondern das ist die Anmerkung zu Marxens Satz im Fetischkapitel des Kapital 1, wo er eben unter Anspielung auf diese Taiping-Revolution davon spricht, dass die Ware ein so vertracktes Mystifikationsding ist, dass sie sich wie also ein Holzkopf mit Grillenentwicklung aus diesem Holzkopf heraus oder wie ein Holztisch auf den Kopf stellt und tanzt und also die Welt sozusagen upside down erscheinen lässt. Auch in der Realität falscher, aber realer Schein, verkehrter Schein, also Verrücktheit der Wert- und Warenform. Und diese Verrücktheit des Fetischcharakters der Ware und seines Geheimnisses, die bringt Marx schon hier unmittelbar in Verbindung mit der chinesischen Revolution. Hier muss kurz wir müssen uns klar machen, dass die chinesische Revolution nicht dasselbe ist wie die Revolution in China. Schon sehr frühzeitig ist in dem Selbstausdruck der Revolution in China, seit der Taiping-Revolution namentlich, man muss hier wichtige Namen nennen, an denen das auch im Einzelnen studiert werden kann, der selbst also auch psychotische, zeitweilige Führer und Kopfdenker der Taiping-Revolution war ja ein Exponent eines verrückten Anspruches, nämlich des Anspruches, die asiatische Produktionsweise aufzubrechen durch eine Herstellung, durch die Bauernrevolution und die Revolution des damals schon als ganzes Volk bezeichneten, also Volksrevolution, Bauernrevolution als Volksrevolution und über die Bauern hinaus, Herstellung einer Art Himmelreich auf Erden, eines Reiches der ewigen Harmonie. Und diese Realpolitik, die damit verbunden war, nennen wir es einfach Realpolitik, also eine praktische Effektivität, die sich dem aufnötigte, diesem Vorhaben, und gleichzeitig die hochgespannten utopischen und kiliastischen, also heilsreligiösen Aufladungen in dieser Massenbewegung, die bildeten eine Kombination, eine Verschränkung von subjektiven und objektiven Faktoren und von Basiswidersprüchen und Überbauverklammerungen dieser Widersprüche, die tatsächlich immer wieder etwa auch in der Mao-Zeit während der Kulturrevolution gab es eine Zeit lang während der ersten Krise der Kulturrevolution 1966 auf 67 plötzlich Wandzeitungen in Beijing, wo es hieß, Mao ist ein Verrückter. Also man hat da immer eine Achse, wenn man sich das näher an den Personen anguckt, wo das Symptom der Verrücktheit, der Verkehrung von Objektiven und Subjektiven ins Auge springt geradezu. Und anders als durch ein verrücktes und praktisch gewaltsames Vorgehen schien auch das Aufbrechen der asiatischen Produktionsweise nicht möglich in China. Wir hatten bei der letzten Veranstaltung letztes Jahr auch sehr darauf insistiert, dass es in China nie einen Feudalismus, eine Periodisierung wie in Westeuropa gegeben hat, also Sklavenhaltergesellschaft nach dem Urkommunismus, Sklavenhaltergesellschaft, dann Feudalismus, dann bürgerliche Gesellschaft und schließlich Sozialismus, so einer deterministischen Reihe, sondern dass gerade die Selbsteinstufung auch bei Mao Zedong, um nur was an dieser Person festzumachen, Chinas als eine aus der feudalen Periode heraus sich revolutionierende Gesellschaft, dass ein Selbstbetrug war und dass es eigentlich sozusagen nur noch viel schlimmer war mit dieser Rückständigkeit Chinas, sondern dass es sich tatsächlich um ein Heraussprengen der modernen Elemente seit der Taiping-Revolution aus einer asiatischen Produktionsweise handelt. Und dieses Problem einer besonderen Rückständigkeit, die Marx die asiatische Produktionsweise nennt, und einer besonders rigiden Modernisierung, die von außen durch die imperialistische Hegemonie und die imperialistische koloniale und halbkoloniale Beherrschung und Unterwerfung Chinas seit den Opiumkriegen im 19. Jahrhundert auch die modernen bürgerlichen und kapitalistischen Momente in China sozusagen gezüchtet hat. Daraus ist eine Spannung entstanden, die auch wiederum diese scheinbare und wirkliche Verrücktheit des Vorhabens, die ganze Gesellschaft in den Weltmarkt hinein zu mobilisieren, auch wieder sich ausdrückt. Das Ganze, haben wir ebenfalls darauf hingewiesen, ist in einer ideologischen Entwicklung, die zunächst anarchistisch war. die sehr stark von den konfuzianistischen und oben und den daoistischen unten Ideensystemen gespeist war, woher auch sonst. Gleichzeitig natürlich die Impulse aus dem Westen, namentlich von den USA und von Westeuropa, erhielt und aufsuchte bei der entstehenden intellektuellen Schicht, bei der Intelligenzia, die sehr schnell auch eine bürgerlich-revolutionäre Intelligenzia war. Wir können das soziologisch jetzt nicht nachverfolgen, wie das vor dem Ersten Weltkrieg und vor der sogenannten Oktoberrevolution in China also sprunghaft sich eskaliert hat, diese Entstehung einer revolutionären, modernen, sozusagen einer Westler-Intelligenzia, die auch im Ausland studierte, die zum Teil ins Ausland ins Exil ging. Wir nennen hier nur Sun Yat-sen als den später bedeutend gewordenen Kopf einer solchen demokratisch-bürgerlichen organisierten Bewegung für die chinesische Moderne und ein chinesisches Nation-Building im Sinne der westlichen Demokratie und der Moderne mit Einschränkungen. So westlich, wenn man näher hinguckt, war das auch bei Sun Yat-sen nicht orientiert. Es war eine sehr autoritäre Vorstellung von Verfassung und Verfasstheit dieser bürgerlichen chinesischen Gesellschaft, wie er sie projizierte. Und dann, weil diese sogenannte bürgerliche Revolution von 1911 noch gar keine richtige bürgerliche Revolution war und zu einem Stau der modernen und modernistischen Elemente in China führte, war dann erst eine Lösung, eine Befreiung dieses Staus durch den Anstoß der russischen Revolution, die dann zum Aufbau der Sowjetunion führte, Anfang der 20er Jahre, der Faktor, der es dieser Intelligenzia, die inzwischen durch eine ungeheuer antiimperialistisch sich aufladende und in einem mit sozialistischen Vorstellungen auf unmittelbar verbundenen nationalistischen Projekt sich aufladende Intelligenzia, wo die dann durch die Komintern, die ich glaube 1920 oder 21 gegründet worden ist, 21 direkt eine Anleitung und eine Möglichkeit erhielt, einen Apparat aufzubauen, sozusagen eine Doppelpartei, einmal die Volk-Staat-Partei, Kuomintang, die Sun Yat-sen sozusagen prägte und wo Sun Yat-sen sein Vehikel bekam, um China sozusagen gegen diese Warlords, die direkte sozusagen Kettenhunde der imperialistischen Mächte in China waren, weitgehend oder auf eigene Rechnung China ausplünderten und zerteilten, wo China da also im Sinne einer chinesischen Republik überhaupt erst in den 20er Jahren aufgerollt werden konnte mit diesem Apparat. Und dieser Kominternapparat, der dieses Modell für die Kuomintang auf die Beine stellt und der sie beriet und der sie militärisch ausbildete in Moskau und dann auf der Militärakademie, der Whampoa-Militärakademie des Kuomintang-Regimes, dem wurde sozusagen als Pilotfisch oder als innere Führungskader die Kommunistische Partei Chinas, die 1921 gegründet worden ist, ich meine, sie wäre erst 21 offiziell gegründet worden, beigestellt oder sozusagen introjiziert. Und auch das war eine Angelegenheit, hatten wir festgestellt, hochmilitärischer Art, sodass die bürgerliche Revolution und die dem Anspruch nach proletarische, kommunistische Revolution, verkörpert durch die KP Chinas, also in dieser Doppelpartei, das war auch bis zur bis zur fast schon äußerlichen Selbstauflösung der KP Chinas und ein ineinander Aufgehen der beiden Parteien der Fall, dass da diese Doppelpartei eine Militärorganisation war. So wie die Revolution in China, die sich als chinesische Nation-Building, chinesische Revolution verstand, von Anfang an eine Bürgerkriegsorganisation gewesen ist. Dass man das nie vergisst, ist wichtig, weil dadurch auch die Grundlage der Mao-Ideologie, das sogenannte Mao Zedong-Denken oder die Mao Zedong-Ideen, die davon ausgehen, verständlich werden, die davon ausgehen, die Gewehre bestimmen alles, die Herrschaft, der Staat. Man muss davon auch ausgehen, dass das chinesische Wort für Staat nicht das im engen rechtsstaatlich-politischen Sinne begriffene Staatswesen des Westens ist, sondern dass Staat synonym mit Herrschaft überhaupt ist. Ich weiß nicht, inwieweit der Machtbegriff da so auch mit eingeht, aber Staat ist dann einfach Herrschaft schlechthin, Guojia. Und dieses Herrschaftsgebilde, Partei, die von Anfang an von oben versucht, die revolutionären Impulse der Massen, wer immer das nun klassenanalytisch ist, zu organisieren als militärische, als Bürgerkriegsorganisation, das ist eigentlich der Sockel und das ist eigentlich der rote Faden bei der ganzen Organisations- und auch Ideologiegeschichte des Maoismus dann geblieben. Man denke nur an den sogenannten Mao-Anzug, der eigentlich ein Sun Yat-sen-Anzug ist. Also das heißt, der Kader war, ob nun bürgerlicher Parteikader oder kommunistischer Parteikader, einfach ein Militärkader, also sagen ein Offizier, ein Politoffizier. Soweit waren die Grundkoordinaten dessen, was man unterscheiden muss als chinesische Revolution im Sinne von Nation Building und im Sinne von bürgerliche Konstitution einer Gesellschaft aus der asiatischen Produktionsweise heraus unterscheiden muss von dem, was die proletarische Weltrevolution seit dem 19. Jahrhundert in China dargestellt hat. Wir hatten letztes Jahr herausgearbeitet etwas, dass das Proletariat in China als eine Sektion, als ein Teil des Weltproletariats nun genau dadurch, dass die großen Industriezentren, die es konstituierten und herausschweißten aus der Bauernmasse des Landes, die großen Industriezentren, immer wieder kommt man auf Shanghai oder in Nordchina, diese Region, weil an der Mandschurei, aber vor allem Shanghai als das moderne Zentrum Chinas bis heute, dass da die Arbeiterbevölkerung zugleich eine antiimperialistische und eine Bevölkerung war, die ihre Klassenkämpfe, und zwar sehr rigide Klassenkämpfe, wir haben bemerkt, dass dort die Frauen und die Kinder in diesem Proletariat frühzeitig eine viel stärkere Rolle als im Westen und in den meisten Teilen der Welt spielten auch, in dem Proletariat, was eben in Textilbetrieben und in Leichtindustrie und so weiter auch gerade die Kinder- und Frauenarbeit besonders ausgebeutet hat, dass die nun gleichzeitig sich als ein nationalistisches und antiimperialistisch-nationalistisches Proletariat erfuhren in den Klassenkämpfen. Und dann müssen wir noch einmal sagen, dass dieses Selbstbild einer sozialistisch-kommunistischen Orientierung ein sehr stark anarcho-kommunistisches gewesen ist in jener Phase. Auch das lässt sich sehr genau zeigen an den Gründern sowohl der bürgerlichen Bewegung, publizistisch und organisatorisch, auch der Kommunistischen Partei Chinas. Ich will jetzt keine Namen nennen, weil das zu sehr ausufern würde. Ich will nur auf dieses hervorragende Buch von 1970 herum, wo das alles belegbar ist, 1974 von Peter Opitz, wo das an einzelnen Biografien bis Mao Zedong hin unternommen wird, zu zeigen, wie die Prägung, wie unoriginell im Grunde auch Mao Zedong war, der nämlich im Grunde alles von diesen zum Teil anarcho-kommunistischen Vordenkern hatte, als auch von denjenigen, die nun als Instrukteure Anfang der 20er Jahre die Sache sozusagen aus der Sowjetunion von der Komintern her auf organisatorisch und ideologisch als Leninisten auf die Beine stellten. Jetzt sind wir bei dem Stichwort, das wir auch nur kurz streifen können, der kurzen Geschichte einer kommunistischen... Mir ist das vollkommen unklar geblieben jetzt, worin sich denn dieser Anarcho-Kommunismus oder diese anarcho-kommunistische Haltung ausdrücken soll. Also es klingt jetzt in meinen Ohren tatsächlich zutiefst exotisch. Das gibt Gelegenheit, jetzt schon gleich auf etwas hinzuweisen, was mit der schwierigen Klassenanalyse in China zusammenhängt, von Anfang an schwierigen Klassenanalyse. Und als Stichwort darauf, als stichwortartige Auskunft darauf, kann man nur sagen, dass das Proletariat in China von der Bauernschaft zunächst mal gar nicht so klar abzusondern war. Das waren ja erstmal Leute, die direkt in einer Landflucht oder aus direkter Kooptation vom Land her in diese Industriezentren sofort eingestampft wurden. Das ging also eigentlich noch viel schneller und rascher und qualvoller vor sich als dieses plötzliche unter dem Zarismus in Russland ein paar Jahrzehnte vorher stattgefundene hochkonzentrierte Proletariat, das da sozusagen aus der Retorte fast schon unter diesem Zarismus gezüchtet worden war und einigen großen Industriezentren sich dann auch konzentriert hatte und deswegen auch so klassenkämpferisch auch gut organisiert, menschenwirklich gut organisiert war und gleichzeitig so klassenkämpferisch und schlagkräftig dann auch wurde, schon im Kampf ums Teewasser, wie Lenin das nannte oder wie die das damals in Russland nannten. Noch viel intensiver war das in China, diese bäuerliche Herkunft, auch bei den Kronstädter beim Großteil der Sowjet und so wurde das immer diagnostiziert, dass da noch viel Verbindungen, Annabelungen aufs Land zu einer bäuerlichen Herkunft bestanden haben, bis in die 20er Jahre hinein. Und so war das in China und so ist es eigentlich in China bis heute noch sehr weitgehend. Man könnte sagen, dass in China seit je das Problem der Industrialisierung das war, dass die bäuerliche Herkunft, die bäuerliche Mentalität gebrochen oder umgeformt, umgemodelt werden musste für ein modernes Industrieproletariat. Und das geschah die ganze Zeit mit verschiedenen Mitteln. Einmal durch brutales Herannehmen und Ausbeuten und auch terroristisches Brechen dieser klassenkämpferischen Impulse, die damit einhergingen, dass das eben Bauern waren, die auch eine lange, lange Tradition der Bauernaufstände und des Verfressens der Ernte und wo Aufruhr, Revolution, Rebellion immer von Fete nicht zu trennen war. Ja, von direkter, von Orgie, von Fete, von Aufessen der Ernte, von Verweigern der Abgaben, also von sozusagen anarchischen außer Rand und Band geraten. Das könnte ich jetzt alles belegen und auch mit entsprechenden Beispielen. Da verweise ich vor allem hier auf die Sozialgeschichte der Kulturrevolution von Hoffmann, wo ich eigentlich auch die meisten Impulse daraus entnehme, wenn ich das belegen will. Und das ist also ein ganz hervorragende, ich konnte es leider, weil ich es hier einmal zur Hand haben musste, jetzt nicht noch hinlegen. Später wird man nochmal so ein paar besonders geeignete Analysen, klassische Analysen der Sozialgeschichte Chinas erwähnen müssen. Ich verweise auch auf diesen Charles Reeve, ich weiß nicht, ob der dort liegt, nee, der Reeve liegt nicht dort, aber der Caio Brendel, also die linkskommunistische Analyse der chinesischen Geschichte, ja, ist hier, also diese kleine, schmale Broschüre, gibt es auch online. Da wird also immer wieder geschildert, die anarchistische Tradition, nicht nur anarchische, sondern auch die anarchistische Tradition, was die Ideenwelt betrifft. Und da gab es also bedeutende Denker, die also als Sozialisten und Kommunisten schon dachten, den Konfuzianismus auch angriffen, im Daoismus fußten, die sich auf den Westen bezogen und die aber nicht einfach Westler waren, wie die meisten der späteren Parteikader der KP Chinas, die den Westen studierten und für die USA sozusagen schwärmten hauptsächlich, nie für Russland und nie für die Sowjetunion so. Die Sowjetunion war immer sozusagen ein Modell, das nur Geburtshilfe leisten sollte, wo man es aber dann anders, dem man zu entkommen versuchte und in eine Modernität, die jetzt sich eher an den USA orientiert. Und wir müssen erwähnen, dass ja auch gerade bei der Konstitution des chinesischen Proletariats im 20. Jahrhundert ganz besonders die USA gerade gegenüberliegend, Kalifornien, hauptsächlich auch das Eldorado für viele Chinesen waren und dass viele Klassenkämpfe sich daran entzündeten, dass bestimmte Einwanderungsbestimmungen der USA den Chinesen die Einwanderung dort erschwert haben. Also diese Orientierung nach den USA war bemerkenswert und die anarchistische Orientierung auf die eigene Tradition der Aufstände, die war auch sehr prägend. Die drückte sich in Vorstellungen aus, das kann man jetzt auch im Vorgriff schon zum Glück aufgrund deiner Frage sagen, dass nämlich in der Kulturrevolution die Vorstellung der Kommune sich mit der Vorstellung von Volk, Massen, Proletariat verbunden hat. Und die Kommune, die wurde dort, also dann auch in der Hochphase der Kulturrevolution, von unten in verschiedenen Initiativen als eine anarcho-kommunistische Kommune oder Räteverbindung konzipiert gegen die von oben oktroyierte Kommune, etwa die Shanghaier Kommune, die von der sogenannten Gang of Four und von Mao Zedong sogar proklamiert worden ist in Shanghai, die aber nur ein Oktroi war, wenn man näher hinguckt und die auch schnell sich abwickelt und ihr Ende auch wieder deklarierte, weil von unten zu viel raufdrängte, was direkt auf eine Kommune aus Kommunen, auf eine Art anarcho-kommunistisches Rätesystem in China hinaus wollte. Auch das ist bei Rainer Hoffmann hervorragend dokumentiert, auch an vielen Wandzeitungen, an vielen an den ganzen Zeitschriften und so weiter damals, wo dieser Kampf publizistisch stattfand. Und mehr kann ich jetzt zu dieser Frage des anarcho-kommunistischen nicht sagen, als die Hinweise zu geben. Und Mao Zedong selbst war auch in seiner Jugend sehr stark von dem anarcho-kommunistischen Ideenreichtum Chinas angeregt, bevor er überhaupt mit den bolschewikischen, leninistischen Konzeption in Berührung geriet. Was ich anfangs sagte, diese schwierige Klassenanalyse Chinas machte sich daran fest, dass es bis heute auch in der chinesischen Sprache nicht eine klare Differenzierung zwischen den Ausdrücken das Volk, die Massen und die Arbeiter gibt. Also Rainer Hofmann und andere weisen darauf hin, dass der daoistische, wie heißt das, so ein substanzieller Block, dass der hier offenbar begrifflich spukt und konnotativ spukt. Das ist der, gerade ist entfallen, der daoistische Urblock, Pu. Ja? Pu ist der daoistische Urblock. Als undifferenzierte, interessenidentische Einheit. Es bleibt, so schreibt Hofmann schon eingangs, im Allgemeinen bei der überkommenen Praxis, also im China der Kulturrevolution dann, das Proletariat in der Weise des daoistischen Urblocks, Pu, als undifferenzierte, interessenidentische Einheit gelten zu lassen und die Differenzierungen aus diesem Urblock, also Widersprüche in diesem Urblock oder aus diesem Urblock heraus, der sich als eine träge Substanz dann ausdifferenziert, diese Widersprüchlichkeiten werden klassenanalytisch dann eben in einem ineinander Übergehen von Arbeitern und Bauern etwa gefasst. Also Mao hat auch in den Anfangsschriften, die sind dann später redigiert worden und in 50er Jahren, wenn man das mal vergleicht mit den ersten Veröffentlichungen oder gar im chinesischen Original, das hat ja die ganzen China Watchers und Sinologen und Philologen haben das ja über Jahrzehnte gemacht. Stuart Schramm und so weiter hat das dann zusammengefasst. Es gibt also eine ganze Bibliotheken über diese Fragen. Wie ist überhaupt eine marxistische Klassenanalyse möglich gewesen, wenn die Begrifflichkeit von Hegel und Marx sich nicht ins Chinesische einfach übersetzen lässt, wenn das sozusagen neu erfunden werden musste aus dem Chinesischen selbst heraus und aus der chinesischen Sprache und Erfahrung heraus, die in dieser Sprache eben mit konnotiert wird, evoziert wird. Da ist so viel klar, dass es bis heute keine begriffliche Unterscheidung zwischen Massen, Volk, Proletariat gibt. Es sagt es ja nichts, wenn wir unter unkorrekter Aussprache die Wörter wiederholen. Oder hier, man könnte es ja auch in den Schriftzeichen an die Wand schreiben. Renmin, das Volk, Tunjong, die Massen, Gongren, der Arbeiter oder die Arbeiter lassen sich, und dann noch unter den Arbeitern gehören, Hofmann schreibt zum Beispiel hierzu, zum Begriff Gongren, der Arbeiter, um das zu verdeutlichen. In den 60er Jahren waren die Arbeiter sozusagen gezüchtet worden zu einer, die Industriearbeiter in den Betrieben, gerade in Shanghai auch, in den Industriezentren, gezüchtet worden zu einer gegenüber der Bauernschaft privilegierten Schicht und Klasse, wiewohl die Bauern zu den Arbeitern weitgehend analytisch dazugenommen wurden. Eine Aufschlüsselung, derartige Aufschlüsselung der Beschäftigung der Beschäftigten, dass da differenziert wird zwischen Arbeiter und Bauern, ist leider höchst selten, so schreibt er. Meist fallen alle Kategorien unter den Oberbegriff des Arbeiters, Gongren, eine betriebssoziologisch sinnlos gewordene Größe, die aber in der politischen Phraseologie aller Gruppen unentbehrlich geworden war, während der Zeit der Kulturrevolution. Und zur gesellschaftlichen Differenzierung im chinesischen Betrieb gibt es also eine ganze Berge von Literatur, wo man dann gucken kann, und Charles Bettelheim hat es sicher auch gemacht, den wir noch kommen müssen, hier genau zu schauen, was ist denn jetzt im produktiven Gesamtarbeiter der chinesischen Gesellschaft, sozusagen zum Lohnarbeiter gemachter Bauer, wie sieht das in den Kommune-Rahmen aus, etwa während der Volkskommune-Gründung der 50er Jahre, und gibt er mir noch 10 Minuten, also noch fünf Minuten bis zur Raucherpause, versuche ich das abzurunden. Und wie sieht es mit dem Industrieproletariat im engen Sinne aus, das also zu den bestverdienenden Leuten gehörte in China und gegen die sich dann auch die Kulturrevolution der Losers richtete, die nämlich zwischen dieser Bauernschaft mit ihrem de facto sehr gedrückten Lohnarbeiterstatus, vor allem nach der Auflösung der Volkskommunen, worauf wir noch kurz kommen müssen, und diesem Backlash des maoistischen Projekts mit Hungersnot und vielen anderen, mit der sogenannten großen Katastrophe, vielen anderen Desastern wirtschaftlicher und ideologischer Art verbunden. Nach 1958, 59 dann bis zur Kulturrevolution war so eine Phase, wo der freie Markt und der kleine Eigenbesitz der Bauern ermutigt wurde, also was später von der Deng Xiaoping-Linie voll durchgesetzt worden ist, wurde da auch schon so weit durchgesetzt, dass plötzlich in jenen Jahren, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre in China auf dem Lande so etwas wie eine respektable kleine Landbourgeoisie, die nannten sich immer noch untere Mittelbauern, waren aber ordentliche besitzende Bauern, besitzende Schichten, verbunden mit dieser Funktionärsschicht auf dem Lande, entstanden war und demgegenüber vor allem die Jugendlichen, armen Wanderarbeiter und Landarbeiter und sehr flexiblen, können wir sagen, fast Tagelöhnerartig da vegetierenden Schichten und vor allem dann aufs Land geschaffte Jugendliche, dieser Schuljugend, die zunehmend gut ausgebildet worden ist, aber wo man nicht wusste, wo man die unterbringen soll. Ein Problem, was natürlich nicht nur China hatte, sondern alle diese sogenannten Entwicklungsländer in verstärktem Maße. Und die wurden dann zwangsweise dieser wunderbaren maoistischen Formel, die alle Schüler und Studenten, die in die landwirtschaftliche Arbeit geschickt werden, sollen das freiwillig tun. Also diese Art von Freiwilligkeit, die wurde denen also angetan und in einem Massenmaßstab, der genau auch wieder ein Motor für die Kulturrevolution wurde. Und in dieser Zeit war eine ungeheure Klassendifferenzierung in China augenfällig. Eine ungeheure Krise auch mit den Hungersnöten verbunden. Und die wurde dann wiederum dadurch versucht zu lösen, dass von oben eine künstliche Revolution zunächst inszeniert wurde. Das ist also der gerade für die echte sozialrevolutionäre Bewegung in der Kulturrevolution votierende Rainer Hofmann etwa, schreibt anfangs, so etwas hat es noch nie gegeben. Das, was man da bei Ausbruch der Kulturrevolution auch in China erlebte, es war eine künstliche Revolution, ganz einfach. Oh, eine reine Inszenierung von oben. Das ist dann auch von den Situationisten in Westeuropa in einer sehr vehementen Abwehr, der plötzlich mit der Kulturrevolution, dabei wären wir schon bei dem Stichwort Frankreich, entstehenden pro-maoistischen Mode und Neigung und Begeisterung. Ich erinnere nur an den Film von Godard, La Chinoise, die Chinesin, der ist auch wieder in pop-linken Kreisen gern gezeigt wird und gesehen wird. Da drückt sich das zum Beispiel auf Französisch aus. Also der Maoismus als so à la Mode-Ideologie deiner westlichen Linken entstand gleichzeitig und aufgrund der Kulturrevolution. Und da haben die Situationisten gesagt, das ist doch alles nur das konzentrierte Spektakel. Das ist also wirklich nur eine künstliche Revolution, eine Scheinrevolution einer neuen Bourgeoisie, einer neuen Klasse, einer staatskapitalistischen Bürokratie, die das alles künstlich macht. Damit verfehlten aber die Situationisten weitgehend den tatsächlichen Untergrund, der dann innerhalb von einem Vierteljahr, halben Jahr durchbrach und wo diese Führungsschicht in China ihre liebe Mühe Not hatte, die tatsächlichen Habenichtse und die tatsächlichen zu kurz gekommenen der Revolution in China und das wirkliche Proletariat, nämlich kann man ganz klassenmäßig dann auch in einer sogenannten Grundsatzerklärung der Kantoner Kampftruppe des 5. August, das ist jetzt nur eine herausgegriffene Zeitschrift als Dokument, zusammenfassen. Die schrieben damals 1966 auf 67, er schreibt hier, das ist ein Organ derer, die man zu den nicht zahlreichen politisch denkenden Rebellenverbänden rechnen muss. Die schrieben, im Augenblick zeigt sich der vorhandene Klassenwiderspruch so, auf der einen Seite haben wir die aufs Land geschickte Jugend, die untersten Lohnklassen der Werktätigen, in Klammern Lehrlinge und Jungarbeiter, dazu die Kontraktarbeiter, Vertragsarbeiter und die Saisonarbeiter. Und auf der anderen Seite finden wir die Teile der Arbeiterschaft, die eine privilegierte, gut bezahlte Position erlangt haben, wörtlich in diesem Dokument, die den Thron der Arbeit erklommen haben. Und da wären wir bei einem weiteren Stichwort, das, was zum Beispiel aus situationistischer, kosmopolitisch avanciert, modernistischer Sicht als eine Religion der Arbeit, als Konstituenz des Maoismus als Ideologie bezeichnet wurde, wo die sagten, seid ihr wahnsinnig, ihr Linken und ihr Ex-Stalinisten oder Post-Stalinisten im Westen, dass ihr jetzt plötzlich so für die Kulturrevolution schwärmt. Da kulminiert ja geradezu als konstituierendes Spektakel diese Ideologie der Arbeit. Und es gilt doch viel mehr, die Entfremdung und die entfremdete Arbeit abzuschaffen. Und jetzt kann ich an dem Punkt auch gleich noch eins draufsetzen, dass diese Verrücktheit quasi auch als eine, die Verrücktheit, von der Marx spricht, den Warenfetischismus, der sich natürlich eben als Herstellung des fertigen Weltmarkts schon im 19. Jahrhundert setzt das Marx an, der fertige Weltmarkt, gerade als durch die Einbeziehung Chinas seit den Opiumkriegen, darin augenfällig wird, dass die Verrücktheit des Fetischcharakters der Ware und sein Geheimnis sich globalisiert, sich verallgemeinert. Und diese Verrücktheit ist zugleich doch das Moderne in der chinesischen Ungleichmäßigkeit oder Bloch hätte gesagt Ungleichzeitigkeit, sodass die etwa in einer solchen Episode zum Ausdruck kommt. Die Kulturrevolution in China konnte die Rebellen und die proletarisch und auch vom Land, also von der Landarmut her, schon wirklich klar proletarisierten und prekarisierten Massen, die Kulturrevolution als Inszenierung zum Anlass nahmen, hier eine soziale Revolution in Gang zu setzen, die tatsächlich anarcho-kommunistische Elemente spontan zum Teil, worauf wir jetzt noch nicht kommen konnten, in sehr, sehr interessanten Dokumenten der Proletarischen Allianz von Hunan zum Beispiel, in einer dezidiert wissenschaftlich-kommunistischen Ausdrucksweise, also hochgebildete Leute, eben von der depravierten Schuljugend und hochgebildeten Schuljugend, die aber die Prüfungen nicht bestanden, die von den privilegierten bürokratischen Nachwuchs Kinderchen sozusagen abgewiesen worden war, die auf Arbeitsschulen gesteckt worden waren. Also es waren sehr viele Bildungselemente in diesem ganzen revolutionären Gebräu. Es waren auch die Veteranen des Langen Marsches und viele Militärs, die sozusagen jetzt entwurzelt, könnte man sagen, waren und enttäuscht und frustriert waren von der Entwicklung der Revolution, auch mit in diesem Massengebräu dabei. Und die alle stellten einen Rahmen der Selbstorganisierung dar, eine autochthone Selbstorganisierung in Richtung echte Kommune und Kommune aus Kommunen, die sich zum Teil schon gegen die Vergottung von Mao und in dessen Namen das ja zunächst mal stattfand und der die Shanghaier Kommune deklariert hatte als die Pariser Kommune. Das, was die Pariser Kommune im 19. Jahrhundert war, ist jetzt die Pariser Kommune, nannte es die Pariser Kommune der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts. Das ist jetzt in Shanghai. Und das haben die beim Wort genommen. Und demgegenüber hat nun die sozusagen die Repräsentanz, und das war diese Liu Shaoqi und so weiter, durch ihn repräsentierte Bürokratie, hat nun in dieser Situation kräftig durch ihre materiellen Stimuli, durch Prämien und so weiter, diese gepäppelte, in eine auf ungeheure Sekurität gestellte, privilegierte, für Chinas Verhältnisse voll privilegierte Facharbeiterschaft und Industriearbeiterschaft noch weiter gepäppelt, um sie auf ihre Seite in diesem beginnenden Bürgerkrieg, Klassenbürgerkrieg zu ziehen. Ich lese das einfach hier nur kurz, wie der das schreibt. Als ich die Sturmzeichen der Krise, nämlich der Krise der maoistischen Kulturrevolutionsinszenierung, am politischen Himmel abzuzeichnen beginnen, das ist vor dem Januarsturm 1967, die Kulturrevolution selbst war im ersten Anlauf mit diesen Rotgardisten im Sommer 1966 losgebrochen, wie aus heiterem Himmel von außen gesehen. Die Rotgardisten selbst waren aber müde geworden und waren träge geworden und nahmen das als große Ferien sozusagen, weil sie auch hauptsächlich Schüler waren. Und da wurden nun in einem zweiten Schub diese depravierten und aufgeladenen und wirklich revolutionären, zum großen Teil revolutionären Rebellen in Stellung gebracht und versuchten von außen die Bastionen der Industriebetriebe zu stürmen. Und als dieser Januarsturm, der natürlich von der Partei, der Mao-Fraktion in der Partei, die eigentlich schon im Zustand Zerschlagung durch diese Mao-Fraktion war, um es etwas zu vereinfachen, ist in Wirklichkeit noch viel komplizierter, weil der Maoismus ist eigentlich immer ein Zentrum, ist eine zentristische Sache gewesen. Als sich diese Fraktion in der Krise sah, dass tatsächlich ein anarchisches Chaos, dass China im Chaos versinkt und in der Anarchie versinkt, nun abzuzeichnen beginnt, haben die bedrohten Autoritäten die enge Wohlfahrtsbeziehung zwischen diesen privilegierten Arbeitern und dem Betrieb als wirksamen Hebel benutzt um die Belegschaften durch erhöhte materielle Anreize und Sonderzulagen aus allerlei Rücklagen und Sparfonds weiter an sich zu binden und so weiter. Es hieß dann in linken Blättern dieser Rebellen, die Herren benutzen allerlei revisionistische materielle Hebel, um die Massen zu korrumpieren. Sie geben Geldscheine aus und gewannen so die Gunst nicht weniger rückständiger Menschen. Sie konnten den Kampfeswillen der revolutionären Massen schwächen und die Organisationen der revolutionären Linken vielfach zerschlagen. Und als Witz kursierte dann sogar, die leben bereits also in einem Zustand jetzt, jeder nach seinen Bedürfnissen, also wie im Endstadium des Kommunismus bereits. Die anderen aber können sich noch nicht mal ein Fahrrad oder einen Wecker leisten. Und vielfach werden in dieser Zeit als sogenannter Bonus für Produktionsleistungen Naturalien verteilt, wie Lebensmittel oder Kleidung und Schuhe aus Lagerbeständen. Für Shanghai ging das Gerücht, die Wirtschaftsbehörden hätten für derartige Extraleistungen ca. 30 Millionen Yuan ausgegeben, was wohl übertrieben sein dürfte, aber die Größenordnung andeutet und so weiter. Die Gewerkschaften hatten sich in dieser ökonomistischen Kampagne besonders hervorgetan. Als bestellte Verwalter der gut dotierten Pensionsunterstützung und Krankenkassen waren sie in der strategisch günstigen Lage, die finanziellen Ressourcen geschickt einsetzen zu können, um eventuellen Rebellenangriffen die Spitze zu nehmen. Dann gibt es Beispiele. Und in dieser Situation finden wir da so etwas Verrücktes quasi, wie wir es aber auch im Westen haben, in der maoistischen Aktivität mehr als einmal erlebt haben. Dieser unverhoffte Geldregen führte zum höchst eigenartigen Phänomen eines massenhaften Einkaufsrummels mitten in der Kulturrevolution, zu einer Orgie des Shopping, in der wir Tausende von Arbeiterfamilien in den Geschäftsstraßen der Städte mit den neu gekauften Waren und Geräten umherziehen sehen, während rundherum die rotgardistischen Demonstranten und radikalen Rhetoren lärmen. Man genießt, was man ergattern kann und kümmert sich wenig um den Wald von Plakaten und Fahnen, deren Inschrift das hohe Lied des bescheidenen proletarischen Helden verkündet. Diese kleine Szene zeigt besser als alle literarischen Dokumente, wie weit sich die Wirtschaftsgesellschaft mit den ihr zugehörigen Werten schon ausgebildet hatte, wie sehr jeder Versuch, die Städter zu einer idealistischen Opfergesinnung zurückführen zu wollen, als grobe Verkennung der Wirklichkeit zum Scheitern verurteilt sein musste. Und so weiter. Also es ist sehr kompliziert, wie es dann weitergeht. Die Situationisten zum Beispiel analysieren das 1967, 66 so, in ihrer Analyse der Kulturrevolution als konzentriertes Spektakel, dass sie auf die Arbeiter-Scharlachgarden und auf die Purpurgarden, die sich damals aus diesen Kreisen der konsolidierten, privilegierten Industriearbeiterschaft bilden, von oben unterstützt und von der Armee unterstützt, die das Ganze bald als eine neue Form von Militärdiktatur, die Form von Revolutionskomitees, wie es dann heißt, auch im maoistischen Auftrag ruhig stellt und das Chaos bändigt. Da haben sich diese Arbeiter-Scharlachgarden, die Purpurgarden und weitere militärische auch Organe, Schutz- und Trutzbünde, ja, rekrutiert, um gegen die Rotznasen, die revolutionären Rebellen und Rotgardisten die Betriebe sozusagen zu verteidigen oder die aus den Betrieben rauszuschmeißen. Da kommt es dann kurzfristig fast zum Bürgerkrieg, bevor die Konsolidierung gelingt. Und da haben etwa die Situationisten auf diese Purpurgarden, also die richtigen Arbeiter, und auf diese Scharlachgarden gesetzt und haben übersehen, dass hier die eigentliche sozialrevolutionäre Power tatsächlich sich unter der Fassade der Kulturrevolution rekrutiert hat und formiert hat und dass diese Klassenkämpfe gerade eben sozusagen eine Verkehrung angenommen hatten und eine Spaltung auch in der Klassengesellschaft, die weder theoretisch noch praktisch bewältigt werden konnte, sondern letzten Endes nur wiederum durch die maoistische Militärdiktatur in Form dieser Revolutionskomitees und einer großen Heranziehung der Arbeiter, der schon in Lohn und Brot stehenden Arbeiter, in eine Art von Team-Spirit, der dann im Westen in dem Auslauf der Kulturrevolution, die eigentlich immer nur in Inszenierungskampagnen, Anti-Konfuzius-Kampagne und so weiter, bis zum Tode Maos immer wieder versuchte, als Kulturrevolution in eine bestimmte Richtung über diese marktwirtschaftliche Orientierung doch wieder hinauszukommen, wo dann ein solcher Team-Spirit und eine solche Selbstverwaltungsperfektion erreicht worden ist, dass ganze Delegationen, nicht nur aus Jugoslawien, sondern auch aus Westdeutschland, aus dem Westen, aus Schweden und so weiter, bewundert, aus Italien bewundert von dieser Selbstverwaltung der Arbeiter und von diesem sozialistischen Modell um 1970 bis tief in 70er Jahre hinein geradezu schwärmen konnten. Und das wiederum dann auch zu einem regelrechten Anfang der 70er Jahre in der anhaltenden Gründungsphase der ML-Bewegung einer regelrechten Schwärmerei für China. Ich erinnere nur an Bücher wie die von Peter Kunze, Revolution der Seele und so weiter, auf die Nähe einzugehen wäre, wo also auch bis zur revolutionären Diktatur des Proletariats und so weiter alles kolportiert und beschrieben wurde, wie toll das in China klappt und dass das ein Gegenmodell zur Sowjetunion ist und so. Also eine gewisse Popularität in der Linken und auch sogar über die Linke hinaus anhaltend bis tief in die 70er Jahre hinein. Auch eine Gründungsströmung für ähnliche maoistische Parteiaufbauversuche getragen und inspiriert hat. Das war jetzt alles ein bisschen durcheinander, aber ich habe versucht, das so einzubinden, dass auch die Schwierigkeiten der Klassenanalyse in China und ihr Reflex auf die Bewegung in Westdeutschland auch die Modernität ungefähr vors Auge treten. Das ist also nicht nur die Rückständigkeiten, das Inkompatible, das völlig Exotische, das völlige Missverständnis, sondern es ist auch ein richtiges Verständnis des Verrückten, des wahren Fetischismus im Weltmaßstab und seiner Ungleichmäßigkeiten, Ungleichzeitigkeiten. Nur waren die Ungleichmäßigkeiten dieser Durchsetzung der Wert und Wahrheit, Form dieser Wertvergesellschaftung, dieses Modernisierungsprojekts als staatskapitalistisch oder wie man will, staatssozialistisches Übergangsregime in China im Selbstverständnis, die waren wiederum gänzlich andere von der unmittelbaren Vergangenheit her, einer asiatischen Produktionsweise und der unmittelbaren Vergangenheit, wie sie etwa die deutsche Produktionsöffentlichkeit, wie sie die deutsche Geschichte hatte. Und da ist in allem richtigen Verstehen dieser Widersprüche der Modernität und ihrer Verrücktheiten, ihrer Ungleichmäßigkeiten auch ein großes Missverständnis am Werke. Vielleicht erstmal als Skizze so weit, weil ich das weit überzogen hatte. Und wir können dann andere Aspekte dieses Ganges nachtragen. Ich merke, es ist unmöglich, in so einer Kürze eine stringente Skizze, eigensgeschichtliche Skizze der chinesischen Geschichte der Mao-Ära zu geben oder auch nur der Kulturrevolution. Das muss man dann wirklich im Extraseminar machen. Gerade vor ihr euren Süchten nachrennt, noch zwei Sätze sagen. In seinem letzten Buch hat dieser erwähnte Bettelheim, das ist unmittelbar nach dem Tod Maos und Sturz der sogenannten Viererbande, schreibt er immer noch, die Klassenanalyse fehlt. Also trotz der Versuche, die Mao schon lang vor dem Zweiten Weltkrieg begonnen hatte, kritisiert er gerade, dass die Klassenanalyse bis dahin nicht vorlag und daher auch zum Teil die Willkürlichkeit und das bloße Kommando- und Befehlshabertum. Und das Zweite, wo du diese Wanderarbeiter erzählt hast, inzwischen ist es nämlich in China wieder genauso weit, wie es vor nicht nur der Kulturrevolution, sondern der Mauerrevolution war, dass hier total ausgebeutete Mädchen vom Land in Fabriken geschickt werden. Auf der anderen Seite ist so ein großer Wohnkoloss, wo man zu 18 unter Umständen schläft. Man hat praktisch immer 12 Stunden Arbeit, dann kurze Ruhe da drüben, dann darf man seine Uniform waschen und dann kommt man wieder. Nur um zu zeigen, dass die Dinge auch wieder zurücknehmbar sind. Und dass das Leiden, was natürlich da vorhanden war, immer noch vorhanden ist. Und dass so, wie die Revolution funktioniert, es wahrscheinlich wieder zu Bauernaufständen oder zu so Halbbauernaufständen kommen wird. Das ist im letzten Freitag von dieser Woche. Also noch als Nachtrag zu der Frage des Anarchokommunismus, der anarchokommunistischen Tradition in China wäre der Name, ich hatte es vorhin nicht so auf der Palette gleich, Liu Shifu zu nennen, als einer der sozusagen kropotkinistischen anarchistischen Denker, anarchokommunistischen Denker in China, der in den Jahren des Ersten Weltkrieges, vor allem 1913 und 14, seine Konzeption des Anarchokommunismus in Grundzügen verschriftlicht auch hat und die ziemlich weit ausstrahlten und die ganze kollektivanarchistische Konzeption, wie er sie der chinesischen Geistesgeschichte adaptiert hat, also daoistische, vor allem Ideen von der großen Harmonie und der Austragung der Widersprüche hier fortentwickelt hat und modernisiert hat, kropotkinistisch sozusagen, die war auch relativ einflussreich in China und hat auch Mao Zedong und solche Leute durchaus in den 20er Jahren noch beeinflusst. Der Aneignungsprozess des wissenschaftlichen Kommunismus dieser Marx-Richtung in China war ein sehr mühsamer und sehr langsamer, einfach auch aufgrund von Übersetzungs- Problem und den wenigen Leuten, die sich das zutrauten und das versuchten, die Schriften von Marx insbesondere zu übersetzen, ins Chinesisch zu bringen. Und er musste gleichsam neu erfunden werden und auch gerade diese Neuerfindung marxischer Begrifflichkeiten und die Übertragung, kann ich sagen, Übersetzung, Übertragung, ist ein großes Verdienst Maos, aber nicht nur Maos gewesen. Mao war selbst eigentlich, wenn man die Schriften von ihm, wie sie in den ausgewählten Werken Mao Zedongs vorliegen, sich philologisch näher anguckt, ist sehr vieles davon, gerade diese Arbeiten über den Widerspruch, der sehr stark auf Deborins philosophische Arbeiten der Sowjetunion zurückging und anderes, sind Kollektivarbeiten, die im Nachhinein auch nochmal sehr oft redigiert worden sind, bis in die 50er Jahre. Diese Mao-Werke sind in den ersten 50er, 60er Jahren erschienen und sukzessive, und die waren also voll neu redigiert, als seien die jetzt alles von Mao selbst verfasst worden, in diesen Höhlen in Yan'an oder so, oder während des Kriegs Geschehens, aber das war weniger der Fall. Mao kam erst sehr spät dazu, theoretisch sich so zu mausern, zu einem Übersetzer, sozusagen Übertrager der Marxismus, was immer das sei, damals für die chinesischen Bauern und so, was ja auch wirklich ein Verdienst ist, mit Metaphern, mit bestimmten Bildern aus der chinesischen Mythologie und so. Also das, da waren andere seine Lehrer, Chen Duxiu ist hier zu nennen, dieser bedeutende Gründer der KP Chinas und andere. Und Mao selbst hat als junger Mann, bevor er also die Kommunistische Partei Chinas mitbegründete, Anfang der 20er Jahre, und hat es ja im Edgar Snow-Interview in Yan'an dann auch so um 1940, 1942 auch erzählt, ausführlich in so einer kleinen Autobiografie, so einer mündlichen. Damals, er hat da also damals in der Pekinger Bibliothek als Bibliothekangestellter sehr viel gelernt und sich sehr viel reingetan, aber es konnte eben nicht sehr viel marxische, wissenschaftlich-kommunistische Literatur sein. So, deswegen dieses große Einfluss auch des Anarchokommunismus, des Idealismus, der Lebensphilosophie, also was so aus Ost und West so zusammenlief bei den Intellektuellen damals. Zweitens wollte ich jetzt als einen vielleicht schwachen Trost für dieses etwas sprunghafte und etwas unausgewogene Darstellen der chinesischen Revolution und der proletarischen Revolution in China, wollte ich als Trost hinweisen, was ich gleich hätte tun wollen, auf eine Publikation, nämlich diese sehr, sehr verdienstvolle und ziemlich für den deutschsprachigen Raum einzigartige Zusammenfassung von Henning Böke, Maoismus, ihr habt es schon liegen sehen in diesem Schmetterling. Schmetterlings, also statt Mao-Bibel wählen wir es alle mit dem Ding. Böke-Bibel. Ein falscher Eindruck, denn das ist sehr kritisierenswert, also sage ich jetzt, so verdienstvoll es ist, so ist es doch ein Versuch wiederum, nach einigen Jahrzehnten den Maoismus in eine bestimmte Richtung zu buxieren, zu stilisieren. Sehr informativ, ist sehr instruktiv, ist als Zusammenfassung ganz hervorragend informiert und es ist auch in vielen sehr treffsicher. Und wir sollten es unbedingt diskutieren, möglichst mit Böke bei einem Seminar in diesem Verlag, wo ja immer diese Autoren aus dieser Reihe so Seminare dann irgendwann über ihre Bändchen machen und das nochmal vorstellen, wenn man es diskutieren kann. Das wäre also sehr anstrebenswert, diese Aneignung des Maoismus, die Aufarbeitung des Maoismus in so einem Rahmen fortzusetzen. Das wäre ganz anders möglich an einem Wochenende, als das hier überhaupt nur angedacht werden kann, diese ganze Komplexität. Er geht auch auf die ML-Bewegung im Westen und dann auch in der Bundesrepublik Deutschland ein. Und wir müssen allein schon deswegen dazu noch einen bestimmten entzerrenden jetzt Darstellungsversuch wagen, weil man es so nicht stehen lassen kann, was da so in Zeit und Wertung auch ein bisschen durcheinander geht bei ihm. Und letzten Endes ist seine Interpretation der Mao'schen Aneignung des wissenschaftlichen Kommunismus, dass Mao eben gegen die Hegelsche Dialektik seine Widerspruchsdialektik erfasst, oder seine Lehre vom Widerspruch, müsste man eher sagen, und setzt, und zwar als ein Befreiungswerk von der Hegelschen Dialektik. Das vergleicht Henning Böke mit der den Befreiungsschlag, den Louis Althusser in Frankreich als einer der ersten Kenner und Entdecker der Mao, als Philosophen, so meint Boecke, auch vollbracht habe, nämlich die Befreiung vom Hegel-Marxismus, also die Befreiung auch Marxens vom Hegelianismus. Und der Hegelianismus und dessen Dialektik sei also endlich überwunden worden von dieser Art von Widerspruchslehre, die den Maoismus auch heute, so dann Boecke, im Endeffekt zu einer sehr brauchbaren, im Kerngehalt, zu einer sehr pragmatisch, effektiv brauchbaren Behandlung aller möglicher Widerspruchsarten und Widerspruchsentwicklungen wäre, die also mit anderen Worten von Aktivisten der Anti-Glob-Bewegung und von den heutigen Vernetzungs- und Bündnispolitikerinnen sehr gut auch benutzt werden könne. Und das ist ein Bild oder eine Auslegung von Mao, die in einer bestimmten Absicht auch bestimmte Schwächen von Mao sozusagen eher überhöht und umgekehrt. Also von dem ähnlich wie das Hans-Heinz Holz auf eine andere Weise versucht hat, der uns in der gleichen Partei wie Henning Boecke ist, in der DKP, hat schon damals versucht, ein ernstes während des Hochzeit der ML-Bewegung, den MLern in der Bundesrepublik Deutschland in diesem Büchlein aufgrund einer Auslegung der hegelschen Dialektik in der Adaption von Maos Widerspruchslehre weiszumachen, wenn ihr richtige Maoisten seid, wenn ihr Mao wirklich verstanden habt, dann dürft ihr nicht in diesen K-Gruppen sein, dann müsst ihr in die DKP kommen. Und so ungefähr in einem anderen Sinne versucht Henning Boecke das auf seine Weise in diesem Büchlein. Das heißt, es ist sehr kritisierenswert und es lohnt sich auch, das zu kritisieren, entlang der wirklichen Aufarbeitung des Maoismus. Deswegen wollte ich aber nicht nur deswegen auf dieses Büchlein hinweisen, weil es sehr gut ein Gegenstand für eine weitere Auseinandersetzung und Aktualisierungsfrage bietet. Gut, das war jetzt das. Und jetzt überleitend zum zweiten Teil inhaltlich zur ML-Bewegung in der BRD. Die Unschärfen in der Klassenanalyse der maoistischen, in der chinesischen Wirklichkeit begründeten Annäherung, die waren attraktiv in verschiedener Hinsicht für die westliche Linke, die ebenfalls in ihre Krise geraten war nach dem 20. Parteitag der sowjetischen KP, der KPDSU, also der Chruschtschow-Rede und der ideologischen Entthronung Stalins, könnte man sagen, was ein großer Schock für die ganze kommunistische Weltbewegung war, die parteikommunistische Weltbewegung, und die chinesische Reaktion darauf, einen Stalinismus zu verteidigen, den Stalin zu verteidigen, da liegt von Bo Gustafsson, ein schwedischer Kopf, ich hatte ihn schon genannt, zum Beispiel zur Stalin-Frage, die dann allenthalben der Ausgangspunkt auch für diese Maoismus-Frage wurde, Ende der 50er, aber vor allem Anfang der 60er Jahre. Da war die Stalin-Frage von Mao so beantwortet worden, ich sage jetzt einfach Mao als von der chinesischen Partei, dass bekanntermaßen Mao zu 70% okay gewesen sei, aber zu Stalin. 30%, Stalin, Entschuldigung, ja, Stalin und zu 30% sei Stalin eben fehlerhaft gewesen, auf keinen Fall verbrecherisch, aber fehlerhaft, fehlerbehaftet. Hätte viel Murks gemacht und hätte eben vor allem die Weiterführung des Klassenkampfes unter der Diktatur des Proletariats in der Sowjetunion nicht gesehen. Deswegen müsse eben auch der richtige Weg Stalins sozusagen von unten durch eigene Initiative der Massen, und das deutete schon in sowas wie die große proletarische Kulturrevolution, in die Hand genommen werden. Und so hätten wir es, das wäre jetzt eine erste These von mir jetzt, um die wir uns wahrscheinlich auch streiten, der Maoismus wäre in ideologischem Wesen einfach und auch in seiner Praxis ein Stalinismus von oben und gleichzeitig von unten. Also das ist jetzt nicht eine These von mir allein, sondern ist hauptsächlich von bestimmten Wissenschaftlern um die Lukács-Schüler, Agnes Heller und Georgi Markus und so weiter in den 80er Jahren in Australien entwickelt worden. Also der Maoismus als eine spezifische Form von realsozialistisch, staatssozialistisch, staatskapitalistischem Regime, das nicht nur von oben durch Geheimdienst und diese stalinistischen Herrschaftsapparate regiert, sondern auch gleichzeitig spätestens ab Kulturrevolution, aber auch schon vorher in diesen vielen Massenkampagnen seit den 50er Jahren, auch von unten, eine Art Stalinismus von unten. Und das wäre näher zu bestimmen, was das heißt, Stalinismus von unten. Und aber dieser Anspruch, wir retten Stalin, wir wirtschaften ihn nicht ab, wie in der Sowjetunion das der Chruschtschowismus tut, und der und Brezhnev, die dann Chruschtschow nach der Kuba-Krise gestürzt hatten, dieses Brezhnev-Regime, die eben gar nicht mehr von der Diktatur des Proletariats sprechen, sondern vom Staat des ganzen Volkes und die auf Koexistenz, friedliche Koexistenz mit den USA gehen, mit dem US-Imperialismus und so weiter. Das machen wir in China nicht mit, sondern wir verteidigen diese Essentials stalinschen Weges im Inneren wie im Äußeren, also auch in der Außenpolitik eines sozialistischen Landes und der sozialistischen kommunistischen Weltbewegung, indem wir auch alle Befreiungsbewegungen gegen den Imperialismus militant unterstützen, indem wir denen sozusagen Entwicklungshilfe geben und indem wir dieser friedlichen Koexistenz die Absage erteilen als Generallinie. Es mag schon friedliche Koexistenz geben nach Möglichkeit, aber man darf nicht auf sie setzen. Und man muss auf den bewaffneten Kampf und die Weltrevolution jetzt erst recht setzen. Und die weitere Essentials, die gingen alle in die große Polemik um die Generallinie der kommunistischen Bewegung ein, auf die ich schon hingewiesen habe. Und diese große Polemik gegen den Chruschtschowismus mit seinem erstarrten, wie immer das Wort lautet, poststalinistischen System, wo sich leicht eine neue Bourgeoisie und eine neue Form der Ausbeutung des Proletariats diagnostizieren ließen. Demgegenüber hat diese große Polemik dann wie mit einem Paukenschlag in der kommunistischen Weltbewegung die permanente Revolution erneut eingeklagt und kurz vor der Inszenierung der Kulturrevolution, auch der wirklichen Revolution in China im Rahmen der Kulturrevolution, die da begann, einen erneuten Schub kommunistischer, also auf Kommunismus hinarbeitenden Revolution in einem angeblichen sozialistischen, staatssozialistischen Land eingeklagt. Und dieser Paukenschlag, die große Polemik genannt, das hat vor allem den Maoismus eigentlich ideell begründet in einer Weltkonstellation, die tatsächlich durch eine ungeheure Verschärfung der Widersprüche, ich nenne nur den Vietnamkrieg seit Anfang der 60er Jahre und ich nenne nur am anderen Ende die um das Jahr 68 gruppierten, was die Situationisten Vulkankette der Unruhen und der Revolutionsanläufe in der ganzen Welt nannten. Also oft in diesen Jahren zwischen 62, 63, Kuba-Krise, Mauerbau in Deutschland und 1968, dann 69, gleichsam revolutionäre Situation, die in Italien zu entstehen schien und also eine ungeheure Aufladung von revolutionären Energien auf der ganzen Welt, aber auch gerade im Westen, in den Industrieländern. Das war eine Konstellation, in der die maoistische, von der großen Polemik sozusagen umrissene Generallinie einer kommunistischen Weltrevolution sehr viel Plausibilität für viele Linke im Westen für sich zu haben schien. Mehr sage ich jetzt nicht, das würde schon wieder zu sehr ins Detail gehen. Ich hatte Frankreich genannt, ich hatte Skandinavien genannt. Wir sind jetzt im mitteleuropäischen Raum in jener Zeit, Mitte der 60er Jahre ungefähr. Und jetzt würde ich sagen, kannst du am besten diese Zugänge, die damals für unser Eins entstanden, ich war damals so 14 bis 17 in diesen Jahren Gymnasiast und du warst schon... Ich war schon über 30. Also meine Aufgabe ist vielleicht überhaupt mal als kreisesabgehangenes Versuchskaninchen darzustellen, wie man zu sowas kommt. Denn inzwischen sind mehrere dicke Bücher entstanden. Der Grausauer hat für 70 Mark gleich zwei Bände gestiftet. Und hier eines der beliebtesten Könen, das Rote Jahrzehnt. Der war selber einer der großen Führer und Einpeitscher im KPB, tut aber jetzt so, dass er als Oberheu und Leiter weg und stellt die ganze Sache so dar, als sei es eine Art Kollektivneurose gewesen. Einfach 10 Jahre. Und dann kommt eines Tages einer Wachen, man schüttelt den Kopf und sagt, ist doch eigentlich gar nicht so schlecht hier, jetzt erzähle ich euch, wie es war. Wobei, das Wichtige ist, dass er an den Fakten wirklich nichts erfindet und als ausgezeichneter Insider auch alle komischen und bestreitbar komischen Ereignisse darstellt, nur eben es so hinstellt, als sei es nur was Komisches gewesen. Als sei da eine Art von bisher relativ normalen Leuten, die Bücher gelesen haben, zu einer Art Brüllaffen mit Schreibfähigkeit geworden, die eben in der ganzen Zeit sich da umgetan hätten. Und dem wollte ich denn doch etwas entgegenstellen. Also ich war weder jung, ich war über 30, Ich war weder Student, ich war schon vollbeamteter Studienrat, ich war weder arm, selbst damals konnte man mit A13 ganz gut leben. Also ich habe all diese Eigenheiten überhaupt nicht gehabt, die man normalerweise annimmt, die einen jetzt zur Revolution oder zumindest zu Wallungen in der Richtung bringen könnten. Insofern bin ich vielleicht besonders interessant, weil ich trotzdem in diese Richtung tendiert habe. Schritt vorher, man kann es meiner Meinung nach gar nicht erklären, ohne die vorhergegangene Jugend- oder Protest- oder Studentenbewegung zu berücksichtigen. Die ist ja genau unter demselben Feuer. Wenn ihr den letzten Spiegel gesehen habt, seht ihr vorne drauf zwei gereifte SDSler oder was es sein sollen und ihnen nicht weniger als 20 Seiten ungefähr, wo sich gereifte KPWlerinnen und andere unterhalten, wie war denn die Studentenbewegung. Da ist zum Beispiel die Frau Christa Sager oder es ist die Bruns, die Journalistin. Und es läuft so, wie es immer lief. Opa, Oma sammelt die Enkel und sagt, wisst ihr, wir waren recht muntere Kerlchen damals. Und was haben wir für Streiche gemacht? Aber jetzt ist die Welt sehr gut. Ich habe meinen Mann lieb. Meine Kinder sind sehr gesittet bei Tisch und halten immer die Hände oben. Ich bin voll zufrieden. Das heißt, sie tun so, als hätte sich gerade durch ihr Wirken, das ist ja die Antivollmer-Theorie, hätte es die Antivollmer und ihresgleichen nicht gegeben, wären wir heute noch in einer grauenhaften Palisadenwelt voller Adenauers und Ollenhauers. Jetzt sind wir aber Freiheit und glücklich. Also alle tun so, als hätte sich in der Zeit, seit 68 oder von mir aus seit 75, wenn sie da ihren Rückfall zum Erwachsenwerden anerkannt haben, die Welt wahnsinnig immer ins Positive verkehrt. Nach dem Vietnamkrieg scheint es gar keinen Krieg mehr gegeben zu haben, vor allem keinen, wo die Grünen und die Leutchen selber am meisten mitgemacht haben. Es scheint auch keine großen sonstigen sozialen Probleme zu geben, sondern alles hat sich in Herrlichkeit verklärt und wie gesagt, man ist der rote Opa, die rote Oma und erzählt den Kinderlein die lustigen Streiche von damals. Das sind natürlich gezielte Techniken, um mit einem riesigen Schwamm über die Tafel zu gehen und verschwinden zu lassen, dass da vielleicht doch mal was auf der Tafel stand. Und meine Aufgabe ist jetzt, diese dünne Schrift zu entziffern und bei der Stange zu bleiben und dem Vorsitzenden die Treue zu halten, versteht sich. Also, hier habe ich ein kleines Blatt hergestellt, was man aber nicht mitlesen muss, nur dass, wenn ich rauskomme, mir eine Zahl zurufen, dass ich weiß, wo ich bin. Also, meine These ist, dass man den Maoismus ohne die vorhergehende Bewegung nicht verstehen kann. Jetzt taucht natürlich sofort die Frage auf, woher dann die vorherige Bewegung? Subjektiv kam sie meiner Meinung oder aus meiner Erinnerung daher, dass die Insassen der Bildungsanstalten, ob jetzt als Studenten gehalten oder als Lehrer, allesamt ein grauenhaftes Unbehagen empfanden, nämlich zwischen den Ansprüchen, die man von der Aufklärung her übernommen hat, und der Tatsache, dass sie total unerfüllbar waren. Also der Aufklärer in mir sagt, Kind, denk selber. Der Zwangsmann als Lehrer sagt, kannst du nicht mal selber denken? Kannst du denn nicht spontan sein? Das heißt, der Selbstwiderspruch, der allein schon in der Rolle liegt, ist am Schluss zerstörend. Also der Lehrer sagt, ja, denk selber, das Klassenbuch, die Note und so, sagt das, was der Lehrer sagt. Das war jetzt wahrscheinlich immer so. Also kommt die Sonderfrage dazu, wieso hat es einen jetzt gerade im Jahr 66 mehr aufgeregt als die Lehrer vom Jahr 1866 oder 1766. Meine Behauptung ist, dass es tatsächlich ein immer stärkeres materielles Unbehagen war an den Begründungsformen, die es damals gab. Mit materielles Unbehagen meine ich, es war nicht nur eine Stimmung, sondern es war die Unfähigkeit, was Trotzki mal sagte, überhaupt noch einen Gedanke zu Ende zu denken. Denn irgendwo muss es immer abbrechen, weil man dauernd an die Tabus und an die Setzungen stieß. Das wurde im Laufe der Zeit immer stärker, weil nämlich meiner These nach 1945 die Westdeutschen sich zwar zurückgenommen hatten und jetzt nicht mehr offensive Imperialisten sein wollten, aber gern trotz allem gern was abbekommen hätten vom damaligen Oberimperialisten USA. Und einerseits natürlich Reue und Leiter wecken mussten, was sie alles gemacht hatten oder ihre Eltern oder sie mitgemacht haben. Andererseits, wenn es wieder Stalingrad-Gedenktag war, hat man schon durchblicken lassen, die Sache, naja, es war ein Verbrechen, aber die Sturmflut im Osten, die musste doch jemand aufhalten. Natürlich unter Keuscher Erinnerungslöschung, dass die Sturmflut nie gegeben hätte, wenn man nicht erst 1000 Kilometer weit dorthin gegangen wäre. Also, je länger es war, umso mehr hat sich gezeigt, dass praktisch ein Gerüst von Pflichtmeinungen auftaucht, die man weder groß bestreiten konnte mit den geringen theoretischen Mitteln, die ich damals hatte, noch aber auch akzeptieren, weil man sofort gesehen hat, dass die Sache in der Luft hing. Ich sage nur ein paar Beispiele. Mauererrichtung. Zugleich natürlich Riesenempörung unter vorgehaltener Hand. Ist schon gut, dass da drüben auch noch was ist. Was sollte man auch mit all den Flüchtlingen machen? Ist ja nicht jeder Facharbeiter. Oder was mit uns in den Schulen oder so ziemlich erregt hat, 62 Überfall auf die Spiegelredaktion. Witzigerweise wegen einem Artikel, bedingt abwehrbereit, der eigentlich aufgefordert hat, mehr für die Rüstung zu tun. Das ist einem damals gar nicht aufgefallen, sondern es ging da einfach darum, brutal Meinungen zu unterdrücken, die Adenauer und damals vor allem im Strauß unangenehm waren. Oder Schwabinger Krawalle, da werden sich vielleicht wenige erinnern. 1964 gab es mal einfach zunächst laute Musik, also wie üblich, dann die aufgeregten Bürger, dann die Polizei. Und ehe man sich's versah, hat sich im Münchner Stadtteil Schwabing eine riesige Menge von Leuten versammelt, die alle geschrien haben, ja was ist los, warum darf ich keine Musik machen? Das war an sich so unpolitisch wie noch was, also wie wenn heute beim Jugendzentrum die Nachbarn sich aufregen. Nur, nachträglich hat man rausgekriegt, dass fast alle, die man kannte in der späteren Studentenbewegung, auch schon in Schwabing gewesen waren. Ich nicht, weil ich immer schon Musikfeind war. Das hat mich etwas behindert an der Teilnahme an manchen Dingen. Als Nichtraucher auch Haschfeind. Oder was Kleines, was aber damals trotzdem aufgeregt hat, die Ziehmutter von der Ulrike Meinhof hatte Ostkontakte und hat eine Friedensbewegung organisiert. Und die, damals gab es noch nicht einmal das offene Berufsverbot, wurde einfach suspendiert, sie dürfte jetzt keine Examen mehr abnehmen, politisch unverlässig. Das hat riesigen Aufregung erzeugt. Natürlich hat sie jetzt praktisch die Studenten weggeklaut. Also solche kleinen Nadelstiche haben einen immer deutlicher zu der Vorstellung gebracht, der Laden hält nicht mehr lang. Es muss doch irgendwas geben, wie man den Widerspruch zwischen großen Ansprüchen und keinen Resultaten innerhalb der Schule und außerhalb aufheben kann. Also das ist meine These, das müsste man nachher diskutieren, dass es nicht so sehr materielle Gründe waren, die zur Studenten- und Schülerbewegung geführt haben. Die Studis, die es heute gibt, wenn die sehen würden, wie Studis 66 studiert haben, denen wird die Zunge verneid runterhängen. Das waren im Verhältnis zu heute noch ganz passable Verhältnisse. Oder was immer gesagt wird, ja, es gab eine kleine Krise 66. Und zwar hat man die Facharbeiter, die aus der DDR kamen, waren sehr gut ausgebildet. Da hat man natürlich die ganze Ausbildung gespart, die sofort bei uns reinstecken müssen. Dann musste man erst zu den Türken und zu den Italienern und zu den anderen greifen, die erst aber mühsam ausbilden. Das hätte angeblich eine kleine Wirtschaftskrise erzeugt, von der aber die meisten Leute nur aus der Statistik mitgekriegt haben. Also, Anlass der Studentenbewegung war dann tatsächlich die Bildung von der Großen Koalition. Die haben wir jetzt gerade wieder und da sieht man, das hat jetzt ja niemand groß aufgeregt. Zwei Leutchen, die immer ziemlich selber wollen und beide ihr Hartz IV gern haben und so weiter, haben sich halt zusammengetan und eine etwas zähneknirschende Muss-Ehe eingegangen. Damals hat es tatsächlich genauso gewirkt, aha, jetzt haben sie den Restdemokratie abgeschafft, den es noch gab. Deswegen auch sofort der Ausdruck APO, außerparlamentarische Opposition. Denn im Parlament gab es außer SPD unter dem Diktat von Wehner und CDU nur noch so 50 FDPler und die kläfften rum, da war der Scheel damals noch jung und hatte so Schläfenlöckle, sah aus wie ein toupierter Osterhas, aber hatte überhaupt nichts mehr zu sagen und im Fernsehen, das man damals schon hatte, durfte man sehen, wie die ihre Notstandsgesetze und was auch immer runterziehen. Das heißt, das berechtigte Misstrauen, dass eigentlich die sogenannte Demokratie keine ist, wurde durch die Große Koalition manifest. Und der Begriff APO war zunächst ja auch systemimmanent. Ja, wenn es schon innen keine Opposition gibt, irgendwo muss sie ja sein. Also, diese ganze Linie war praktisch von vornherein so organisiert, oder ich habe sie so empfunden, ja, die Möglichkeiten, die im System gegeben sind, in den Institutionen, sind am Ende. Nur ein Wort zum Dutschke, sein Marsch durch die Institutionen. Wie gesagt, da ich schon fett in ihnen saß und wusste, wie sie sind, konnte mich das überhaupt nicht vom Stuhl reißen, sondern ich konnte nur, wie es dann auch geschah, die Kohorten von Referendaren bedauern, die diesen Marsch antreten und an sich selber feststellen, dass sie am Schluss genau die Leute sind, die sie nie werden wollten, vor denen die Eltern sie gewarnt hatten, wie man immer gesagt hat. Nur noch ein Begriff zu Jugend und Jugendbewegung. Das ist natürlich aber fast immer so, dass da mehr Jüngere dabei sind. Faktisch ist es damals direkt kritisiert worden, jetzt nur mit Jugend zu arbeiten, weil man nämlich diesen Begriff als biologisch empfand. Das ist so eine Zeit gewesen, da gab es zum Beispiel ein Buch von Morris, Der nackte Affe, da wird, wie das heute üblich ist, alles auf Instinkte und so zurückgeführt. Der Mann ist instinktiv Beschützer, die Frau ist instinktiv Beschützerin und Beschützte und so weiter. Oder der Lorenz und der Eibel Eibelsfeld, an die erinnert ihr euch vielleicht nicht mehr. Die haben mit ihrem das sogenannte Böse und so auch alles als die Instinkte erklärt. Und das Biologische hat halt einfach die Schwäche, wenn es stimmen würde, dass alles durch Biologie festgelegt ist, hätte die Geschichte nichts zu sagen, die Politik auch nichts. Man kann auch keine Politik gegen den Hungertrieb entwickeln. Oder was heute zum Beispiel aufkommt, immer mit im Fokus, erklären sie alles, was es auf der Welt gibt, mit dem egoistischen Gen. Und das war damals, fing das gerade an, die Gene haben eigentlich die Sache bestimmt. Wir Menschen haben traurig geguckt und halt gesagt, macht, was die Gene von uns verlangen. Guter Gott. So, konkret erzeugte diese Linie eine Art von Segmentierung oder Parzellierung der ganzen Welt. Man konnte zwar sein eigenes Fach noch halbwegs beherrschen, wie in der Mathematik, man hat seine Axiome und Prämissen. So, wenn einen jetzt jemand gefragt hat, warum, hat man gesagt, Kind, das gehört nicht hierher. Schau mal, logisch ist es doch ganz klar in diesem Fach. Oder auf der Uni, diese ganze Rede vom Fachidioten, die damals aufkam, an die ihr euch sicher noch erinnert werdet, die ist in Wirklichkeit gerade sehnsüchtiges Nachhängen nach der alten Humboldt-Universität. Denn Humboldt und Kehlmann und diese Leute hatten den wirklich im Frühbürgertum verbreiteten Gedanken, jeder Mensch muss allseitig gebildet sein. Also genau, was dann später sogar Mao aufgreift. Nur, man ist im Grunde dem Ideal nachgehangen, konnte es aber nicht erfüllen. Insofern sah man überall diese Segmentierung, die Unmöglichkeit, aus seinem eigenen Bereich rauszutreten, die Unmöglichkeit, auch durch bloßen Protest innerhalb des eigenen Bereichs diesen zerstören zu können. Das war also sozusagen dann das Dilemma oder die Klemme, in der man sich befand. Und auf dieser abstrakten Ebene, um da auch mal noch an die Stammheimer zu erinnern, war gerade die Weigerung von der Ulrike Meinhof, keine bloße Journalistin mehr zu sein, wahnsinnig eindrucksvoll. In ihr hat sich sozusagen genau konzentriert dieses Gefühl, wir labern, ändern aber nichts. Wir sind die schlauen Leutchen, die daneben stehen und die Welt kommentieren. In Wirklichkeit geht es ihren grauenhaften und bösen Gang. Also nicht, als hätten wir nachher die Linie zum, nach dem Fachausdruck, individuellen Terror gebilligt. Aber was jedem sofort auffiel und naheging, war, so geht's nicht weiter, nur einfach schwätzen und die Welt verklären. Der Aust, der große RAF-Erklärer, der hat kürzlich über den Hauptgegenstand seines Ruhmes gesagt, er versteht die Meinhof nicht. Die hatte einen guten Job, war sehr angesehen, hat überall ihre Kolumnen verkaufen können. Ja, was hat der Frau gefehlt? Und genau diese beherrschen heute die Welt und genau gegen die hat man sich damals gerichtet. Deshalb Schwäche der Studentenbewegung, sogar das Entsetzen am 2. Juni über das Abknallen von dem Ohnesorg. Und selbst der Vietnamkrieg konnte zwar zu großen Protesten über diese Segmente raus vereinigen, aber eben nur in der Demonstration. Es war trotz allem, hat man das Gefühl gehabt, man bellt gegen den Mond. die schießen, ich demonstriere und so geht's weiter. Und von da aus eben am Ende der Studentenbewegung ein Gefühl von totalem Scheitern. Da haben sich schon furchtbar viele umgebracht oder sind im Suff verfallen oder haben die Kräutlein, die bekannten damals gewordenen Kräutlein oder die Pilze zu sich genommen. Also es war eine richtige Krisensituation weithin. So, neuer Einbruch dann, autonome Streiks, sogenannte wilde Streiks. 69 und 73 gab es nämlich überraschend, vor allem in der Metallindustrie, ganz große Streiks. Die IG Metall und EGB standen händeringend vor und haben gesagt, ja, wie kommt's? Also wir sind unschuldig, was auch wirklich stimmte, mussten die das halt dann irgendwie decken. Faktisch war es die Entdeckung von einer ganz neuen, vollkommen vergessenen Klasse, nämlich von den Arbeitern. Tatsächlich waren die Arbeiter als Subjekt fast gar nicht vorhanden in den bisherigen Überlegungen. So konnte zum Beispiel Marcuse mit seiner Theorie, wir brauchen die Arbeiter doch gar nicht, das wissenschaftliche Potenzial, was eben die Produktivkraft darstellt, ist heute in den Unis und von denen aus wird sich der Widerspruch von Produktivkraft und Produktionsverhältnissen dann entfalten. Jetzt plötzlich, die gibt es immer noch. Und wie die aufstehen. Und wie sie ihre Forderung durchgesetzt haben bei Hösch und an den anderen. So schnell hat, glaube ich, noch niemand seine damals relativ vielen 5 oder 10% gekriegt. Das war also ein neues Element, was eintreten musste. Jetzt Frage, wenn man also aus seinem engen Schulbereich raus will, einsieht, dass die Schule unter keinen Umständen aus der Schule raus selber verändert werden kann, die Uni auch nicht, wohin wendet man sich? Nächstliegend wäre ja gewesen die 68 neu gegründete DKB. Viele von uns hatten Kontakte mit der DDR. Gut, ich auch, die war ein bisschen unerfreulich, weil wir haben zum Beispiel einmal eingeladen in den antiautoritären Kinderladen in Karlsruhe. Der Mann hat so gelitten und die ganze Zeit noch gesagt, naja, so geht's bei uns nicht. Und wie ich ihn gefragt habe, ob bei Ihnen im Gymnasium die Kinder auch manchmal nicht gern Wilhelm Tell lesen oder so, hat er gesagt, das hatten wir nicht nötig, danach zu fragen. Bei uns ist es ein Glück, im Gymnasium zu sein und ging gerechtfertigt von dann. Also da hatte ich wirklich die Wahnidee, es könnte noch schlimmeres Oberschulamt geben als das Oberschulamt, nämlich eins, was mit ein paar marxistischen Sprüchen um sich schlägt und dadurch Spuren von Begründung hatte. Ich selber habe unter Rückstellung der ganzen Bedenken mich trotzdem ein halbes Jahr im Jahr 1969 der ADF angeschlossen. Ihr werdet nicht mehr wissen, was es ist. Das war eine Hüllorganisation, die die DKB sozusagen für die Massen gegründet hat, die noch nicht reif sind fürs Eigentliche. Und in Würzburg durfte man da rein und auch gegen die Wahlen, das war damals die berühmte Willi-Wahl. Bitte? Wofür steht das ADF? Aktion Demokratischer Fortschritt. Ist also ganz eindeutig zugegebenermaßen von der DKP gegründet worden. Und da habe ich allerdings mein großes Erlebnis gehabt. Das war, wie gesagt, die Willi-Wahl 69. Und da war ein Professor drin, der sehr scharf nachgewiesen hat, alle wirklichen DKPler in der Gruppe haben heimlich SPD gewählt. Und Strottel haben sie in den Splittergraben oder in den Splitterparteigraben tappen lassen. Wir haben treu unsere 0,3% ADF gewählt. Und da ist mir wirklich klar geworden, dass zumindest diese Art Parteiarbeit überhaupt gerade den Punkt nicht erfüllt, der zu fordern war, nämlich ein wirkliches Wissen zu erkämpfen und zu verbreiten, sondern dass sie alle Aussagen im Grunde nur auf Nützlichkeit hin bezogen haben. Wie kriegt man die Leute rum? Wie hält man seine Leute bei der Stange? Wie kriegt man die Fliegen an den Fliegenleim? Also gerade das war für mich ein ganz erschütterndes Erlebnis, weil ich treuherzig, trotz damals schon 15 Jahren Lehrertum, immer noch gedacht habe, jeder Mensch denkt gern selber und jeder möchte die Wahrheit wissen. Und an der Freiburger Universität wird immer noch gelogen, die Wahrheit wird euch frei machen. Und unten, wo der Aristoteles ist, das haben sie aber vorsichtshalber auf Griechisch geschrieben, Pantes hoi anthropoi tu aidenai oregantai physei, alle Menschen begehren von Natur aus nach Erkenntnis. Und ich auf der Suche dachte, bei den Kommunisten ist es doch sicher besonders ausgeprägt. Also von da aus gesehen war für mich DKB und all diese Linien mit, dafür sind die Massen noch nicht reif. Oder Genosse, behalte das doch einmal für dich, wir besprechen es unter uns dann. Und all diese Formen waren wirklich damals für mich gestorben. So, In zur gleichen Zeit hatte ich natürlich durch ehemalige Schüler und allerlei Kontakt zur Uni Heidelberg. Und in dieser Uni Heidelberg ist die Vorstufe vom, da liegt eines, das alte Forum war fast noch besser. Das hieß nur Rotes Forum, war die Studentenzeitschrift. Dann ist natürlich unser Kultusminister gekommen, ich glaube es war der Schieß, hat als erstes mal den SDS verboten, dann den ASTA verboten. Seit der Zeit gibt es nur noch Ustas bei uns. Der ASTA ist damals einfach verboten worden, weil er zu unruhig war, obwohl es die völlig legale Studentenvertretung wäre. Also wie wenn man Betriebsrat sagt, ach jetzt wollen wir keinen Betriebsrat mehr, ihr stört. So ist er von einem Tag zum anderen verboten worden. Und innerhalb dieses neuen Roten Forums hat sich rausgebildet eine Zelle vom SDS, die auch aus der Universität raus wollte, unter Führung vom großen Schmierer, und hat angefangen, unter dem Einfluss der Kulturrevolution zu versuchen, jetzt eine neue Parteiformation aufzustellen, die nicht im DKP-Muster wäre, sondern die sich die Lehren der Kulturrevolution und natürlich überhaupt der chinesischen Revolution und Lenins, von dem man annimmt, dass er eben tatsächlich wahrscheinlich in der DKP auch sofort rausgeflogen wäre, wieder aufnimmt. So, das hieß, war zunächst nur mal ein lockerer Bund, wo man stunden- und wochenlang diskutiert hat, eben über das Programm der künftigen Partei. Das war wirklich vorbildlich demokratisch, durfte jeder alles sagen. Zum Beispiel gab es da so Vorstellungen, Heer abschaffen, Miliz, dann lange Diskussion, ja, aber Düsenjäger und so, die kann ich ja nicht einfach als Milizler am Feierabend fliegen, wie mache ich's? Das durfte man damals alles vollkommen frei und offen besprechen. Und das war eindeutig der positive Zug an dem Ganzen, dass es hier wirklich mal freie, aber auch forschende Diskussion gab. Und von Mao selber her muss ich jetzt doch mal dem Christoph eines sagen, gerade die zwei Schriften über den Widerspruch und die Praxis, die habe ich überhaupt nicht für Bauernphilosophie, sondern auch für Studienratsphilosophie gehalten. Nämlich, theoretisch gefasst war ja diese Unfähigkeit in der Schule, Erkenntnis und Handeln zusammenzubringen, nur ein Sonderfall der allgemeinen Unfähigkeit, die der Lukács in Erkenntnis, in Geschichte und Klassenbewusstsein schon sorgfältig rausgearbeitet hatte. Wo es ihm wirklich gelingt, die großen Philosophen, Kant, Fichte und so weiter, zu zeigen als Leute, die immer wieder das Problem lösen wollen, aber nicht können, wie kann ich Erkennen und Handeln zusammenbringen. Also was bei Kant in Kritik der reinen Vernunft als Erkennen vollkommen schlüssig gebracht wird, wird im Grund in Kritik der praktischen Vernunft als Anleitung zum Wollen wieder mehr oder weniger zurückgenommen. Auch bei Fichte mit seiner Tathandlung. Und da war mir der Satz von Mao: Wer alles erkennen, setzt Handeln voraus. Wer eine Birne hinein erkennen will, muss dort hineinbeißen können. Und dieses Beißen, gerade in seiner sinnlichen Einfachheit, ob Deborin das jetzt auch gesagt hat oder nicht, das fand ich wirklich wie Johann Peter Hebel. Was unvergleichlich Einleuchtendes und sofort alle Schwierigkeiten von 100 Jahren Philosophie auf einer viel einfacheren Weise lösend. Natürlich, Christoph, haben dann viele gesagt, ha! Beiß mal in Mehrwert und guck, was rauskommt. Das heißt, sie haben dann behauptet, es ginge von dem Birnenbeißen nicht weiter zur Abstraktion. Das habe ich nicht so gefunden. Gut, das war also der positive Teil, den ich da wahrgenommen habe, dass wirklich theoretisch Erkennen und Handeln zusammenkommt. Und von der Bindung an die Arbeiterklasse erwartete ich dann, dass es auch sozusagen in der Praxis des Lebens möglich wäre, denn da die Arbeiter alles produzieren, sind sie, die den Produktionsprozess durchschauen und an sich doch auch das Produkt wieder zurücknehmen und in die eigenen Händen bekommen könnten, also nach der klassischen Lehre. Dann speziell im Unterrichtsbereich, das hat der Christoph vorher auch noch so erwähnt, waren ja die anarchischen Elemente von Mao gerade dort besonders stark. Zum Beispiel ist in der Kulturrevolution ein Mädchen furchtbar gelobt worden, weil es frech nach 5 Stunden Arbeit, so wie beim Abitur bei uns, vorging und ein vollkommen weißes Blatt abgab. Die ist natürlich von der Schule geflogen, aber was hat die Flugs gemacht? Vorsitzender Mao geschrieben. Und was hat Vorsitzender Mao gemacht? Ha! Der hat sich die ganzen Direktoren und so kommen lassen, alle weg. So ein Mädchen, seht ihr, die hat Mut. Die hat gezeigt, dass es mit dem Prüfungswesen gar nichts ist und dass die Kinder einfach überfordert und verdummt werden. Und tatsächlich, nach vielen Schilderungen, muss es nämlich in der Zeit nach 1949 gelungen sein, zwar nicht ein kommunistisches Oberschulamt, aber einen kommunistischen Konfuzianismus zu erzeugen, dass furchtbar viel auswendig gelernt worden und statt Konfuzius waren jetzt halt andere Klassiker dran, aber auswendig war auswendig und der Lehrer hat recht, war der Lehrer hat recht und so weiter. Gerade solche Vorstöße haben wir als Lehrer, obwohl ich es konnte, in der Schule natürlich nicht direkt umsetzen, da muss man kleine Einschränkungen machen. Oder die ganze Lehre vom toten Buchwissen, an dem ich selber natürlich bis zu den Ohren voll steckte. Und der Köhnen sagt auch, dass er das Buchwissen sehr geschätzt hat und sich geniert hat, dass er immer noch so dranhängt. Also solche Sachen sind tatsächlich genau in der Richtung gewesen, wie im Grund gerade die antiautoritäre und die, die Institutionenkritik sich schon vorwärts getrieben hatte. Gut, jetzt Schwierigkeit der Sache. Richtig war zum Beispiel auch der Begriff der permanenten Revolution in dem nicht-trotzkistischen Sinn. Bei Trotzki hatte er stärker die Tendenz, ja, es kann nicht Revolution in einem Land geben, sondern es muss Weltrevolution geben, sonst sind die Außenzwänge zu stark. Das ist zwar unbestreitbar, aber das noch Wichtigere war, die Revolution muss sich dauernd selber korrigieren. Es ist nicht möglich, dass die erste Generation auf ihren Verdiensten ausruht und sagt, so Leutchen, ich habe es für euch getan, wo ist das Denkmal, wo ist der Fußkuss und so weiter. Sondern es muss dauernde Kontrolle geben. Und da gibt es ja in der chinesischen Revolutionsgeschichte ausgezeichnete Beispiele. Zum Beispiel gleich nach 1952 das Büchlein Fan Shen vom amerikanischen Journalisten, der beschreibt, wie zunächst im Dorf Großgrundbesitz verteilt wird, jeder kriegt ein bisschen was, und dann fangen die Kommunisten an, groß rum zu prahlen. Einer rennt immer mit dem Tüchle auf dem Kopf rum und ist der Weiberheld, der andere lädt sich bei allen zum Essen ein und frisst Dampfnudeln und so. Und da wird eines Tages gesagt, so, alle müssen durch das Tor der Prüfung, heißt es, glaub. Und dann müssen sie sich der ganzen Dorfgemeinschaft stellen und die kommen dann gleich, was ist mit den Dampfnudeln und was ist mit meiner Tochter und so weiter. Also die dauernde Selbstprüfung, die es natürlich in China auch nur von Zeit zu Zeit gab, muss man sagen, aber rein glaubhaft geschildert als ein einziges Mal war schon was Tolles. Das waren alles Züge, die uns dazu gebracht haben. Gut, negativ war jetzt nur eins. Kommunistische Parteien sind ja Organisationen der Arbeiterklasse und anderer. Bei uns waren es nur die und anderen, die von den Proletariern geträumt haben. Ich glaube, es gab keine Organisation, selbst von den neuen Linken, die so wenig echte Arbeiter unter ihren Mitgliedern hat. Der KPD hatte zum Beispiel wesentlich mehr, sogar rote Fahne, als gerade mir. Am Anfang traten zwar Personen als Arbeiter auf, aber wenn man sie länger kennengelernt hat, habe sie abends beim Stammtisch auch verschämt gestanden. Sie hätte ja das zweite Staatsexamen, aber sei ja dann in den Betrieb gegangen. Das waren noch die Echteren. Es gab auch solche, die einfach zwischendurch abgebrochen hatten und so. Also jedenfalls die berühmten Arbeiter, von denen immer geredet wurde, waren herzlich selten. So, deswegen haben fast alle diese Linksorganisationen Vorkehrungen getroffen, dass es nicht nur Studienräte, Studenten und Ähnliche sind. Beim KABD gab es so eine Art Aufnahmesperre. Die haben einfach gesagt, so, bevor man nicht so und so viele Echtarbeiter habe, darf keiner von euch mit. KABD? Ich habe Echtarbeiter ist dann in dem Fall der Fabrikarbeiter mit Blaumann, oder? Das ist der fiktive Blaumann gewesen. Wir haben tatsächlich damals uns immer noch vorgestellt, dass sie Blaumann habe. Also zum Beispiel in Karlsruhe hatten wir eine Sekretärin, dann eine Krankenhausangestellte. Aber wir hatten tatsächlich stark Studenten, Schüler, ein bisschen lavierende Existenzen. Richtig ist, dass wir schon damals auch auf Plakaten immer noch den Blaumann-Arbeiter gezeichnet haben. Aber auch ohne Blaumann hat man wirklich wenig Leute in der Produktion. Sodass, was ich auch als leidvolle Erfahrung sagen kann, kommunistische Parteien haben ja Zellenprinzip. Zellen sollten sich nach den Hauptarbeitsorten richten. Wir hatten eigentlich nur Zellen an Arbeitsorten. Zum Beispiel, ich war Mitglied der Zelle am Krankenhaus. Wir hatten, glaube ich, eine Zuträgerin, die uns hier und da irgendwelche Details brachte, waren selbstverständlich trotzdem fähig, eine Zeitung fürs Krankenhaus zu machen. Ich, 5 Uhr morgens vor der Schule, stehe mit grauem Angesicht da, verkaufe es. Es taumeln etwa 10 Schwestern vom Nachtdienst vollkommen blind raus. Eine sieht mich und schreibt, jetzt habe ich 10 Stunden hinter mir und jetzt stehen Sie noch da. Das war wirklich das Erschütternde, nämlich trotz bestem Willen die totale Unfähigkeit, die zwei Welten zusammenzukriegen. Und wir im KBW hatten was Besonderes, Gesellschaft zur Unterstützung der Volkskämpfe. Das hört sich heute selber schon lustig an, weil es sich irgendwie Guerilla und so. Nein, das sind eben die Studenten und Schüler und so weiter gewesen, die noch nicht fähig sind, sich der Arbeiterklasse anzuschließen und die sich umerziehen müssen. Und das Umerziehen bestand zum Beispiel in Ermunterungen, man soll doch mal wieder die wertvolle Schrift von Mao über den Liberalismus lesen. Das ist als irgendeine Art von Selbstreinigungsmittel wie Rizinus oder so behandelt worden. Also, so hört sich jetzt lustig an. Faktisch war es nur dummerweise wirklich so, dass wir den ungeheuren Anspruch verspürten, ja, wir sind jetzt dazu da, die Revolution zu machen. Und tatsächlich, es war im KPW zumindest mal ein Ernstfallgefühl. Also gerade das bloß Spielerische von der Studentenbewegung hat man sich wirklich gesagt, ja, man kann tatsächlich in den Asch kommen, was halt ziemlich passieren ist. Man kann wirklich Berufsverbot kriegen, es kann wirklich Krieg geben. Also man hat ein ganz anderes Gefühl gehabt von der Brutalität des kapitalistischen Lebens, als es noch so 68, 69 üblich war. Aber gerade dann war das Entsetzliche wieder mal, genau wie in der Schule, der riesige Anspruch, an mir liegt's. Und da wurden immer so Geschichten erzählt, moralischer Art, wenn man in der Illegalität im Dritten Reich eine Verabredung hatte und kam 5 Minuten zu spät, da konnte eine ganze Verschwörung dran untergehen. Also all die Sekundärtugenden wie Pünktlichkeit und so, die bei Leuten wie mir ein bisschen schwer durchzusetzen sind, sind besonders hoch gepriesen worden. Aber das war nicht so sehr Schlimme, sondern das Schlimme war, dass wir wirklich subjektiv gesagt hatten, dass es noch keine Revolution gibt oder dass das mit der Aktion jetzt nicht geklappt hat. Das liegt schon an mir. Wie man in der Schule aber auch gesagt hat, in alle anderen Klassen feiern sie Hochämter. Da werden Geisteserlebnisse herbeizitiert und nur bei mir hängen sie am Tisch und bohren in der Nase. Genau so war es jetzt. Man sagt sich, ich bin doch der, der die Revolution machen muss, ohne mich geht's nicht. Zugleich sieht man, man hat gar nicht die Kenntnisse, man hat auch nicht die Zugriffsmöglichkeiten. Wir brauchten Jahre, bis man nicht humoristische Flugblätter schreiben konnte. Und das Unselige war, dass dann eine Art Projektion stattfand, dass man nämlich alles, was man nicht konnte, hat man der nicht vorhandenen Arbeiterklasse zugeschrieben. Ja, wenn ich nur Arbeiter wäre, dann wäre ich hellsichtig, dann würde ich durchhalten, dann würde ich die Massen sammeln und so weiter. Das heißt, es war ein grauenhaftes Komplementärspiel und auch die wenigen Arbeiter, die wir hatten, sind dem in ganz kurzer Zeit erlegen, dass sie natürlich, wir hatten wirklich einen 8-Stunden-Tag, nachträglich noch alles Mögliche machen mussten, was sie einfach nicht hinbekamen und auch keineswegs sie als Arbeiter nicht etwa größere Kenntnisse hatten als mir. Und wenn man, sagen wir, Holzarbeiter ist, weiß man immer noch nicht, wie es bei Druckers zugeht. Also, dass er das alles auf Fiktionen beruhte, der starke Arbeiter, der es machen will. So, um es zum Ende zu bringen, die Krise der Sache bestand wirklich nicht so sehr in Ablehnung der Theorie zunächst, sondern wirklich in einer totalen Überlastung. Ich meine, Lenin hat damals einen Berufsrevolutionär erklärt und er hat nur Revolution gemacht. Unser Eins hat seine 24 Stunden Unterricht gehabt, dann bin ich gleich am Mittag nach Heidelberg gefahren in der Regel, habe da schlau getan, kam nachts um 11 zurück, muss dann irgendwelche Blätter herstellen oder auch nicht. Jedenfalls, ich hatte den Vorteil, dass ich schon sehr lange in der Schule war und dadurch ein paar Schwielen und Vorräte im Hirn abgelagert hatte. Diese Referendare und so, die das nicht hatten, das muss nach ganz kurzer Zeit zu völliger Überarbeitung und Zerstörung führen. Also die meisten, mit denen ich geredet habe, sind zunächst praktisch ausgetreten, weil sie gesagt haben, ich kann es nicht mehr. Das Hilfsmittel, was gerade Schmierer anwendete, uns zu versprechen, ich habe es zwar nie mit eigenen Ohren gehört, aber von vielen bestätigt, in 10 Jahren kommt die Revolution. Wer im Jahr, da das im Jahr 73, 74 gesagt haben müsste, könnten wir jetzt gerade 25-jähriges Revolutionsjubiläum feiern. Aber es muss was dazwischen gekommen sein. Also, das war natürlich der Drohsteter, sagt sich, ich kann es ja nur kurze Zeit aushalten, aber jetzt, ja, wenn es nur 10 Jahre geht, ruck und so weiter. Also gerade da trat einfach dann mehr oder weniger die körperliche Unfähigkeit auf der Sache, gerecht zu werden, das überhaupt durchzuhalten. Gut, Fazit, wenn man sich's überlegt, meiner Meinung nach in Schlusseinschätzung war es trotzdem ein unvermeidlicher Ansatz. Das heißt, ein Versuch, überhaupt mal über das rauszukommen, was sich in DKP und DDR schlichtweg als erstarrt und selbstmörderisch herausgestellt hat, nämlich eine neue Ordnung, wo der Staat über allem bestimmt, unterstützt von einer Partei, die ihm Recht gibt, herzustellen, das war wirklich nicht das Ideal. Andererseits hat sich, wenn wir zum Ende kommen, gezeigt, die Schwäche vom KPW und den anderen nebenbei auch, die waren in verschiedener Weise schwach, war erstens mal die Fantasie, es gäbe den Arbeiter an sich und es gäbe die Klasse an sich. Statt zu erkennen, dass überhaupt erst in den Kämpfen sich ein Bewusstsein rausarbeiten kann. Ja, wir sind die, die es können. Und dass in denselben Kämpfen aber sich auch die Trennung zwischen Arbeiter und Nichtarbeiter wesentlich abschleifen würde. Zum Beispiel arbeite ich jetzt in der Mühle Rentchen mit Leuten zusammen, wo wir die Stadtzeitung rausgeben. Das sind alles Leute, die sind von der Schule geflogen, haben jedenfalls kein Abitur zum großen Teil, noch weniger anderes. Unterhalte mich aber ganz normal mit denen und wir schaffen prima zusammen. Und man muss ja auch sagen, dass im Grunde auch die ehemaligen geistigen Berufe heute stark handwerkliche Züge annehmen mussten. Früher hat man als Journalist seinen schlecht gedruckten Fetzen einen Meteor gegeben und gesagt, guck mal, was er draus macht. Heute sitzt man ja praktisch da und macht vollkommen handwerklich die Sache durch, wie sie gedruckt ist. Also mir jedenfalls und andere Leute wahrscheinlich auch. Das heißt, das ist 3/4 wirklich handwerklich. Wie kriege ich das Bild rein? Wie passe ich auf, dass es nicht verrutscht? Wie mache ich den Rahmen? Also genau das, was die früheren Handwerker namens Meteorsetzer und so weiter gemacht haben. Insofern ist auch real der Unterschied zwischen Intellektuellem und Arbeiter verschwunden. Gut, weitere Schwächen über Betonung des Willens, habe ich ja schon gesagt. Es war einfach praktisch auf Überanstrengung gerichtet, bis zu so Theorien, jeder kann alles. Zum Beispiel ist aber schon wieder die humoristische Seite, jeder sollte nach einer Woche ein Musikinstrument spielen können. Da sind dann die berühmten Sprechchöre mit Musikbegleitung draus entstanden. Oder wesentlich schlimmer, damals gab es ja noch kein Computer und so, da gab es nur Matrize und Letraset. Und daraus konnte man eine anmutende kleine Stadtzeitung erzeugen. Allerdings nicht Mann, sondern ich vor allem nicht. Der Inhalt wäre gar nicht schlecht gewesen, aber meistens war es zu verschmiert, um es lesen zu können. Und jeder hat mich mit Recht kritisiert, ich mich selber auch. Nur leider ist es Können und das Wollen halt nicht einfach so, dass man sich auf den Kopf schlägt und sagt, so, du willst. Dann Verengung des Gesichtsfelds. Das war wirklich gerade im KPW erschütternd. Wir hatten, das schreibt der Köhnen auch mit Recht, sehr gute Buchläden mit allerlei. Und eines Tages hat Bruder Schmierer erfunden, da wird das Kapital fixiert. Und dann wurden alle Buchläden geschlossen, bis auf so Leseecken, wo unsere ausgezeichneten Broschüren waren und sonst keine. Wahrscheinlich aus Ansteckungsgefahr. Oder am Anfang war die Wissenschaftskritik an den Unis ziemlich hoch entwickelt. Dann ist eines Tages erfunden worden, wir haben zu wenig Leute. Studenten und Schüler sind jetzt keine eigene Organisation mehr, sondern die kommen in die allgemeine Organisation. Nur als Student, wenn man in Karlsruhe studiert, aber von Westfalen kommt, hat man natürlich null Karlsruher Ortskenntnisse, sodass man das, was man an der Uni noch hätte leisten können, in Karlsruhe gar nicht hätte leisten können. Dadurch ist eine riesige Verengung entstanden. Am Schluss kannten wir nur noch unsere eigenen Broschüren mehr oder weniger. Also nur ein Beispiel für geistige Verengung. Es gab in Frankfurt eine der allerbesten Aufführungen von Tage der Kommune von Brecht. Und alle haben die Bühne fast geschlossen von der Stadt her, weil das so aufrührerisch war. Wer stand fein und belehrend daneben? Der KPW und hat rausgekriegt, dieser Brecht ist schon ein Kleinbürger. Nix da. Also nicht, dass man es aufgegriffen hätte und gesagt, das hätte man noch machen können, sondern wir standen beleidigt, aber fein und rein daneben und haben es abgelehnt. Und das als Ganzes, sodass man am Schluss wirklich das Gefühl gehabt hat, man liest 10 Jahre KVZ, geht nie aus dem Haus, eines Tages geht man aus Versehen auf die Straße und denkt, man ist in einer anderen Welt. Also es war nicht gerade der Anspruch, den zum Beispiel Mehring vorbildlich im letzten Jahrhundert, im 19. Jahrhundert erfüllt hat, Marx auch, dass man über alles reden können muss, dass man im Grunde alle Erscheinungen unter dem Gesichtspunkt des Klassenkampfs betrachten können muss, das ist in Wirklichkeit völlig reduziert gewesen, sodass die Leute am Schluss auch sich gar nicht mehr getraut haben, Platte zu hören oder ihre Lieblingsbücher zu lesen, weil das alles irgendwo unter Firlefanz lief oder du stiehlst der Arbeiterklasse deine Zeit. Und schließlich, was wahrscheinlich das Letzte ist, dass wir den Kapitalismus trotz allem unterschätzt haben. Dass der Kapitalismus ist fähig, aus seiner eigenen Kotze, seinem eigenen Auswurf sich zu nähren. Also was man schon in der Studentenbewegung gesehen hat. Kaum hat jemand in Heimarbeit sich ein T-Shirt gemacht, wo drauf stand, es lebe Mao. Im Vierteljahr war es in Karstadt das entzückende kleine Revolutionshemdchen für 10,22 €. Das heißt, der Kapitalismus war ohne weiteres imstande, sich alle Erscheinungen, nicht nur kulturell im Film, sondern auch real, zum Beispiel in der Umorganisation vom Fließband zur Gruppenarbeit, anzueignen, die er ursprünglich bei den Linken geklaut hatte. Insofern waren die Voraussagen, der wird sowieso zusammenbrechen, als die sogenannte Kladradatsch-Theorie, die im Hintergrund hauste, auf jeden Fall übertrieben. Und im Grunde auch Lenins Aussage, im Zeitalter der Monopole sei der Kapitalismus noch faul und der Kapitalismus, er könnte keine neuen Erfindungen vielleicht noch machen, aber auf keinen Fall auf den Weg bringen, hat gezeigt, dass sie trotz allem fähig sind, sogar große Dinge noch zu Wege zu bringen und doch nicht unterzugehen, trotz all ihrer Verbrechen und all ihrer Krisen. So was bleibt, eine Schar von Leuten, die im Spiegel rumrennen und sonst wo und wie gesagt ihren Enkeln erzählen, dass sie tolle Kerlchen waren. Dann ziemlich viele, die wirklich kaputt gegangen sind dran. Zum Teil jetzt schon tot oder zumindest gebrochen. Und ganz wenige, eine Art Müllmänner, die versuchen aus den Resten was aufzutreiben und sich zu überlegen, was bleibt. Eine letzte Frage, wie weit man die Kritik vielleicht treiben müsste, ob überhaupt die Parteiform heute immer noch die Form ist, die Unterdrückten und Enterbten und Entrechteten und so weiter dazu bringt zu gemeinsamem Handeln. Ob nicht sogar rote Zellen und so andere Formen der Zusammenarbeit gezeigt haben, die im Grund wirkungsvoller waren. Also gerade Stadtbahn West oder so. Da war der KBW schon weg, wie die Stadtbahn West anfing. Wir hätten zwar gern seine Technik gehabt, aber gemacht hat er nichts dabei. Oder viele Massenaktionen, muss man sagen, sind ohne Partei zustande gekommen. Andererseits, wo bliebe ohne Partei das Gedächtnis, das heißt die Aufarbeitung der Erfahrungen, wo blieb umgekehrt der technische Support? Also etwa da bei Stadtbahn West stand man im Dunkeln, jeder vereinzelt. Wir hätten sofort stürmen können, wenn es nur Leute gegeben hätte mit Metallscheren und mit Decken, um über den Zaun zu kommen. Also da hat man gerade gesehen, da hat es zum Beispiel außerordentlich gefehlt am technischen Teil. Ja, also das sind Fragen, die bleiben. Wie, für mich ist das Bleibende, dass wirklich überhaupt mal ein Versuch gemacht wurde, sich abseits von den Wegen, die eben von den sowjetrussischen Linien bestimmt waren, überhaupt mal auf die Socken zu machen und überhaupt, wie kurz oder lang es auch war, sich selber mal ein Beispiel zu geben, dass es doch auch ansatzweise anders geht. Wie viele komische Erzählungen da auch übrig geblieben sind und wie gesagt, mir die Welt leider Gottes noch schlimmer hinterlassen haben, als sie uns überreicht wurde. Man muss doch sagen, dass es einfach mal ein Zeichen war, wir sind da gewesen. Es hat doch immerhin 5 oder 6 Jahre lang die Sache gegeben. Gut. Ich hätte jetzt nur zwei Sachen. In der Zeit, ich weiß jetzt nicht, ich war kurz auf der Toilette, aber gefehlt hat mir einmal die, wie soll ich das jetzt sagen, die Sektiererei. Also, dass man die Trotzkisten ätzend findet und die Revisionisten von der DKP sowieso ist mir nicht klar. Nicht nur, jeder. Aber, auch mir aber die rote Fahne auch ätzend gefunden und sie uns. Genau, das wird ja wohl zur Schwächung schon beigetragen haben. Und der zweite Punkt wäre diese Neigung, sich bei jeder verschiedenen Gelegenheit Wahlergebnisse im Promillebereich abzuholen. Das wäre auch noch, ist auch, finde ich, eigentlich auch nach dem, was du da jetzt erzählt hast, einfach paradox. Also, das stimmt. So, das könnten wir aber auch nach der Pause, das wären so zwei Punkte, die ich. Wolltest du schnell was dazu sagen? Nee, ich würde es auch lieber nach, wenn wir es ganz schnell. Höchstens zum zweiten Teil mit den Wahlen. Das war einfach die Bewährungsprobe. Mhm. Ich weiß, in Hessen hatten 20.000 uns gewählt. Und dann habe ich noch gesagt, bei Demonstrationen haben wir ohne weiteres vielleicht also wesentlich höheren Bestandteil gehabt. Wieso macht man es, wenn man ja sieht, ich habe demonstriere für was Schwierigeres gehalten als wählen. Aber dann hieß es, nein, das sei eine Grundentscheidung des Wählen. Das sei sozusagen der Barometer, wie weit man gekommen ist. Natürlich, wenn man das einmal macht, ist verzeihlich, aber die sind zu jeder Wahl angetreten. Und die anderen ja auch. Also es wurde allgemein als Maßstab genommen, wie man eben verankert ist in der Bevölkerung. Ich muss dazu sagen, ich fand es sogar, also mir hat es sogar Spaß gemacht, weil es in dieser Hülle der Beteiligung an Wahlen, da war ja die Haupthürde, überhaupt erstmal genügend Unterschriften, damit man überhaupt zugelassen wird, zur Wahl zusammenzukriegen. Und dieses Sammeln, also es war wirklich ein, wie sagt man, Klingelputzen in bestimmten Arbeitervierteln, in Vierteln, die man sich ausgeguckt hat, wo die armen Leute wohnen und Immigranten und so weiter wohnen. Und da mit einem irgendwie mit einem kleinen Lastwagen einzufahren und mit roten Fahnen, mit Hammer und Sichel oder so eine Agitation zu entfalten. Und die Kids kommen und gucken und die Frauen kommen aus und die Erwerbslosen da, die kommen raus und diskutieren mit einem. Man diskutiert mit den armen Leuten, man geht unter die Massen. Das war eigentlich das Gute daran. Und manchmal haben wir uns mega einfach hingestellt und da brüllend dann irgendwo unsere Agitation da losgelassen. Ja. Und das hat irgendwie schon Spaß gemacht. Das war einfach eine Agitationsform, die wir da nutzen konnten. Mehr nicht. Und dann konnten wir sehen, aha, der und der hat mit uns eine halbe Stunde diskutiert, immerhin. Und dann wurden dann irgendwelche Hausbesuche gemacht. Das läuft ja auch bei Sekten wie MLPD und so, nicht anders. Das ist so eine bestimmte Ebene der Agitation, die man da nutzen kann. Dass wir jetzt mehr als so und so viel Promille bekommen würden, wussten wir sowieso. Aber wir wussten dann, wer ist wo und die können wir dann weiter, vielleicht mit denen können wir weiter ins Vernehmen kommen. Und an sich hat das als Form schon auch Spaß gemacht. Also so, mir persönlich nicht so besonders. Man geht rein, hat einen Grinsmal, kennen Sie schon die neue Partei? Und so wie man heute angerufen wird, Sie haben gewonnen bei Jauch, haben wir so getan, als sei das das große Los, dass Sie jetzt gerade bei mir unterschreiben dürfte. Also meistens hat man nur gutherzige Frauen gefunden, die gedacht habe, der geht auch wieder, die unterschrieben haben. Oder zum Beispiel sehr oft unglückliche SPDler, die dann erwischt wurden, das soll zwar geheim sein, die dann die SPD-Ärger bekamen, dass sie bei uns unterschrieben haben. Also es war so besonders lustig, habe ich es gefunden, Christoph. Ja. Aber ich war damals Anfang 20 und ich fand es eine Herausforderung, dass ich an der Haustür irgendwelchen wilden Leuten innerhalb von wenigen Sekunden klar machen muss, dass ich kein Zeuge Jehovas bin oder dass ich hier nichts verkaufen will, sondern das Programm des KBW gleich mal auf Serbo-Kroatisch oder Türkisch oder Italienisch stehen ja, verabreichen kann, so als Heftchen und so hoch und so weiter und dann weiter agitieren kann. Das war eine Agitationsherausforderung. Und wenn man sich Linksruckler oder solche Leute anguckt, junge Hopser und so, da ist das eine andere Erfahrung. Da steckt man mehr weg an Frustration und an Peinlichkeit oder hat noch nicht mal ein Gespür, wie wenn man jetzt also schon so ein Studium hat oder so. Jetzt süchtigen Pause. Schlussteil, Schlusszusammenfassung bis um 7 hinkriege und wir dann endlich in den Diskussionsteil übergehen können. Was jetzt nicht ganz dem ursprünglichen Plan entspricht. Und deswegen will ich jetzt auch nicht jetzt nur meinerseits lebensgeschichtlich, persönlich und anekdotisch ausholen. Ich habe möchte das anhand Verweis auf Peter Brückner, der sicherlich aufmerksamste und wissenschaftlich seriöseste teilnehmende Beobachter der ganzen Entstehung der BRD-Linken gewesen ist und also Stadium für Stadium, Phase für Phase diese Entwicklung der 60s-Linken in der BRD registriert, beschrieben, analysiert hat, auch im Sinne von sozial, psychologisch, psychoanalytisch analysiert hat, was da passiert ist. Und er fasst das beispielsweise in dem Aufsatzband, da kann ich jetzt nur darauf verweisen, das habe ich auch jetzt nochmal durchgeguckt, daraufhin, wie er das analysiert hat, die 60s-Linke, nämlich in diesem Aufsatzband Zerstörung des Gehorsams. Das ist der erste der Aufsätze zur politischen Psychologie, der 83 rausgegeben ist bei Wagenbach. Wird im Moment auch hier und da verramscht und soll man sich unbedingt beschaffen, diese Analysen. Da ist ein posthumes Manuskript von ihm auch drin und da ist ganz, ganz gedrängt und konzentriert nochmal die Transformations- oder Übergangsphase von 1968 bis 1973, 74, wo er das schreibt. Und das war genau der Gründung dieses kommunistischen Bundes Westdeutschland als dem Spätkömmling, als Resultat sozusagen der ganzen Erfahrungen dieses Gründungsfiebers der ML-Bewegung seit 1968, 69. Also wie ist, aus welchem Aggregatzustand der radikalen Linken, die sich in den 60s herausgebildet hat in ihren Jahren, die 67, 68 kulminiert hat, genau genommen ist es ja eine 67er-Bewegung und nicht eine 68er-Bewegung, nicht? Und was Italien, Westeuropa angeht, ist es eine, was Italien vor allem und die Verschiebung nach Italien hin angeht, ist es eine 69er, 70er-Bewegung. Und in dieser Phase hat er also dann beobachtet, wie haben sich die Klassenkämpfe in der Bundesrepublik Deutschland entwickelt. Das wurde schon erwähnt, sehr stürmisch für westdeutsche Verhältnisse oder überhaupt für deutsche Verhältnisse nach dem Krieg. Die Septemberstreiks 69 wurden schon genannt. Karl-Heinz Roth hat in die andere Arbeiterbewegung sehr ausführlich die Kämpfe Anfang der 70er Jahre in verschiedenen Großbetrieben geschildert. Zu erwähnen wäre der Metallarbeiterstreik in Baden-Württemberg, ich glaube das war 71, ja, 72, ja. Und in diese wirklich für deutsche, westdeutsche Verhältnisse nach diesem Adenauer CDU-Staats, dieser Friedhofsruhe vor 66, 67, die nun massiv aufgebrochen war, entbrennenden Klassenkämpfe auch wirklich des klassischen Proletariats in Ansätzen und vor allem auch des Immigrantenelements 73, die Streiks bei Fort Köln, dann oder war das etwas früher? Nein, 73. Die Bremer Werftkämpfe. Also es war genau in dieser Zeit zwischen 69 und 73, also dieser Gründungsphase. Das war genau die Zeit des Entbrennens der Klassenkämpfe und des Kulminierens der Klassenkämpfe vor der Krise 1974, als dann wirklich zum ersten Mal eine richtige Wirtschaftskrise, die seitdem sich eben immer mehr wie so eine Naht, die aufgeht, zu einer Strukturkrise, was gerade die Arbeitslosigkeit, die industrielle Reservearmee bezeugt, erweitert hat. Also da war es dann mit der Rekonstruktionsperiode, wie man es nannte, der BRD zu Ende. Und in dieser Phase genau wurden Leute, die ziemlich jung als Schüler und als Lehrlinge von dieser Bewegung erfasst worden sind, die wurden auch innerlich ziemlich umgewälzt. Brückner schreibt in dieser Zusammenfassung auf ein paar Seiten, die man sich unbedingt mal reintun sollte. Die bewussten Teilnehmer und Träger einer linken Bewegung erleben diese als einen Prozess der Selbsttransformation und nicht nur der Transformation der Gesellschaft. Die Idee kollektiver Lernprozesse, dort entwickelt, bleibt außerhalb sozialer Massenbewegungen oft abstrakt. Die Protestbewegung aber, so nennt er insgesamt, also nicht nur Studentenbewegung, nicht nur Schülerbewegung, nicht nur antiautoritäre Bewegung und so, sondern Protestbewegung, die eine sehr große Variationsbreite hatte, auch sozial. Diese Protestbewegung lehrte, wie groß die Bedeutung des sogenannten subjektiven Faktors für umwälzende Bewegungen sein kann. Das von vielem freigesetzte, sich verändernde Bewusstsein wird zur Quelle revolutionärer Produktivkraft. Ganz im Sinne von Marx, der in Proudhons Schrift eben damit endet, dass er sagt, die größte Produktivkraft ist die revolutionäre Klasse selbst. Wohlbemerkt die revolutionäre Klasse. Und man fühlte sich nun mit einem Schlag, auch als kleiner naseweiser Abiturient und sowas, so 67, 68, ja, oder schon auch so, ja, 66, immer unter dem spektakulären Bilde, dem sozusagen Licht aus dem Osten, kann man es fast kitschig sagen, ja, der Kulturrevolution, die exakt zeitgleich in bestimmten Phasen, die manchmal fast schon zu verwechseln ähnlich dieser antiautoritären Bewegung sind, mit Rotgardisten, revolutionären Rebellen und so, und die man verfolgte und die rüberkam, ein spektakuläres Bild des konzentrierten Staatsspektakels. Aber dennoch fühlte man sich da als ein Teil einer Weltumwälzung und hatte jetzt die Möglichkeit, aus dem Muff der Adenauer-Ära herauszutreten. Und da war, was Brückner beschreibt, ich kann das hier nicht wiederholen im Einzelnen, zwei Bedürfnisse, die du auch genannt hast, ganz entscheidend. Einmal das Bedürfnis nach Theorie. Es war ein Frischluftstrom, so nennt Köhn das ja treffend, von einer Frischzellenkur, von was Theorie betraf. Man hatte zum ersten Mal durch viele Raubdrucke und durch viele, und sogar die Verlage, Fischer, Bücher und Roro und so weiter, warfen jetzt auf den Markt, der sich plötzlich auftat. Denn es war nach Umfragen, die Köhn auch zum Beispiel anführt, in jener Zeit, so 69 rum, 30% der Jugendlichen irgendwie diffus für Kommunismus und Sozialismus und Marxismus und so. Aber sie wollten das nicht nur theoretisch belassen, und das ist der zweite Punkt. Sie schlapperten sich das Zeugs rein, man las Trotzki, man versuchte sich zu orientieren, revolutionär irgendwie zu sein, war Mode, es wurde Mode, was eine ganz schlechte Sache ist, was aber eine gute Grundlage ist, um sich zu entwickeln. Und da stand dann jeder, der was auf sich hielt, auch in der Provinz, vor der Frage, gehst du jetzt in diesen sich bildenden Sponti-Sumpf nach dem Zusammenbruch des SDS als so eine Art Katalysator oder des AUSS, des Aktionszentrums unabhängiger Schüler und Studenten, zusammen kleinen Bruder des SDS. Ja, es war alles sehr männlich und waren noch wenig Mädels dabei, so jedenfalls traten die nicht so hervor. Und das war noch eine Phase, diese feministische Phase begann dann in den 70ern erst richtig auch explosiv sich zu entfalten. Ab der Bewegung gegen den Paragraph 218 vor allem auch, in der auch der KBW eine sehr zwiespältige Rolle, eine sehr entscheidende, aber zwiespältige auch gleich wieder Rolle spielte. Das heißt also, diese ganzen Sachen waren überhaupt noch nicht entfaltet mit feministischer Bewegung. Die begannen, die standen erst vor der Tür, die standen erst auf dem Programm der Weiterentwicklung der Bewegung. Aber es gab keine Form. Es war eine amorphe und diffuse Aufgeregtheit in der Luft. Und da stellt sich neben der Frage, wie man diese ganzen theoretischen Impulse der kommunistischen und der anarchistischen und so weiter Bewegung in ihren Ausfächerungen als unbedarfter kleiner Naseweis nun, wie man die überhaupt sich reintut, wie man die kollektiv bewältigt. Da gab sich auch die Frage, wie man sich überhaupt organisieren kann. Und das wird hier von Brückner auch als die zwei Bedürfnisse nach fester Organisation, so schreibt er dann auch, zur Präzisierung des proletarischen Horizonts der Bewegung. Also es ist kein Karkrüppler, überhaupt nicht, war er nie, aber so schreibt er, zur Präzisierung des proletarischen Horizonts der Bewegung, als Medium für Schulung, als Auffangstellung nach unausbleiblichen Niederlagen, waren schon zeitig spürbar in der ganzen 60s-Bewegung und nun gab es also diese Differenzierung. Die einen, die Dutschkes Losung nach dem Marsch durch die Institution, dem langen Marsch durch die Institution, auch der chinesischen Erfahrung entnommen, entlehnt, diese Metapher vom langen Marsch, folgten dann diejenigen, die sozusagen in so einem Sumpf, die zunächst mal in die Kommunebewegung überging, sehr vielfältig war, von Brückner auch untersucht, folgten. Das war dann der Sponti-Sumpf, wurde es dann bald irgendwie genannt. Und das war mehr so eine Nabelschau, deren spontaneistische, sich oft sogar auf situationistische Einflüsse in Frankreich des Post- und Spätsituationismus berufende Bewegungsformen, aber einfach zunehmend als regressiv, noch nicht reaktionär, bei den Landkommunen dann zum Teil schon reaktionär in ESO-Richtung und so, aber als regressiv deutlich wurden, so um 1970, ab 1970, als eine Nabelschau, als wirklich also auch zunehmend Max Stirnerisch sozusagen und individualanarchistisch erkennbar wurden. Und eine dritte Richtung, jetzt mal abgesehen von der reformistischen parteilinken Richtung, etwa zwischen Jusos und DKP, die für unser einen überhaupt nicht in Frage kamen. Also das waren nur sehr wenige bestimmte Leute, die sich da versuchten zu radikalisieren. Aber im Wesentlichen waren es dann tatsächlich diese Parteiaufbau-Konzeptionen, wo man die Kröte Stalin, des Stalinismus in dieser Mao-Konzeption eben irgendwie zu schlucken hatte. Und das gelang dann ideologisch, diese Kröte Stalin zu schlucken. Ich war immer der Auffassung, besser wäre es doch, wenn ich jetzt auf einen Mao-Trip gehe, so 1969, dann wäre es doch besser, es wäre eigentlich ein Trotzkismus, die permanente Revolution, also das passt doch viel besser zu Trotzki. Dann las ich Isaac Deutschers Stalin-Biografie und so weiter, diesen Trotzkisten, der so fair den Stalin behandelt, und dann konnte ich das irgendwie vereinbaren und schließlich wurde ich zum Ultra-Stalinisten, ja, weil das ganze Stalin-Bild ja nicht zu stimmen schien und nur von den anderen als Lüge und Verleumdung sozusagen countermäßig entstellt worden war. Das Ähnliche konnte man dann bis Pol Pot schließlich Ende der 70er Jahre in diesem Rahmen auch sozusagen immer umstülpen. Ich rede jetzt nur von mir. und so ein paar Leuten, wo ich das auch mitbekommen konnte. Also einer bestimmten Generation, muss man da auch sagen, denen der Kral und denen das Niveau, das unmittelbar von Adorno, von der kritischen Theorie, von der Auseinandersetzung mit Adorno, wie es Kral verkörperte, einfach zu hoch war. Wir waren einfach überfordert. Und da trifft sich das voll mit dem, was du gezeigt hast von deiner sehr hohen bildungsmäßigen Warte her. Wir hatten so geringe Bildungselemente, wir waren sozusagen schon so überfordert von der Masse von Bildungselementen damals, theoretisch, dass wir uns an das Einfache und effektiv scheinende, etwa von Maus, Widerspruchsarbeit und Praxisarbeit, klammern. Das war natürlich sozusagen eine Erleuchtung für uns. Ja? Und vor allem die Eingängigkeit, kristallklare Diktion der stalinschen Schriften war ein Schlag ins Gesicht dieses ganzen Dünkels von vielen SDS-Genossen, die dann aber letzten Endes den Marsch durch die Institution anschreiben, Lehrer wurden und sich das Rückgrat in dem Referendariat brechen ließen. Und wir sahen, was aus den Genossen wurden, die diesen Weg gingen. Wir sahen, was aus den Genossen wurden, die in WG-Strukturen spontimäßig versumpften und so weiter. So schien es uns. Und deswegen haben sich, der dritte Punkt war ein ganz entscheidender für mich und ähnliche, die eben so zwischen Schule und Hochschule sich überlegten, was sie machen sollen. Das war die unmittelbare, ich musste jetzt nicht in den Betrieb gehen unbedingt, sondern ich konnte Kritik der bürgerlichen Wissenschaft betreiben, die mich auch interessierte und die mich ehrlich gesagt bis heute interessiert und nicht loslässt. Ja, wie kann man immanent die Wissenschaft als wissenschaftlich-kommunistische Kritik durcheinanderbringen und auseinanderbringen und entwenden und der kommunistischen Emanzipation erschließen. Da musste ich jetzt nicht unbedingt Arbeiter werden und mich ummodeln, ja? Sondern ich konnte in einer solchen Organisation mit Lehrlingen, mit richtigen Arbeitern, wo sich dann beim KBW meistens herausstellte, dass die ein bisschen zugebildet waren und keine von ihrem Werdegang ehemalige Lehrer waren oder eben alle irgendwie auch studiert hatten. Ne? Aber ich konnte auch unter denen mit richtigen, echten Industriearbeitern und so weiter, älteren, jüngeren, auch generationenmäßig war die Mischung sehr gut, obwohl es eine sehr junge Organisation dann war. Und ich konnte vor allem klare, transparente, demokratische Strukturen finden, die in den informellen Hierarchien etwa des Sponti-Sumpfes nicht gegeben waren. Und das war also demokratischer ging es formell eigentlich nicht, als etwa einem kommunistischen Bund Westdeutschland, der ja auch nicht einfach von oben durch einen Oktroi gegründet worden war, sondern der durch eine lange, ausgesprochen demokratische, transparente Debatte, was wollen wir überhaupt, diese verschiedenen ML-Gruppen, die da rumgeistern und wie wollen wir überhaupt eine kommunistische Partei, die den Namen verdient, die in der Klasse verankert ist, wie wollen wir die überhaupt, was soll die überhaupt für ein Revolutionskonzept entwickeln und umsetzen? Und da verweise ich auf dieses Programm des Kommunistischen Bundes Westdeutschland, das ich heute noch sehen lassen kann, etwa was ausgeklügelte Arbeiterforderungen, Übernahme der Versicherungen durch die Werktätigen, durch die Versicherten selbst und Sachen, die heute noch vollkommen unabgegolten sind, ja, und die sogar weit hinterschritten sind in der Realisierung, die damals noch greifbar schienen. Und ein ganzes gestaffeltes Programm demokratischer Forderungen, wie sie leninistisch eben versuchten, nicht sozusagen einen leeren Maximalismus zu predigen, sondern in der Entwicklung von Demokratie, die ja nun in Deutschland weitgehend nie ihre Revolution gehabt hatte und die weitgehend auf dem Papier stand und die nicht wirklich gelebt wurde, in dieser Entwicklung einer gelebten Demokratie, muss man so schwülstig zu sagen, auch an die Revolution ranzukommen, an den Umschlag von Erkämpfung demokratischer Forderungen, demokratischer Formen, ja, heranzukommen, sodass das in eine revolutionäre Diktatur des Proletariats als totale Demokratie, wie das auch die Situationisten nannten, auch revolutionäre Diktatur des Proletariats als totale Demokratieentfaltung herankommt. Und auch das Ganze durch einen bewaffneten Aufstand, der dann von der Klasse selber gut leninistisch vorbereitet, organisiert wird, in dieses Umschlagen in eine proletarische Demokratie und eine klassenlose Gesellschaft schließlich auch organisatorisch umgesetzt werden kann. Also diese Realistik, das faszinierte uns. Wir wollten jetzt nicht unfruchtbare Debatten mit Adorno und Habermas führen. Diese Debatte mit Habermas, die Linke antwortet Habermas, interessierte uns damals gar nicht. Das war uns viel zu akademisch, viel zu vorgestrig. Ja? Das sollten diese alten SDS-Leute machen. Und das war natürlich eine optische Täuschung vielfach, aber so wird vielleicht verständlich, wie die ganzen Topoi, und jetzt komme ich, ist das der Schluss, wie die ganzen Topoi des Maoismus durch diese Bedürfnisse, Theoriebildung als gut organisierte kollektive Schulungsaneignung, ja, und dann die Organisierung, um effektiv sich mit den proletarischen Segmenten, die wir als die Arbeiterklasse eben industrialistisch, fordistisch uns vorstellten, verbinden ließen. Organisatorisch kannst du dich auch als Student nützlich machen und kannst dich sozusagen organisatorisch praktisch mit der Arbeiterbewegung verschmelzen, wie sie ja damals doch durchaus zum ersten Mal sichtbar wurde. Ja, und unter diesem Aspekt haben wir die Topoi des Maoismus mehr, also sagen wir mit zum Teil mit, ja, also mit einer, ja, ich muss dazu sagen, mit einer gewissen Uneigentlichkeitsattitüde aufgenommen. Wir haben sie nicht begeistert, nicht euphorisch aufgenommen. Den Begriff des Volkes, den Begriff auch schon natürlich des Proletariats selbst, der Begriff der Massen oder die Vorstellung von den Massen war uns, also das war eine Kröte, die man schlucken musste, terminologisch, aber man hat sie geschluckt, weil eben die Klassenanalyse selbst sehr schlecht entwickelt war und weil sie sehr kompliziert war und auch geblieben ist. Die Neuzusammensetzung der Klasse, die damals auch begann, weg von dieser, sagen wir mal, fordistischen Formation und Gestalt, setzte ein. Und das überforderte uns ebenfalls theoretisch. Und da haben wir uns an diese Topoi geklammert. Das Volk, das hieß dann im Fall des KBW eben dezidiert kommunistische Volkszeitung. Ja, das war eine, die sich ans Volk richtete. Ja, wer war nun das Volk? Letzten Endes war es, kann ich für mich sagen, doch schon so etwas wie dieser Urblock, der daoistische Urblock. Ja, es ist so das gute Volk, der Topos, das Volk, die Ambivalenz des Proletariats, das eigentliche Problem, die Neuzusammensetzung des Proletariats als ein Prozess, die wurde so nicht gesehen, sondern ein Block, ein Urblock, das gute Volk imaginiert, ja, und die in dieser Imagination konnten Leute wie ich jahrelang ziemlich, wie sagt man denn, rotieren, wie das auch sehr gut, auch an Zahlen, es waren ungefähr, erreichte das so als Katalysator im Laufe dieser 8 vielleicht Jahre oder höchstens 10 Jahre, erreichte diese ML-Bewegung als Katalysator so schon, was den KBW betrifft, der die sicherlich die späteste, aber auch bedeutendste, einer der stärksten dieser Organisationen rein zahlenmäßig 20 war. 20 bis 30.000 ja. Leute wahrscheinlich. Ich hätte gesagt, so als aktiven Kader permanent waren es schon so an die 10.000 Leute und das ist jetzt nicht, muss man mal so einfach zahlenmäßig sehen, die für einen bewaffneten Aufstand, für den Kommunismus jahrelang alles mögliche taten und auch Opfer brachten, kann man sagen, ja, also zumindest Karriere. Opfer, das waren die berühmten Kamikaze-Lehrer am Werke, das waren diejenigen, die in Soldaten-Reservisten-Komitees sich organisierten in der Bundeswehr und dann sehr schnell rausflogen oder auch Repressalien unterlagen und so. Also es waren schon opfermütige, enthusiastische Leute, so an die 10.000. Deswegen auch viele gebrochene Existenzen, als das Ganze dann sich selbst auflöste um 1980 rum, aus allen möglichen Gründen. Und diese Topoi, das gute Volk, also das sozusagen messianisch nicht säkularisierte, der religiöse Rest, den hatte ich versucht auf der letzten Veranstaltung letztes Jahr auch mit den, das können wir jetzt nicht mehr leisten, auch mit der besonderen Rückständigkeit der deutschen Zustände, der deutschen Verhältnisse, der deutschen Misere, aus der ja dieser Ausbruch herauskam, irgendwie zu erklären oder plausibel zu machen, dass man auf sowas abfuhr, dass man dieses überspannt idealistische, religiöse, was ich auch bei Teilen der RAF, ich weise auf den Film über Holger Mainz, der ist auch wieder öfters gezeigt wird, Starbuck zum Beispiel hin, wo dieser RAF-Maoismus auf eine fast schon selbstverständliche Weise eben auch immer das gute Volk und die Völker voraussetzt. Also diesen unreflektierten Volksbegriff bei sehr verqueren, überforderten klassenanalytischen Versuchen wie um die neue Mittelklasse, neue Mittelklassen und so weiter herum, kristallisierten sich solche organisatorischen Bedürfnisse in jenen Jahren. Soweit erstmal. Ich meine, mehr kann ich jetzt im Moment an Topoi nicht bieten. Es geht hauptsächlich um diesen Volksbegriff und diesen Begriff dieser Völker, der dann in so ein antiimperialistisches Weltbild überging, um die Drei-Welten-Theorie, dann spätestens ab Mitte der 70er Jahre, auch vor allem für die Post-Mao-Ära, aber von Mao selbst ausgearbeitet. Was noch sehr wichtig gegenüber der Darstellung von Henning Böke ist, dass der Streit um die Vaterlandsverteidigung eines Landes, das als imperialistisch zu klassifizieren ist, wie die Bundesrepublik Deutschland, also ein hochentwickeltes kapitalistisches Land, dass das ein Spaltungsmoment von Anfang an zwischen diesen verschiedenen maoistischen Organisationen war, zwischen den KPDMLs, der KPD, die ich erwähnt hatte, in Berlin, anfangs KPD AO Aufbauorganisationen und Gruppen wie dem KABD, aus dem der MLPD hervorgegangen ist, und KBW, um nur diese zu nennen. Das war eine Spaltungslinie, ist man jetzt für eine Art Vaterlandsverteidigung gegen die Hegemonie der Sowjetunion, die als bedrohlich sich aufbaute, oder ist man gegen die, für eine Art Vaterlandsverteidigung gegen die Besatzungsmacht USA, oder ist man unbedingt, und zwar in beiden deutschen Staaten, das war die Position des KBW, die hier bei Höcke eher verschmiert wird und der nicht gerecht wird, war man unbedingt in klassisch-bolschewikischer Programmatik dafür, dass man auf jeden Fall in jedem dieser deutschen Staaten erst seine Bourgeoisie, sozusagen seine Bourgeoisie stürzt, und in jedem Krieg, in den sich diese Bourgeoisie verwickelt oder verwickeln lässt oder dem sie anheimfällt oder den sie selbst beginnt, dass man den in den revolutionären Bürgerkrieg umwandelt gegen diese eigene Bourgeoisie. Das war also eine unverbrüchliche Doktrin im besten Sinne, gerade das KBW gewesen, also gegen jede Vaterlandsverteidigung unter allen Umständen. Und erst wenn eine revolutionäre Arbeitermacht aufgebaut sein würde, dann wird die auch Krieg führen in einem nationalen Maßstab. Und dieser ganze nationale Maßstab, das wäre jetzt noch mein letzter Punkt, dieser nationale Maßstab, das heißt ein staatlicher Maßstab, der Rahmen, auch der Vorstellungsrahmen, dass das alles in irgendeiner Form staatlich ist, wobei die Parteivorstellung selbst schon die eines kleinen Staates ist, der zum großen Staat wird. Also eine durchaus nationalstaatliche Vorstellung, das war für Leute wie mich der blinde Fleck, die Kröte, die man schlucken musste, das konnte man aber nicht reflektieren. Die stalinsche Formel, ungefähr so, die Hitler kommen und gehen, der deutsche Staat, das deutsche Volk bleibt, das hat sozusagen den Horizont abgesteckt, der von der ML-Bewegung, selbst wenn sie gegen jede Vaterlandsverteidigung waren, im bolschewikischen Sinne, Umwandlung jedes Krieges in Bürgerkrieg gegen die eigene Bourgeoisie, konnte dieser Horizont aber nie überschritten werden. Dieser Horizont, der Staat bleibt und damit auch das Volk. Damit konnte natürlich die Volksstaatlichkeit der deutschen Gemengelage, der sogenannte postnarzistische, von der ich durchaus sprechen würde, die ja da gerade durch aufzubrechen versucht wurde, durch diese Protestbewegung, das konnte überhaupt nicht angerissen werden, konnte überhaupt nicht bewältigt werden, diese Volksstaatlichkeit. Es gab eben nur das Gute letzten Endes, das gute Volk. Diese Volksstaatlichkeit konnte nicht reflektiert werden. Und genauso wurde auch die Staatlichkeit, ich möchte auch von Staatsfetischismus sprechen, bis in die kleinste, demokratischste Zellendiskussion hinein, nie in Frage gestellt. Wer, wie ich es so in der Gründungsphase des KBW kurzzeitig mal tat, die marxische Forderung in Anschlag zu bringen versuchte, und das geschah auch wiederum von Anstößen der sogenannten Viererbande aus Beijing, die da so Broschüren und Aufsätze wurden da also groß sozusagen weltweit auch publik, die gemahnt hat an die marxische Formel von der Zerschlagung des Staatsapparats schlechthin. Das wurde sowohl in China als auch, wobei es dort nicht ganz ernst gemeint war von den vier, aber das wurde vor allem auch bei Leuten, die das hier auch einzubringen versuchten, Marxens Stellung, den Staat als Kommune zu zerschlagen, so wie das diese anarcho-kommunistischen Elemente in der Kulturrevolution selbst einklagten, das wurde schlicht als Anarchismus abgetan. Da wurde man sehr schnell sozusagen zum Schweigen gebracht. Es war sinnlos, darüber zu diskutieren. Die Diktatur des Proletariats, die wir brauchen, ist eben ein Staat des Proletariats. Und damit wurde die Staatlichkeit sozusagen rückprojizieren von dieser Vorstellung des Staats des Proletariats, ja, also einer urstalinistischen Vorstellung, wurde natürlich bis in jede noch so demokratische Regung hineingenommen, auch verinnerlicht oder musste verinnerlicht werden. Und das darauf führe ich auch zurück, dass also fast schon ultrademokratisches Programm wie das des kommunistischen Bundes Westdeutschlands, worin er sich auch von seiner Vorgeschichte her eigentlich von allen anderen dieser ML-Gruppen unterschied, dass das auch auslief in ein letzten Endes Hineinkriechen in den bestehenden Staatsapparat, als eben dieser bewaffnete Aufstand, wie sich dann 77, 78 unter der Devise abzeichnete, das Mao-Wort eben, du hast es schon erwähnt, entweder die Revolution bringt den Krieg hervor oder, entweder der Krieg bringt die Revolution hervor oder die Revolution verhindert den Krieg. Also unter diesen Druck stellten wir uns. Das war ein wundervolles Mao-Wort, ja. Nur setzt es einen unter einen wahnsinnigen Druck. Entweder die Revolution bringt verhindert den Krieg oder der Krieg bringt die Revolution hervor. Und unter diesem Druck solange musste man... Solange es Imperialismus gibt es Krieg. Das ist eins der zwei Grundbücher, die der KBW am Ende rausgegeben hat, von Fochler, wo direkt also auf die Kriegsrüstung und auf unsere Bereitschaft zum Krieg in den Soldaten- und Reservistenkomitees hin trainiert wurde. Und diese Losung, da will ich mich überhaupt nicht drüber alterieren, das ist abstrakt vollkommen richtig. Mhm. Es gibt auch Zwischenlösungen, wie wir inzwischen erfahren haben, wo eben weder das eine noch das andere geschieht, aber sozusagen als Koordinaten für kommunistische Weltrevolution ist das natürlich stimmig. Nur in welchem Zeitmaßstab, in welcher Zeitstruktur. Und da missbrauchten wir sozusagen weitgehend diese, also Leute wie ich, missbrauchten diese Losung, diese Koordinatensetzung, um sich unter einen wahnsinnigen Druck zu setzen, ja, und eben einen Reflexionszuwachs des Ganzen sozusagen auszuschalten oder zu verdrängen. Und das führte dann wiederum dazu, dass das Ganze wie dieses ganze Aufstandsvorbereitungsgewebe, jetzt gerade beim KBW, das dann auch ziemlich den von außen unter Druck setzte, so ab 77, 78, es führte zu Verbotsanträgen, genau vor ungefähr, das war ja genau vor 77, also 70. im deutschen Herbst, ja, ja, der jetzt auch begangen wird, sozusagen, da gehörte das dazu, und es waren dann 20.000, die demonstrierten gegen diese Verbotsanträge in Bonn nochmal, das war so ein letztes sichtbares Aufbäumen. Die Verbotsanträge kamen, glaube ich, gar nicht durch. Das war nur so ein Fuchteln, so eine Drohung. Der Bender, das ist durch mal ins Gespräch gebracht, dann ist mir eingefallen, dass wir ja gar nicht die schlimmen RAF sind, sondern relativ lieb und dass es wahrscheinlich nicht durchkriegen. Ja, also, aber es war schon sozusagen bedrohlich es wirkte auch, sodass also so ein, sozusagen auch hier der Marsch in die Institutionen, durch die Institutionen dann sozusagen bei diesem KBW-Kader angesagt war, dass die Auflösung der Vaterlandsverteidigerischen KPD und KBDMLs und so weiter weitgehend dann um 1980 stattfand und die Austrocknung, dass die Massen, die durch dieses ungeheuer perfektionierte Organisationsgerüst, diesen Organisationskader eigentlich sich organisieren sollten, ja, dass die einen weitgehend links liegen ließen und sich lieber, wenn dann in den sogenannten neuen sozialen Bewegungen, den Bürgerinitiativen, Einpunktbewegungen so gegen Ende der 70er organisiert haben und auch die Militanz, etwa das Kernkraftwerk, die Festung Gronde und so weiter zu schleifen durch Militanz, auch das prallte ab. Nach diesen Erfahrungen platzte das Ganze wie eine Seifenblase und diese ganze Aufstandsvorbereitungszeitstruktur schien hinfällig zu sein und nun hatte man nur wiederum die Möglichkeit, entweder sich befrieden zu lassen, wie das dann durch den Marsch in die Grünen und durch die Grünen in den Staatsapparat für Teile dieser Generation auch bewerkstelligt wurde, oder man zerbrach persönlich, privatisierte einfach, zerbrach als politisches, als Zoon-Politikon auf diesem ML-Trip, oder man ging in die vollkommen theoriefeindliche autonome Bewegung oder autonome Szene hinein. Und das führt mich eben zu der Frage, die wir heute Abend eben doch noch nicht so beantworten können. Inwieweit haben sich dann, abgesehen von diesen Resten von ML-Organisationsresiduen bis heute und RIM und sowas im Weltmaßstab, haben sich dann auch in den anderen linken Szenen Verschiebungen herausgestellt? Dieser ML-Topoi, vor allem der des guten Volks. Ich denke, dass das gute Volk heute einfach als die gute Linke weitergeistert. Das gute Volk in Deutschland ist nicht das, hat sich als revolutionäres oder revolutionierbares Subjekt mit dem Kern das gute Proletariat, die revolutionäre Arbeiterklasse natürlich falsifiziert in dieser Gestalt, auf die gesetzt wurde. Es waren Umwandlungen, man ist tief in der, sozusagen im Nichts der Klasse an sich und in weiter Ferne und Unsichtbarkeit liegt sowas wie die Klasse an und für sich oder die Klasse des Bewusstseins. Und wenn diese Spanne nicht reflektiert und ermessen wird, auch für die Organisationsfrage und Selbstorganisationsfrage, dann muss es so ausgehen, dass man auf eine andere Entität, die analog dem guten Volk, dem Urblock sozusagen, geistern ist nach meinem Gefühl einfach die Linke, auf die nun alle, siehe Henning Böke auch, wie er den Maoismus sozusagen in die Linke hineinbiegt, ja, das Brauchbare am Maoismus, die nun diese Topoi aufsaugt und die nun auf die vieles zutrifft. Das wäre meine These oder Hypothese, gerade auch in den deutschen Zuständen, wo da eine besondere Verdrängungsleistung durch diesen ML auch möglich war, auf die ich aber in bestimmten Thesen vor einem Jahr eingegangen war, die ich jetzt nicht nochmal, auf die ich nur verweisen kann. denke, wir brauchen da einfach nochmal eine extra Diskussion über diesen Neo-ML. Und ich würde auch sagen, über die Kulturrevolution in China, die konnte ereignisgeschichtlich und ihre Dramatik auch hier nicht heute befriedigend rekapituliert werden. Ich bin nicht sehr zufrieden mit dem Darstellungsversuch, wie er bei uns gelaufen ist, aber immerhin war es ein Versuch und ich denke, man kann da jetzt auch über Verschiedenes noch diskutieren in Richtung auf das, was eigentlich gezeigt werden sollte. Ich wollte noch was zu deiner Frage sagen, warum man so giftige, also erstens mal Wahlbeteiligung, hatte nebenbei auch den praktischen Sinn, nicht verboten werden zu können, weil Parteien ja bei uns das Privileg haben, nur durchs Bundesverfassungsgericht, was natürlich furchtbar schwer ist, wegzukommen. Und das setzt aber voraus aktive Wahlbeteiligung. Das war ein kleiner Nebengedanke, der natürlich das Messen der Kräfte. Das Zweite, warum man so giftig gegenüber den anderen linken Parteien war. Bei DKP war es klar, weil man halt schlichtweg den Zustand der DDR nicht für wünschbar hielten, da die den aber anpriesen, war da nur ganz selten Gemeinschaft möglich. Mit den anderen Parteien hat es, was der Christoph gerade sagte, immerhin ein einziges Mal große Aktionseinheit gegeben, nämlich in Bonn, wo alle vom Verbot bedrohten Gruppen, ich glaube sogar die DKP weiß es aber nicht mehr hundertprozentig, zu sich zusammenschlossen. So spinnefeind man sich sonst war, Verbote wollte halt doch keiner werden. Und das war eine machtvolle Demonstration. Da sind dann plötzlich auch Anarchisten aus dem Rathaus gebrochen, wenn ich mich recht erinnere, habe auf den dicht gedrängten Platz, also nahe an eine Panik, es gebracht, wo der Genosse Schmierer sich überwunden hat und gesagt hat, Genossen in Schwarz. Weil sonst war Anarchist für uns was ganz Schlimmes. Aber warum die Feindschaft gegenüber KPD und KPDML und so weiter, die an sich ja in der Grundlage alle sich auf China bezogen, alle die DKP und DDR abgelehnt haben und so weiter. Zum Teil war es wohl schon direkte Konkurrenz von Leuten, die sich aus dem SDS-Amt und sonst kannten. Etwa der Semmler saß im SDS in einer anderen Fraktion als unser Schmierer und die hatten da schon Krach. Das erklärt aber wohl nicht alles. Der nächste Erklärungsvorschlag ist, dass es tatsächlich diesen berühmten Satz gab, Klarheit vor Einheit. Und der hört sich jetzt sehr gut an, nämlich man soll nicht besinnungslos mit dem nächstbesten Trottel zusammenlaufen, wenn man nicht weiß, ob der einen nicht im übernächsten Eck ein Bein stellt. Hat aber in der Praxis oft sich furchtbar lähmend ausgewirkt, zum Beispiel bei schlichten Gewerkschaftssachen oder so, hat man nämlich dann meistens so Forderungen nicht an die Gewerkschaft selber, sondern eben an die anderen Linken in der Gewerkschaft gestellt, die meistens unerfüllbar waren, in der Hoffnung, sich als den ungebeugten, glanzvollen, schnittigen und so weiter Vorkämpfer darzustellen. Also es war schon ein ganz starkes Konkurrenzverhalten, was über diesem Wahrheitsverlangen in Klarheit, Einheit hinausgehen. Real stimmt schon. Im Anfang, so sagen wir von 67, kannte man in Karlsruhe natürlich sämtliche Linke, die überhaupt zur Verfügung standen. In ganz kurzer Zeit waren die einen RAF-Sympathisanten, die andere waren rote Fähnler, die dritte waren DKPler, die vierte waren gar nichts und habe gesagt, hau bloß ab mit deiner Spinnerei. Also persönlich war es zum Teil ein richtiges über seinen Schattenspringer, über seine ursprünglichen Connections springen, was nicht gehindert hat, dass es auch nur 5 oder 6 linke Kneipe gab, wo sich dann alle wieder getroffen haben. Da war dann Waffenstillstand. Aber also mehr kann ich auch nicht sagen. Im Rückblick stimmt es, dass es zum Teil ein wahnsinniger Kräfteverschleiß war, ohne dass es die menschliche Erkenntnis derartig fördert hat, wie wir uns dachten. Nur ein Wort noch dazu. Ja. Ich denke, dass es auch eine Erblast des deutschen Partikularismus ist, den wir auch in der Linken immer wieder feststellen. Gut, es gibt diese Gangland-Strukturen überall, wo es eine Linke gibt, auch in der westlichen Welt. Es gibt sie extrem in China, gerade in der Kulturrevolution, ist ein einziges Beispiel dafür. Aber es gibt diesen deutschen Partikularismus, der hier zweifellos durchschlug oder was Freud eben auch genannt hat auf der psychischen Ebene, das nicht gerade der Rassismus der nächsten Verwandten oder sowas. Mm-hmm. Also das war auch sehr deutlich spürbar. Die Ähnliche sind die Verhassten. Ja. Und das finde ich ein Faktor, dieses irrationale Moment, dass eben eine gemeinsame Programmdiskussion nicht zustande kam, bis über eben diesen sogenannten Zirkelblock hinaus und die anderen nicht von ihrer, eben nur individuell, aber die meisten konnten diesen Gruppendruck, warst du einmal in der KPD, dieser Berliner KPD, dann war es verdammt schwer, bei Strafe des Renegatenhaft sich fühlens und des Zerbrechens, ja, unter diesem Gruppendruck, man muss ja auch sehen, dass das von der Protestbewegung hier meistens in Wohngemeinschaften, die Struktur, die Lebenswelt, da gibt es eben dieses Werk da von dem Andreas Kühn, die Lebenswelt der K-Gruppen, da kann man das genau akribisch, wird das da hochgeholt, es gibt ja sehr viele Dokumente über die, von den K-Gruppen im APO-Archiv in Berlin, ist ein riesiges Ganze, allein über den KBW sind ganz riesige Regale, weil der alle seine Dokumente dann säuberlich auch dem Verfassungsschutz übergeben hat bei Auflösung dann und alles bürokratisch gesammelt hat, sozusagen die Kaderakten und alles. Und da kann man das sehr gut rekonstruieren, wie groß der Gruppendruck und der Konformitätsdruck da war. Und von sowas her war die Ich-Stärke einfach nicht groß genug, um zu sagen, ja, ich nehme an dieser, für viele, an dieser Programmdebatte eben teil. Das musste von Anfang an platt gemacht werden, wenn man jetzt zu dieser Unternehmen ja wirklich Sekte gehört, es war dann eine Sektenstruktur. Traurig war, dass der nicht auf Sekte angelegte, auf so einer von unten demokratischen kollektiven Programmdiskussion fußende KBW eben dann auch spätestens 1976, 77 aufgrund dieser inneren sogenannten Linienkämpfe, Kampf der zwei Linien, die auch schon diese Struktur hatten, ja, und das hängt mir meines Erachtens schon mit dem maoistischen Dualismus vielfach zusammen, aber das ist eine eigene Diskussion. Diese, ich sehe nur jetzt im Moment, je mehr ich mich damit beschäftige, was nicht immer angenehm ist, wenn es lebensgeschichtlich ja auch sozusagen sedimentiert ist, das aufzudröseln, sehe ich immer mehr diese Ähnlichkeiten zwischen der chinesischen, den chinesischen Bewegungsformen und den trotzdem ungeheuren Unterschieden und den, also das Moderne darin eigentlich auch. Dieses Moderne in zurückgebliebenen Ländern wie Deutschland mit seiner nicht stattgefundenen demokratischen Revolution und den sehr zurückgebliebenen chinesischen Hypothek. Da sehe ich jetzt immer so diese Modernisierungsähnlichkeiten immer deutlicher, immer schlagender, immer frappierender. Und da war das so mit diesem Kampf der zwei Linien, so ein Syndrom. Wollte ich noch hinzufügen. Ein weiteres Syndrom, hatte ich vorhin vergessen, ist, ich denke, dass die ML-Bewegung oder dass wir im Westen, das ist das Verdrückte, es war ein verdrückter, bei mir war es ein verdrückter Mao-Pop damals schon. Dieser sozialistische Realismus, diese Mao-Poster, die wir heute wirklich als offen, als Pop heute gehandelt werden, ja, und genossen werden sozusagen in aller Unschuld, als sei das, oder dieser Mao da kann man nur sagen, sie treiben mit Entsetzen Scherz, diese Spassgeria-Leute, die das also irgendwie spaßig finden und durch den Kakao ziehen, in Pol Pot und so auf T-Shirts. Das, also zum Volk kann ich zum Beispiel nur diesen einen Spruch noch zum Besten geben, der natürlich leicht verpoppt werden kann, aber der das ganze Grauen dieser nicht gelingenden Klassenselbstorganisierung und Klassenanalyse zum Ausdruck bringt. Das hing auch in der Hamburger Studienbibliothek eine Weile, weil die auch immer Pol Pot so satirisch haben. Der Spruch, sitzen, gehen, essen, trinken, wohnen, scherzen wie das Volk. Dieser Spruch, das war so ein Khmer Rouge-Spruch. Und das, da hat man diesen ganzen Volksbegriff der Anähnlung, der gewaltsamen, auch gerade von Intellektuellen und so ans Volk, den hat man da sozusagen in so einer Nussschale drin. Und das kann man natürlich leicht verpoppen, sowas. Und bei mir war es ein verdrückter, also es war, wurde sich der in dem Zeitalter des Pop, im Zeitalter, in der Ära Andy Warhols und so weiter, da wurde vermieden in den deutschen Zuständen von den vielen Jüngeren oder von vielen, bei der KPD Berlin waren viele so künstlerisch tätige Leute auch, da wurde vermieden der Aufhebung der Avantgarde, nicht nur der Avantgarde als Parteikonzeption, sondern auch ganz unlösbar davon der Aufhebung der Avantgarde als Kunstavantgarde, der Moderne sich zu stellen. Das wurde regressiv, auch ästhetisch regressiv, nur als Scheinlösung, als so ein verdrückter, verschämter Pop, als eine Uneigentlichkeit wurde das erledigt. Das wäre meine These und ich finde es eine sehr, also eine wichtige Dimension, diese ästhetische Dimension. Deswegen kann man es eigentlich nur als Pop ernst nehmen oder eben nicht ernst nehmen, was da ästhetisch lief. Die ganzen Formen, die Spielmannszüge und so weiter. Ob man nun im Einzelnen sagte, mit den Spielmannszügen habe ich nie was zu tun gehabt. Die demütigendste Erfahrung meiner ganzen Laufbahn im KWW war damals, als ich, du hast dieses Kommunestück genannt in Frankfurt, ja. Wo dann der der KBW daneben gestanden hat. Der KBW hat leider nicht nur daneben gestanden und gesagt, Precht war ja auch gar kein richtiger Kommunist, wenn man näher hinguckt, gemeistert. Und eine Precht-Kritikkampagne versucht zu entfesseln in dieser bösen Phase 1967, also während des Deutschen Herbst, sondern im Deutschen Herbst 77, ja. Da haben wir selbst ein Stück aufgeführt von dem Wolod Wischniewski, die erste Reiterarmee. Du musst dich daran erinnern. Ja. Vielleicht hast du es vollkommen verdrängt. Das wurde also ganz, da wurden gerade also die kommunistischen Studentenbünde gedrückt. Und GUF-Leute, ja, die wurden ja, da sei froh, also dass du das wahrscheinlich, dass es völlig an dir vorbeigegangen ist. Das war, gehörte zu meinen peinlichsten Augenblicken, als ich in diesem Stück mitspielte. Also sowieso auf der, im Studentenhaus in Frankfurt, ja. Während die erste Reiterarmee, also ein stockstalinistisches, vollkommen anachronistisches Ding, ja, mit dem diese, sozusagen diese Ästhetik der Spielmannszüge versucht wurde, auf die Bühne zu bringen und dadurch in Jugendzentren, auf Straßen und Plätzen und auch in solchen Kultur, wir haben es sogar aufgeführt, im Haus Dornbusch, war sehr gut besucht und sowas. Alle Spießer und alle, die später die Schmetterlinge hörten und ein paar Jahre später und so, die also einfach keinen Bruch, keine Aufhebung mit Avantgarde, die schon längst nach Leichenduft aussah, vollziehen wollten, strömten dahin und ja, das war, gehört zu den dunklen Momenten, dieses Versagen gegenüber der Herausforderung. Und das war eben eine Kulturrevolution, die eigentlich das eine Kulturregression gewesen ist. Gut, also nur noch mal als Facette. So, jetzt Diskussion. War gerade noch mal dieses religiöse Moment und dieses gemeinschaftsbildende und das immer in so eine Kräfteabsorption auch geführt hat, also die eigenen Lebenskräfte sozusagen absorbiert hat, bis zu einer ja, individuellen, fast schon Kaputtmachung oder Zerstörung. Dieses Phänomen tritt ja nicht, das tritt ja immer wieder auf. Das tritt ja, ist ja ständig zu beobachten, von Antifa bis zu allen möglichen kleinen Politgruppen, dieses Aufreiben, das sich aufreiben und dann diese Versuche von aus der repressiven Blutsfamilie rauszukommen, aber in eine neue repressive Familie der Gemeinschaft wieder einzutreten. Und das ist wahnsinnig schwer, wenn man kollektiv was zustande bringen möchte, auch diese Form, dass man ja, also dieses, man will was machen, dieses machen wollen, so hinzulösen und so hin, dass eben nicht die Existenzen, die individuellen kaputt gehen. Und ich denke, da wäre zunächst mal ein Ansatzpunkt, und das fand ich jetzt auch so schön, auf die Gefahren hinzuweisen, ohne jetzt schon eine Lösung parat zu haben, weil das ist für mich zum Beispiel so eine ganz große Frage immer, wie kann man dem entrinnen, diesem Sog, diesem Gemeinschaftssog und diesem Kräfteverschleiß, wo man halt 5-6 Jahre irgendwie mitmachen kann und danach heilfroh ist, da mal wieder rauszukommen und bevor man ganz kaputt geht als Existenz. Und das würde ich, weiß ich nicht, ich, ja, also religiös würde ich es eigentlich nicht nennen. Ich meine, ich bin zwar oft neben Zeugen der OWAS gestanden, die ihren Wachturm verkauft haben und habe kollegial gefragt, wie läuft das Geschäft, weil mir meistens gleich traurig an der Straßenecke standen, aber habe schon jetzt die religiöse Wallungen. Also wenn man Religion versteht als ich tue eine Handlung, nicht wegen ihrem äußeren Zweck, sondern weil Gott es sieht und es irgendwo im goldenen Nikolausbuch registriert, dann war es nicht religiös. sondern es war einfach das Gefühl, wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Also gerade durch die Tatsache, dass natürlich einfach wenige waren und dass man die anderen nicht im Stich lassen sollte. Das Zweite ist wahrscheinlich das, was ich mit Ungeduld gemeint habe, dass mir den Zeithorizont allesamt und sonders im Vergleich zu den früheren Revolutionären wahnsinnig eng gefasst habe. Guck mal, Lenin ist vielleicht 20 Jahre lang nicht in Russland gewesen, hat wahrscheinlich als unmittelbare Berührungspartner in seiner Korrespondenz nicht mehr Leute gehabt als mir im KPW. Das war ja herzlich wenig. Und hat trotzdem sich zwischendurch mal Zeit genommen, ich fahre jetzt nach London und mache dort Studie über Berkeley, denn ich schreibe jetzt über Empiriokritizismus, denn es gibt Leute, die den Materialismus nicht richtig verstehen. Stell dir mal vor, ich hätte gesagt zu den Mit-KPW-Wählern, wisst ihr, das mit dem Berkeley ist noch nicht ausgestanden. Und da gibt es so eine tolle Ausgabe in London, da fahre ich jetzt hin, tschüss, da hätte es einen Schrei gegeben. Das heißt, man muss mal sehen, für was Mehring und andere sich Zeit genommen haben. Also gerade Mehring, ich weiß nicht, ob ihr noch kennt, der ist in Neue Zeit wirklich einer der ganz großen Leute gewesen, der über alles vom Standpunkt des Klassenkampfs aus schreiben konnte und verschiedene andere ähnlich, auch Plechanow in seinen besseren Zeiten. Das ging alles nur, wenn man sich sagt, ich kann jetzt nicht auf der Straße stehen und auch noch Flugblätter verteilen und KVZ verkaufen. Ich muss mich jetzt auf meines konzentrieren. Und ich kann, nur ich kann jetzt eben über Empiriokritizismus schreiben, denn nur ich habe die Idee und da könnte mich kein anderer vertreten drin. Also das heißt, man muss einen ganz anderen Zeithorizont reißen und so alt ich jetzt bin, sogar übers eigene Leben raus, um überhaupt die Gelassenheit aufzubringen, die die großen Revolutionäre hatten. Okay. Ich meine, auch Marx saß außer der Kommune in seinem Kämmerle. Es hängt doch meiner Ansicht nach damit zusammen, dass das Theorie-Praxis-Verhältnis auf dem Kopf steht bei diesem Gut-Meinen und dann das Gegenteil davon rauskommen, das Gegenteil von Gut ist gut gemeint. Dieses ständig Gut-Meinen und sich dauernd die Kräfte aufzuopfern für das Gemeinde und wie du sagst, wenn ich es nicht mache, dann macht es niemand und ständig dieser Pragmatismus, der einem vorgaukelt, den hast du doch die ganze Zeit von Attac bis Antifa. So. Und da steht doch genau das Theorie-Praxis-Verhältnis auf dem Kopf. Und du sagst, die Zeit nehmen, mal sich mit Berkeley auseinandersetzen, bedeutet doch genau umgekehrt, dass das Theoriemoment des Übergreifens sein muss, um sich überhaupt die Gelassenheit entwickeln lassen zu können, damit umgekehrt dann man sagen kann, okay, dieser Pragmatismus muss in eine strategische Praxis überführt werden, also wo das Theoriemoment übergreift. Aber wie kann man das, die Frage ist ja, dennoch reiben sich ja, trotz dieser Erkenntnis reiben sich ja immer neue Generationen auf. So, und wie... im Endeffekt müssten wir ja trotzdem das, und da kommt man ja eigentlich in Teufelsküche rein und in den Teufelskreis der Argumentation, müsste man das da, populär machen, pop machen sozusagen, dass man das Theorie-Praxis-Verhältnis mal in den Köpfen umkippt, damit es pop wird. Aber dann hat man genau wieder dasselbe Problem. Dann beißt sich die Katze in den Schwanz sozusagen. Und das ist für mich gerade so eine Frage, die beschäftigt mich dauernd und die ist für mich gerade unlösbar, aus diesem Teufelskreis da rauszukommen. Du hast dich. Ich habe jetzt halt auch nochmal, es ist jetzt auch ganz am Schluss mir einfach nochmal aufgefallen, Christoph, wo du halt gesagt hast, wie viele Leute das waren, was sie für einen Alltag irgendwie hatten und so, und dass die echt was vorhatten und das ja im Prinzip eigentlich schon, also auch jetzt irgendwie für, mal für die Frage so, wie viele Leute diskutieren heute eigentlich überhaupt irgendwo oder so, ist natürlich irgendwie die Vorstellung, dass allein eine von diesen Splittergruppen irgendwie quasi 10.000 Leute also richtig an der kurzen Leine irgendwie quasi da loshetzt, das ist schon ein völlig anderes Ausmaß. Und da frage ich mich dann halt, also frage ich mich schon, das mit dieser Gemeinschaft scheint ja, also das ist auf jeden Fall, denke ich, auch bei Attac oder Antifa oder im G8-Camp oder sowas, ist das, glaube ich, tatsächlich nach wie vor ein Riesenthema, dass man zwar kollektiv sagt, aber eigentlich ja gar nicht kollektiv meint, sondern halt irgendwie, ja, Kirchengemeinde oder Familie oder so weiter. Also, und aber ist es nicht vielleicht deswegen so, weil es halt einfach, also weil es halt immer und überall so ist, weil halt jetzt kollektiv zu handeln halt einfach wahnsinnig schwierig ist zu lernen. Oder? Also das, weil das ist natürlich, also das ist in der Linken so und in der Kirche und in der Familie und im Fußballverein, aber wo ist denn nicht so? Also das. Naja, ich meine, das müsste man selber so problematisieren. Also mir liegt nicht so viel dran, mit anderen Leuten zusammenzuhocken, muss ich sagen. Ich habe 7 Geschwister gehabt, das reicht mir fürs Leben. Also ich bin nicht verheiratet, habe nie in einer Wohngemeinschaft, das wäre mir ein Horror. Sondern ich sitze daheim zwischen meinen Büchern, leide aber dadurch nicht besonders. Also nicht, dass man denkt, ich wäre aus meiner Vereinsamkeit rausgebrochen und hätte Brüder, Genossen, es geht ums Ganze geschrien. Ich glaube, es ist schon richtig, dass wir natürlich sind praktisch zu Individualismus erzogen. Und wie der Christoph vorher gesagt hat, die Massen, der Witz ist, nach 45 war das nämlich schlimmste Masse zu sein. Das war richtig, wir sind keine Massenmenschen. Ihr erinnert euch vielleicht noch Ortega und Gasset, Aufstand der Massen und so. Das war das schlimmste Wort, das war eine richtige Drehung in unserem Kopf, wie wir das Wort Masse positiv gesprochen haben. Zu Theorie, also ich glaube, es ist selber eine Arbeit an diesem Individualismus und dieser Einkapselung zu arbeiten. Auch das kann nicht einfach dekretiert werden, du musst jetzt die Genossen lieb haben, bloß weil sie dieselbe Meinung haben. Also in mir ist es nicht aufgetreten. Aber das Zweite, die Theorie als Hauptseite würde ich schon anerkennen, wenn du nur anerkennst, dass die Theorie in einem umfassenden Sinn sich nur bilden kann, wenn sie aus Erfahrung schöpft. Und die setzt ja gerade aber wieder Teilnahme an Handlungen voraus. Also da würde ich schon Mao aus den Massen schöpfen, in die Massen hineintragen, sage. Zum Beispiel, als, was ich jetzt sage, hätte ich aber nicht. Aber als Praxis der ganzen Menschheitsgeschichte, aber das ist schon nochmal ein Unterschied in Bezug auf das alltägliche Handeln. Also wenn ich im alltäglichen Handeln meine, jetzt meine Erfahrung daraus zu schöpfen und Theorie zu bilden, da rase ich an jeder Ecke und Ende in Fetischismus rein. Und die Geschichte zu reflektieren als erfahrungsbildend und hier die Praxisgrundlage zu suchen, ist meiner Ansicht nach ein ganz anderes Moment. Also da würde dir wieder recht geben, dass in der Menschheitsgeschichte die Praxis das übergreifende Moment ist, würde dir recht geben, aber für Wirklichkeitsveränderung im Sinne von einer im Lukacschen Sinne von einer teleologischen Setzung, dass man die Mittel und die Zwecke reflektiert und ausgewogen setzt und wählt, kann nur das Theoriemoment das übergreifend Allgemeine sein, meiner Ansicht nach, umverändernd zu wirken. Was natürlich umgekehrt wieder reflektiert werden muss, ganz klar, wenn die Wirkung nicht eintritt, die man gewollt hat. So. Sagt eins. Ja, ich würde nur kurz auch entgegnen wollen, dass also deiner Darstellung, aufgrund meiner Erfahrung damals, kann ich sagen, das ist genial, dass Brückner in seinen Analysen das umdreht, dieses Wort Vermassung. Auf eine ganz eigenartige Weise spricht er in einem positiven Sinne, also in einem negatorisch-kritischen Sinne, gegen die damalige Anonymität. Und das betraf meine Generation. Da hast du sozusagen schon, du hast genug als Lehrer Betrieb gehabt, du warst froh, wenn du die Tür hinter dir zumachen konntest und so. Also man kennt das, wenn man sehr viel mit Leuten sozusagen in so Organisation, in den gegebenen Organisationsformen, ob man die nun aufgesucht hat oder nicht, zu tun hat, dann ist man froh, wenn man die Tür hinter sich zumachen kann. Oder auch der Betrieb, diese Wohngemeinschaftskultur und so, das ist alles bekannt. Ich hatte auch meine Wohngemeinschaftsphase und war einfach dann froh, als ich dir entronnen war. Und in den 80ern, aber und kam da auch erst richtig mal zum Lesen und zur Ruhe und so weiter, also in einer produktiven Weise. Aber das Bedürfnis dieser Leute, die eine Vermassung damals, wie Brückner das sarkastisch nennt, gerade anstrebten aus der Protestbewegung heraus und die dafür Organisationsformen suchten, war eben, und deswegen beißt sich da die Katze in den Schwanz, oder ist das Huhn das Ei oder das Ei das Huhn, mit dem Theorie-Praxis-Verhältnis. Es ging um eine Organisierungsform des Theorie-Praxis-Verhältnisses, in der wir praktisch zusammen lesen, zusammen, deswegen das Schulungswesen, das damals ein Fortschritt war, in der wir Theorie aneignen konnten, aber nicht vereinzelt, in der wir zusammen Theorie aneignen konnten. Zweiter Einwand, es sei keine, sei wenig Religiosität gewesen. Da muss ich ganz scharf meine These sozusagen nochmal in den Vordergrund spielen. Dieses, die Vorstellung des Volks bei Mao, und das wird hier bei Opitz sehr gut gezeigt und auch an den Beispielen, Jüngung versetzt Berge zum Beispiel, ein Zitat daraus, ein Text, den wir alle mehr oder weniger auswendig kennen. Das würde ich sagen, hat religiösen Charakter gehabt, diesen Text zu rezipieren bei Leuten wie mir. Ich habe auch geheult, als der Mao gestorben ist. Das war für mich eine messianische Figur in der Weltgeschichte gewesen. Ja. Und das ist eine Vergottung der Massen. Der maoistische Massenbegriff ist ein religiös-messianischer. Ich verweise nur auf diesen Psychoanalytiker Lifton. Das Buch habe ich sogar dabei hier. Ich lege es dann mal auch vielleicht nachher hin, wenn noch Zeit ist. Also kann man. Der Lifton ist eine klassische Studie des Messianismus bei Mao. Auch hier bei dem Opitz wird der Messianismus bei Mao sehr gut nachgewiesen, von verschiedensten Seiten her. Das ist eine messianische Figur, das ist ein und diese Topoi, die ich hier nicht so richtig entfalten konnte, immer um den des Volks, des guten Volks herum, das sind religiös-messianisch aufgeladene Topoi auch bei uns, also meinesgleichen, gewesen. Und da kam es drauf an, das ist eine Arbeitsreligion. Irgendjemand hat das reingebracht, es ist eine Arbeits- und Staatsreligion. Es ist eine Arbeits- und Staatsreligion. Da trifft die situationistische Kritik, aber nicht nur die situationistische, überhaupt die linkskommunistische Kritik an so einem ideologischen Schleier vor diesem Staatskapitalismus in China, der es zweifellos war, auch wenn die Mao-Fraktion sicherlich darüber hinaus strebte. Die Warenform noch in den letzten Weisungen Maos wird noch gefordert, endlich doch auf die Warenform Abschaffung, auf die Abschaffung des Lohnsystems überhaupt, was noch so und so viele Stufen hat und so weiter. Also war eine ganz klare Perspektive. Im Sinne, hatte ich auch vergessen zu sagen, im Sinne des Entwurfes für solche Gesellschaften in den Briefen Marxens an Vera Sasulitsch. Es war, als hätte Mao diese Sasulitsch-Briefe sozusagen als Programm, die er gar nicht kannte, und hat danach diesen Kampf der zwei Linien geordnet. Das ist das Fortschrittliche an Moment in dem Maoismus, ja. Aber, und das ist sozusagen das proletarisch-kommunistische Moment, während das bürgerliche Moment, ähnlich wie bei Lenin auch, der diese zwei Gesichter hat, dass das Jakobiner mit dem Volke, des bürgerlich nachholenden Modernisierers, den Westen, den Kapitalismus einholen und überholen und so weiter, die kapitalistische Kultur den Muschiks bringen, das ist auch da, das kann man nicht einfach dualistisch gegeneinander stellen oder nur das eine favorisieren. Und diese Zwiespältigkeit des Maoismus und die Zwiespältigkeit des Proletariats, namentlich in den deutschen Zuständen, führte Leute wie mich dazu, jahrelang diese Kampagnen Selbstverheizung, die notorisch gerade beim KBW war, und diesen sozusagen Kamikaze-Opfertrip nach der Devise, da könnte ich jetzt, wenn man das anekdotisch festmachen wollte, war ein wichtiger Teil der Sozialisation solcher 20-somethings wie mir in den 70ern gewesen. Diese Haltung, gut maoistisch, mit dem chinesischen Sprichwort, wer keine Angst vor Vierteilung hat, wagt es, den Kaiser vom Pferd zu zerren, Haltung. Wer keine Angst vor Vierteilung hat, wagt es, den Kaiser vom Pferd zu zerren, Haltung. Das ist so eine maoistische Peking-Rundschau-Formel. Und die wurde weitgehend verinnerlicht, weil man ja tatsächlich sich sagen konnte, in einer religiös-messianischen Heilserwartung, wir schaffen das, wenn wir nur wollen, dieser Voluntarismus, dieser maoistische, wenn wir die Kampagnen, wenn jeder alles gibt, was er kann, um diese Kampagne jetzt oder die nächste Kampagne, also es war auch maoistische Kampagnenpolitik, Kampagnenpolitik ist eine alte leninistische, stalinistische Angelegenheit aller KPs gewesen oder auch der Trotzkisten, aber die maoistische Spezifität dieser Kampagnenpolitik, die gab eben auch den MLern so eine bestimmte Aura. Man muss nur dieses eine Bild hier sehen, diese Aufbruchsphase von der KPDAO Berlin. Da wird diese Selbstinszenierung, diese Siegesgewissheit, wir schaffen das, wenn wir zusammen, ich gebe es mal so rum, wenn wir das zusammen jetzt an einem Strang ziehen und eine solche KPD aufbauen. Wir, das sind alles Studenten, Intellektuelle, die hier durch Berlin marschieren, 1970 rum, also kurz nach Gründung dieser KPD-AO, nach der ein, zwei Jahre nach der berühmten Schlacht am Tegeler Weg und so weiter, die selbst schon einen inszenatorischen Charakter hatte. In dem Starbuck-Film über den Mainz ist das sehr gut zu beobachten, wo Holger Mainz den auch das selbst gefilmt hat, auch diese Schlacht am Tegeler Weg und so. Das heißt, dieses konzentriert spektakuläre Moment diente Leuten wie mir, ja, egal in welcher dieser sektenhaft begonnen oder sektenhaft werdenden Gruppen, dazu das rationale Moment immer zu durchmischen und immer eine Interferenz auch beizubehalten. mit einem Setzen auf die quasi staatliche, den Staat ja in Bälde erobern müssende, ja, Parteiorganisation. Und die Arbeit, den Produktivismus, könnte man sagen, jetzt und dann auch später für diesen sozialistischen Aufbau, für die Weltrevolution, für die und auch für die nächste Kampagne. Das war sozusagen ein Backen des Ganzen, der ganzen Lebensweltlichkeit und damit auch die Möglichkeit, die rationalen Momente des Ganzen, die ich ja überhaupt nicht verleugnen will, zu irrationalisieren gleichzeitig. Das war das uneigentliche Moment für Leute wie mich. Ich kann nur über mich sprechen. Und das ist von Köhne natürlich genüsslich ausgewalzt worden und der alteriert sich darüber, hat aber auch nichts, ganz platt gesagt, nichts Besseres zu bieten sozusagen, als zurückzukriechen in den Schoß des BRD-Staats, der auf einmal so demokratisch ist und so weiter, wo er es mal besser gewusst hat. Und das ist natürlich eine völlig unlösbare Sache im Rahmen der bestehenden Staatlichkeit und so. Und da stellte sich die Frage, kannst du die Religiosität aufkündigen und ablösen, wenn du nach wie vor in einer beibehaltenen Ich-Schwäche auf eine quasi staatliche Organisationsform setzt und darin deine Theoriepraxisform zu finden versuchst über Schulung, die nichts als eine Beschulung im Polizeisinne letzten Endes doch irgendwann ist. Das heißt, ein ZK, ich wurde deswegen ausgeschlossen 1978 schon aus dem KBW, nicht ohne dann mit denen weiter zusammenzuarbeiten bis zur Selbstauflösung, weil ich zu viel las, weil ich dieses Buch hier heimlich gelesen habe, weil ich aufgrund der Kampagnenpolitik gar nicht mehr in der Lage war, die eigenen Publikationen mal gründlich kritisch zu lesen. Und das war schon ein Ausschlussgrund. Ich habe dann gelogen, ich habe gesagt, ich wäre auf dem Bau in den Ferien gewesen und hätte da gejobbt und so. Ja, in Wirklichkeit bin ich zu Hause geblieben, um nachts heimlich mal die eigenen Publikationen, die ich auf den Büchertischen vertrieben habe, zu lesen. Also solche Absurditäten, ja. Und das heißt, die Theorie wurde massiv sogar nach den eigenen Vorgaben unterdrückt. Und das war mir dann zu blöd, buchstäblich, ja. Da brauchte man sich auch nicht zu wundern, dass mit dieser Organisation man nicht weiterkommen konnte in Umwälzungsaktivität. Und da musste man dann eben selber über Formen nachdenken und sich mit anderen Leuten zusammenschließen. So. Also ich meine, diese Staats- und Partei- und Volksloyalität im maoistischen Sinne war genau das Hemmnis. Also nochmal zu Theorie, Praxis. Ich wollte mich eigentlich nicht zur Menschheit aufblustern. Ich glaube, ich habe Volumen genug. Sondern ich sehe es schon ganz individuell. Ich habe früher zum Beispiel die falsche Meinung gehabt, die Arbeiterklasse sei wirklich dieser Block, der nur wartet. Habe durch leidvolle Erfahrung erkannt, es ist ein falscher Gedanke, überhaupt Klasse so zu denken, sondern ich darf es nur als Prozess denken. Jetzt geht diese Erfahrung nur dadurch in mein jetziges Denken als Erkenntnis ein, weil ich eben mitgemacht habe, weil ich dabei war, weil ich sozusagen auf die Nassfalle bin, um mit Hegel zu denken. Also muss es wirklich dauernde Überprüfung der wie Mao sagt, wie entstehen die richtigen Gedanken im Kopf, muss es eine dauernde Überprüfung dieser Gedanken geben, anhand einer Erfahrung, die zunächst eben von der Prämisse ausgeht, stimmt es oder stimmt es nicht. Das Zweite zu dem Religiösen. Also messianisch passt ja eigentlich zu Mao am schlechtesten in einer Tradition, die gar kein Messias kennt. Der Konfuzianismus hat ja nicht die Erlösung oder sowas versprochen. Aber der Daoismus schon eher. Ja, aber das Religiöse sehe ich, um doch auch noch an einen anderen Siebener zu erinnern, nämlich 1937 die Prozesse. Da, wo Bucharin am Ende ein falsches Geständnis ablegt und sagt, jetzt, ich war ganz allein. Ich habe mich von euch verlassen gefühlt, weil ich falsche Gedanken habe. Jetzt erkenne ich, dass schon das falsche Gedanken haben eine Sünde ist, sinngemäß. Und jetzt bin ich wieder mit euch vereint. Das würde ich religiös nennen, weil es tatsächlich eine fiktive Einigkeit mit einer fiktiven Gruppe, nämlich das Volk, die es ja gar nicht gibt, bildet und dieses Volk dann sofort unter Stalins Aufsicht angehalten wurde, in 1000 Fabrikversammlungen Bucharin zu verurteilen, trotz diesem Wunsch der Vereinigung. Und wie er dann vor die Gewehre geführt wurde, hat er ein kleines Zettel geschrieben, Koba, wozu brauchst du meinen Tod? Koba war der Stalin. Das würde ich für religiös halten, weil es eine fiktive Verschmelzung, die ganz unmöglich ist, fordert. Nicht aber reale Versuche, mit anderen Menschen in solche Kontakte zu kommen, die gemeinsames Handeln ermöglichen. Also da muss man, glaube ich, die Sache schon ein bisschen auseinanderhalten. Ja, das war es eigentlich, was ich sagen wollte. ja auch ein deutliches Plädoyer, die marxistisch-leninistische Art der Organisierung heute in Frage zu stellen. Mhm. Auch dadurch, dass man durch ihre Praxis erfahren hat, dass sie offenbar nicht funktioniert. Und ich würde es halt auch das weniger pathologisieren, was 1970 war, als das, was heute quasi so als Leichenblenderei weitergeführt wird von ML-Gruppen. Weil also allein überhaupt die antiimperialistische Perspektive so kritisch vielleicht die China und die Sowjetunion gewesen sein mögen, ja zumindest eine da war und dass sich dann heute quasi in ungebrochener Kontinuität immer noch Leute als antiimperialistisch betätigen wollen und sich da, also vorhin gemeint, dass irgendwie das Subjekt verloren gegangen ist, dass sich da irgendwie händeringend, sei es die Multitüde oder sei es irgendwelche Volkssubjekte, da irgendwie ausgesucht werden, womit dann diese Formen, dann damit quasi diese Handlungsform einfach bestehen bleibt und sich da irgendwie in irgendwelchen anderen Kämpfen manifestieren kann. Also dass da diese Ausweichsubjekte, finde ich, noch viel beliebiger sind, als dass man heute von Linke oder Multitüde spricht, sondern also im Irak oder sowas irgendwie festmacht, dass man im Irak sich glaubt, dass ein antiimperialistischer Kampf in dem Sinne geführt werden könnte. Also der für mich nur oberflächlich völlig hirnrissig ist, weil ein antiimperialistischer Kampf macht in der Konstellation oder eine Kontinuität vom antiimperialistischen Kampf macht er ohne Sowjetunion und ohne das damalige China überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, man kann es schlecht am Fehler von Sowjetunion und China abhängig machen, sondern die Frage ist ja, A, gibt es noch den Imperialismus, den Lenin meint hat, und B, sind die Völker, die sich dagegen auflehnen, oder die Gruppen a priori, also von vornherein, unterstützenswert, weil sie wenigstens gegen den Imperialismus vorgehen. Und da haben die in der Gruppe Demontage nach vielem Unsinn doch mal was ganz Richtiges geschrieben, dass tatsächlich empirisch die sich befreienden Völker, wie zum Beispiel die Vietnamesen und so weiter, oder die ganzen afrikanischen Gruppen, nicht etwa, wie man sich das ursprünglich gedacht hat, den Weg zum Kommunismus gefunden haben, sondern sofort in einzelne konkurrierende Gruppen oder sogar Individuen zerfallen sind. Also mein Einwand gegen diese Art wäre vor allem, dass der Imperialismusbegriff nicht mehr überprüft wird, weil der ja bei Lenin voraussetzte, auch wenn es der Schah von Persien ist oder so, der wusste natürlich Lenin, dass der kein Sozialist ist. Ich unterstütze ihn trotzdem, weil nämlich in der Auflehnung gegen damals wahrscheinlich England, was ihn schnappen will, werden solche Kräfte freigesetzt, die zu einer Befreiung führen, auch wenn es noch kein eigentliches Proletariat gibt. Und diese Voraussetzung ist tatsächlich arg anzuzweifeln. Also egal, ob es jetzt Russland oder, ich meine, das Wort Antiimperialismus gab es ja auch schon vor der russischen Revolution. Der Rosa Luxemburg war genauso Antiimperialist, nur waren es andere Voraussetzungen. Weil damals die Vorstellung, ja, wenn der Schah von Persien sich erhebt, ist es einfach eine Gelegenheit, in den Kämpfen sich loszureißen von der Herrschaft des Kapitals in Form des Imperialismus, jedenfalls wesentlich glaubhafter war als heute. Aber sie war doch damals schon eine Lüge. Und hat sich auch als solche, diese ganze Drei-Welten-Theorie, ja, war ja durch und durch. Die ist ja aber eine. Das hielt übrigens sehr viele Leute, vernünftige Leute auch, die zwischen diesen Parteilagern, etwa DKP und so weiter, herumirrten, trotzkistischen, allen möglichen linken Segmenten herumirrten und eine relativ größere Ich-Stärke hatten oder eine Skepsis einfach auch hatten, als solche Leute, die gebunden waren durch den Gruppendruck und den ideologischen Konformitätsdruck in maoistischen Organisationen und oder in den brezhnevistischen Organisationen wie DKP, die waren genauso fanatisch und zu. Da haben aber diese vielen Leute dazwischen, die hat es abgestoßen, dass eine solche, dass mit dem Pinochet-Regime sozusagen gebandelt wurde und dass mit Südafrika gebandelt wurde und so. Das konnten die nicht mitvollziehen und sie konnten es deswegen nicht mitvollziehen, weil es tatsächlich eine Akrobatik, eine bürgerlich-außenpolitische Akrobatik war, diese Drei-Welten-Konzeption, die natürlich dann auch sogar der Sekretär des KBW, der ja selbst maßgeblich durchgefochten hatte, dass keinerlei Vaterlandsverteidigung da ins Programm reinkommt, hat dann am Ende, nach keinen 10 Jahren, dezent, Artikel plötzlich in der Kommunistischen Volkszeitung, der Anfang vom Ende des KBW war, man, die Arbeiterklasse muss auf eine demokratische Außenpolitik ihrer Nation sehen. Also wir brauchen eine demokratische, das war die Fortentwicklung dieses demokratischen Programms, das wissen jede, die kommunalen Verkehrsbetriebe überall sich hinein, also Krakenarme, wie du mal sagst, erstreckt hat, im besten Sinne, Demokratie noch demokratischer machen und wirklich demokratisch machen, zur Massendemokratie des Volkes machen und so, vorwärts im Kampf für die Rechte der Arbeiterklasse und des Volkes, hieß es immer, vorwärts im Kampf für den Sozialismus, als ein, wo das eine ins andere übergeht, sozusagen organisch, deterministisch, ja. Und das war schon eine Richtung, die aber immer an diesem noch demokratischer Machen der Demokratie und ein Umschlagen der Demokratie im leninistischen Sinne hing und klebte und eben immer nur die Einbeziehung der Massen, die Einbeziehung des Volkes, die Einbeziehung der Arbeiter in die Staatstätigkeit, sei sie nun eine bürgerlich-demokratische oder sei sie eine proletarische Staatstätigkeit, sich vorstellen konnte. Aber nicht die Zerschlagung der Staatlichkeit. Das galt ja als anarchistisch. Und an dieser Zerschlagung jeder Staatlichkeit, das haben sich die Situationisten zum Beispiel ohne Anarchisten zu sein in Anarchismuskritik, ich nenne jetzt die Situationisten nur als ein Gegenbeispiel in einer anderen gesellschaftlichen Umgebung als der deutschen Misere, die haben das glücklicher angeregt. Auch sie blieben in Abstraktheiten vielfach hängen. Auch sie haben sich ja aufgelöst. Man kann zum Beispiel nicht sagen, ja, warum ist das gescheitert? Es hat sich doch irgendwie aufgelöst oder so. Die SI ist auch auf eine Art gescheitert und hat sich dann schleunigst aufgelöst. Das kann kein Kriterium sein. Nur nebenbei, das fand ich so ein Zungenschlag oder Denkschlag sozusagen von Erfolglosigkeit oder Nicht-Erfolglosigkeit, die ich ein bisschen kurzatmig finde. Ja, das kann nicht das Kriterium sein. Es könnte sein, dass das eine prima, also ich verweise wirklich auf dieses KBW-Programm, wo ich das gar nicht, wo das peinlich ist. Da ist so viel Unabgegoltenes, je länger, je mehr. Ja, das sind Sachen, die sind je besser, je erfolgloser sie eigentlich geblieben sind, erhalten die immer mehr Glanz. Ja, aber die Frage, warum warum sich das nicht umsetzen ließ, ist sozusagen eine andere. Das ist die Frage, warum ließen sie sich eben nur als Programm, warum das man hochhält, oder warum lassen sich gute kommunistische Impulse in der Mao-Ideologie nur als rotes Büchlein, das mit dem gewedelt wird ein paar Jahre und so weiter, überhaupt nur umsetzen und nicht darüber hinaus? Warum nur spektakulär? Warum nur als Repräsentation? Warum nur als eine Organisation, die von außen den Massen aufgenötigt quasi wird oder Überzeugung war immer eine administrative, militärische Arbeit in der chinesischen Revolution gewesen und da hatte sie dann auch Erfolg. Wenn die Eroberung eines Terrains durch die Rote Armee oder später Volksbefreiungsarmee in China einherging mit revolutionären Umgestaltungen, mit Landreformen und mehr und Abschlachten von den übelsten Großgrundbesitzern meinetwegen auch und so weiter, also mit echter Revolution, dann griff sie natürlich auch. Aber wir waren keine Armee, keine Partei. Wir konnten das nur durch die Kommunistische Volkszeitung. Wir konnten das nur als Parteisoldaten mit Blättchen und mit Flugblättchen und so weiter, ja, gegenüber Medienkonzernen, gegenüber denen wir hilflos waren. Und wenn wir dann ästhetische Mittel auch so hilflos oder sozusagen noch im Nachklapp von bürgerlichen Mitteln machen, die rote Fahne, ZB, diese Abspaltung, erste Abspaltung der KPD-ML-ZK-Fraktion, da gab es dann so eine studentische Abspaltung, also KPD-ML-Zentralbüro-Fraktion, zu der stieß ich dann als Schüler in Mainz 1970 rum, die war wie die Bild-Zeitung aufgemacht, absichtlich, damit sie die Arbeiter anspricht. Also es gab ähnliche Beispiele, bitte. Bei Linksruck auch. Also immer wieder dieser Versuch, den wir beobachten, sich den anzubiedern und überhaupt also in den publizistischen Mitteln, das heißt letzten Endes den ästhetischen Mitteln auf der sinnlichen Ebene, eben nicht die Ich-Stärke der Leute und ihre Fantasie und Kreativität, um mal diese abgedroschenen Formeln zu benutzen, zu mobilisieren oder, was heißt zu mobilisieren? Das Wort mobilisieren ist allein schon absolut daneben, ja. Als hätte man einen Mob, einen progressiven Mob, von dem Lenin spricht. Wir brauchen einen progressiven Mob und wir brauchen die Studenten als Mobilgarde und so weiter. Diese im engen Sinne militärischen Termini griffen ja nicht, weil es sich zum Glück nicht um ein Bürgerkriegsszenarium handelte, sondern im Vorfeld dessen. Und da müssen die ästhetischen Mittel, die müssen auch entwendet werden. Und diese Kunst der Entwendung, da waren diese maoistischen, stalinistischen Organisationen vollkommen taub und blind dem gegenüber. Was da an Versuchen, eine eigenständige Ästhetik zu entfalten, lief, war peinlich. Ich sprach über dieses Theaterstück, wo ich mein Leben lang mich schämen werde, dass ich da auf der Bühne stand. Aber na gut, sowas passiert. Auch mal so tief muss man sinken, um dann zu lernen, vielleicht. muss man nicht, aber wenn man, man kann es dann so drehen. Jedenfalls, andere haben noch beschissenere Erfahrungen anderswo gemacht, in Spondi-Sumpf oder so. Aber mir geht es nur darum, dieses messianische Moment ist beim Maoismus auch eines, das diesseitig ist, also vom Daoismus her. Der Maoismus war ein Erlösungsglauben, wo das Rationale, ich würde daran festhalten als Gegenthese, die wir einfach so stehen lassen müssen, wo das Rationale, ja sogar die Religionskritik auf eine krude Weise und die Kultur- und Kunstkritik, das Kulturrevolutionäre, eben nicht des religiösen und irrationalen Charakters entkleidet war, wo der nicht aufgehoben werden konnte. Von Einzelnen vielleicht, aber mir ist das nicht passiert und ich habe es auch nicht beobachtet, sondern wo das eher verstärkt wurde. Und so ähnlich wie Lukács den Stalinismus überhaupt als einen Hyperrationalismus bezeichnet, schlägt aber dieser Hyperrationalismus dann genau auch wieder in Irrationalismus um. Obwohl er im Wesentlichen Hyperrationalismus und auch vom Anspruch her ist. Und das ist die Fatalität dieses religiösen Elements, das nicht aufgehoben werden konnte von meinesgleichen und was auch heute nicht aufgehoben ist. Also so jetzt nur als zu diesem Punkt, der offen bleiben muss, inwieweit war das was Messianisches, inwieweit war das trotz seiner Diesseitsgerichtetheit des Erlösungswunsches durchaus eben eine Säkularisierung des Messianischen, wie Walter Benjamin das nennt. Das muss offen bleiben, da muss man näher hingucken, weil das Ganze ja überall auch passiert, dieses Kippelicke. Also viel zu dem, was ihr schon gesagt habt und gefragt habt, war ein Satz eben in dem ersten Einladungstext von dem Programm hier von Setzung, also zu deiner ersten Veranstaltung, eben das ist das wichtigste Moment der Organisierung gab in diesen Gruppen. Und jetzt habe ich teilweise schon verstanden, dass es nicht per se das war, aber welche Aspekte davon von der Organisierung, was ihr da meintet, wenn es euer Text war, ob ihr das nochmal zusammenfassen könnt. Hast du das jetzt genau verstanden? Also unter Organisierung wäre zu verstehen gewesen, die bisherigen Bereiche, Schule, Universität und so weiter, wo man halt ist, zu überschreiten zu was gemeinsam, in dem die ganze Gesellschaft in ihrer Brüchigkeit in Frage gestellt wird. Das ist eine. Das zweite ist Organisierung schlichtweg als Technik. Man kann nicht allein starten an Weststürme, sondern da braucht man halt mehrere dazu. Und man braucht auch vor allem technische Hilfsmittel und so weiter. Das ist einem ja später klar geworden, dass das was ganz entscheidend ist, Druckereien und so weiter zu haben. Und auch Befehlsstruktur, also naja, Erwartungsstruktur, sage ich mal vorsichtshalber. Das schönste Flugblatt hilft dir nichts, wenn keinen hast, der es verteilt. Oder Telefonketten und all diese Dinge. Also das hat schon eine große Rolle gespielt, dass man, wenn wir kamen oft aus Kleinstädten, da waren wir eben Mutterseele allein, kannte zwar viele Leute, aber du konntest dann nur jeden individuell auf die Bude rennen. Jetzt war auf jeden Fall eine kollektive Erwartungs- und auch in diesem Sinn Erwartungshaltung und Erfüllungsmöglichkeit da, sodass Sachen auch gemacht werden konnten. Also Straßenbahnstreik und solche Sachen. Das kann man einfach nicht allein. Und das Zweite war, wie gesagt, mehr gedanklich Überschreitung dieser engen sektoriellen Grenzen, in denen man bisher gewollt hat. Weil ja auch die Studenten an der Uni im Grund festklebten, trotz allem mir Lehrer an der Schule, die Schüler ebenfalls an der Schule, andere in ihren Bereichen halt. Da gab es ja auch ziemlich viel aus dem Sozialbereich, die mitgemacht hatten. Sozialarbeiter hatten wir zum Beispiel groß. Da ist aber natürlich das ähnliche Problem. Ich kann da mit meinen Leutchen machen, was ich will. Der Rahmen ist halt gesteckt, Sozialamt hat mir die Mittel und so weiter und so fort. Also das hätte für mich ganz plump und schlicht Organisierung bedeutet. Nicht, was es bedeutet hätte, sondern das, ja. Also in der Veranstaltungshinweis stand quasi der Satz wie Organisierung als so Problem. Gut, das Problem ist natürlich einfach, werde ich von der Organisation dann verzehrt? Also bin ich überhaupt nur noch Exekutivorgan von diesen Erwartungshaltungen? Es gab ja keinen offiziellen Befehl. Es waren wirklich verinnerlichte Erwartungshaltungen. Man hat keine Parteistrafe, das hat man alles nicht, auch kein Parteibüchle und so weiter. Sondern es war die Frage, werde ich durch die Organisation die eigentlichen Hilfsmittel für mich sein soll, beziehungsweise für die kollektive Tätigkeit, nicht gerade umgekehrt zum bloßen Objekt, was redeln muss und was halt morgen um fünf dasteht und was weiß, dass es im Grunde nur der Diener ist von diesen Mechanismen. Das wäre ein Problem. Ich habe da in einem früheren, wenn ich die Frage richtig verstehe, in der Richtung auch, finde ich also sehr, sehr nervgehend auch, hatte ich das so formuliert vor ein paar Jahren. Wir haben da in Frankfurt auch schon länger so ein Maoismus-Seminar, was sich so hinzieht auch, und da ist so allerlei auch Vorüberlegungen formuliert worden. Wie das also aus dieser Erfahrung heraus der ML-Zeit einige Antworten auf alt-neue Fragen versucht werden. Und da hatte ich dann so formuliert, worin bestand und besteht die Suggestionskraft des leninistischen Organisationsmodells? Warum scheint es immer wieder probat für die Problemlösung der Revolution in Permanenz? Also zum Beispiel jemand aus dieser Rotfront, dieser albanistischen Gruppe, hat mal einfach gefragt, wie soll es denn ohne Partei gehen, wenn du den hochgerüsteten, bestorganisierten Staatsapparat vor dir hast? Wie willst du denn eine kommunistische Revolution ohne eine Partei, die dem ebenbürtig ist, machen? Eine gute Frage. Die Frage kann ich natürlich nicht einfach so beantworten. Ich kann nicht sagen, nö, verzichten wir drauf. Ich muss schon eine Antwort geben, wie ich es ohne eine Partei, also anders, besser mache. Das ist vollkommen unabgegolten, und da war das immerhin ein Experiment, das gezeigt hat, wie weit man mit sowas auch kommt. Und der KBW kam sehr mit seinem Aufstandsinfrastrukturmodell ziemlich weit. Aber sozusagen, der saß dann auf dem Trocknen irgendwann, weil dem niemand folgen mochte oder sehr wenige Leute nur sich dazu verheizen wollten. Das heißt, die Zeiten waren nicht so. Eine weitere Formulierung war, unabgegolten ist, wie verhält sich kommunistische Organisation zum, was Hegel nennt, System der Bedürfnisse der modernen Gesellschaftsindividuen einerseits und dem harten, blind notwendigen Vergesellschaftungsprozess des produktiven Gesamtarbeiters, wie Marx es nennt, in dessen zugleich freiwilliger und erzwungener Assoziation, eben der Lohnarbeit, auch weltweit andererseits, der in diesen Individuen eine Welt produktiver Triebe und Anlagen, wie Marx das nennt, zugleich hervortreibt und wieder unterdrückt. Wie verhält sich da eine kommunistische Organisation zu diesem System der Bedürfnisse? Unterdrückt sie diese Bedürfnisse ebenfalls, zum Beispiel als im maoistischen Sinne kleinbürgerlichen Individualismus zugunsten der proletarischen Disziplinen von Fabrik und Kaserne, wie Lenin das nannte? Oder schafft sie ein Treibhaus der bornierten Vollendungen, wie Marx das nannte, also klein-klein in Krähwinkeln, Kommune oder als Künstler oder sonst wie? Oder was? Maos Leitsätze gegen den Liberalismus, wenn man die liest, und die hingen bei manchen ML-Genossinnen über dem Feldbett, zeigen, wie repressiv gegenüber diesem System der Bedürfnisse, entnommen dem Bürgerkrieg, dem revolutionären Krieg der 30er, 40er Jahre, eben das Ganze adaptiert wurde und dadurch eben das inzwischen aufgeschossene System der Bedürfnisse und in modernen Bedingungen, eben auch Pop und so weiter, Kultur, bei vielen zurückgestaut wurde. Organisationsmilitärisch gedacht, gehen wir von einer marschierenden proletarischen Armee als Leitvorstellung oder von umherschweifenden Rebellenhaufen, wie Mao das im Gegenzug nannte, oder von koordinierten Partisanenkontingenten aus, wie etwa die autonome Bewegung sich später dann fasste, nach dieser Erfahrung durch die 80er und 90er hindurch, oder Antifa, oder etwa von so einem Modell, würde ich es hinzusetzen, wie die Situationisten als die Enfant perdu, wie es zum Beispiel in der Kulturrevolution in China vielfach auftauchte, wie wir heute sehen können, ja, gegen diese Partei-Soldaten-Mentalität, die zerbrach. Ist das vielleicht ein Modell von Selbstorganisierung, diese Enfant perdu, im militärischen Sinne der versprengten Haufen hinter den feindlichen Linien und so weiter. Psychomental und ethisch-moralisch ausgedrückt wäre diese unabgegoltene Frage, verlangen wir uns und anderen revolutionäre Opfer ab oder bedeutet der Doppelsinn vom guten Leben, also moralisch gutes Leben und auch so gutes Leben, soweit es geht, hedonistisch sozusagen, bedeutet das wissenschaftlich-kommunistisch etwa anderes als diese falschen Alternativen oder als diese gescheiterten Lösungen? Ja, das ist, glaube ich, auch eine abstrakte Antwort als Lehrer aus der ML-Bewegung, die ich auch auf deine Nachfrage geben würde. Das ist vollkommen offen. Also diese demokratischen Strukturen, die du geführt hast, die waren aber schon ein Spezifikum für den KBW dann. Also der KB hatte das ja ganz anders. Ja. Also war ja auch ein vielleicht auch was qualitativ anderes. Du meinst jetzt Arbeiterkampf-KB, oder? KB Nord. KB Nord. Nicht die KABD Tübingen und Co., also die später ML wurde. Geschaffen. geheimzirkelmäßig organisierten. Ja, aber der KB Nord hatte ja überhaupt kein offizielles Leitungsgremium. Ach so, ja, ja. Es war ja rein ja, informell bis zuletzt, nicht? Also auch die einzige der K-Gruppen. Es war aber was Spezielles. Ja, ja, ja, ja. Die anderen K-Gruppen hatten aber auch in der Regel Zellenstruktur. Das war ja, es wurde verbreitet, da gab es noch aus der Weimarer Republik so zwei Bände, die Bolschewisierung der KPD, wo das lang und breit erklärt wurde, was Zelle für besser wäre als zum Beispiel Straßenversammlung und so weiter. Und da hat man sich dann, glaube ich, in allen diesen Gruppen ein Beispiel dran genommen. Jedenfalls zuerst wahrscheinlich auch das, diese zwei graue Bände. KPD, Bolschewisierung. Ja. Also das dürfte bei den normalen leninistischen Parteien ist es fast automatisch auf Zelle rauslaufen. Wobei, wie gesagt, bei uns war es vor allem die Schwäche, dass wir oft nur Zelle an, also wie es heute in feinerer Gaststätte Kartoffel an, Bechamelsoße gibt statt mit, so ähnlich hatten wir Zelle am Krankenhaus. Es war eine falsche Synthese von Individualismus, also ein falsch oder nicht aufgehobener Individualismus und ein falscher Kollektivismus, der eben im Grunde staatsfixiert blieb. Wenn man das Leninische, die Leninische Formel, auch Brecht hat das, also diese Leninische Formel, jede Köchin muss den Staat regieren, das führte in der Zellenstruktur de facto dazu, dass nach der Brechtschen Devise, du musst die Führung übernehmen, wenn es ankommt. Jeder sein, wie der Staat, jeder sich als Köchin oder Koch an der Spitze des Staates jeden Augenblick oder der Partei, die auch noch nicht aufgebaut war, die erst aufgebaut werden sollte. Du musstest sozusagen, der KPB hat immer betont, wir sind noch längst keine richtige kommunistische Partei, aber wir müssen die Aufgaben, die Funktionen einer solchen Partei schon antizipieren. Und darin können wir sie nur aufbauen. Da war natürlich was Richtiges dran. Aber das führte zu einer ungeheuren Überspannung. Und wenn diese Partei praktisch schon der Staat, der proletarische Staat sein soll, ja, also die Regierung dieses Staates, dieses Proletarischen, der die Massen zu den Staatstätigkeiten heranziehen soll, und du musst jederzeit die Führung übernehmen können, dann bist du in der Zelle selbst Staat. Das ist eine Verinnerlichung dieser Staatsfixierung, nach meiner Erfahrung. Und das führte zu dieser ungeheuren Überspannung. Und es war eben keine echte Assoziation. Es war nur sehr beschränkt eine Assoziation. Viel zu beschränkt in einer Gesellschaft, die gerade die Individuen in individualistischen Monaden verkapselt, aus denen wir gerade raus wollten, in dieser sozusagen Vermassung im Brücknerschen Sinne, ja, einer Gegenvermassung, gegen die geltende Vermassung. Und gleichzeitig war es eine Verstaatlichung, eine Vervolksstaatlichung in dem Sinne. Wir mussten praktisch in jeder Zelle, bis nachts um drei saßen wir und jeder musste zur Weltlage und zum letzten Spargroschen und zur Roten Hilfe und zu allem, was anfiel, Riesenlisten, die wurden von oben nach unten, von der Zellenleiterbesprechung und auf auch regionaler Ebene und so weiter, vom ZK runter in die kleinste Zelle und von der kleinsten Zelle Stellungnahme jeder Genossin, jedes Genossen wieder zu all diesen Fragen wieder nach oben. Demokratischer geht's nicht. Aber es war die Demokratie als Staatlichkeit. Und da muss es andere, das ist gescheitert. Diese perfekte Staatlichkeit, genauso wie das demokratische Programm. Es ist, ich sage immer, wie wenn jemand dir einen, das ist auch bei vielen trotzkistischen Gruppe Arbeiter macht, die mit ausgeklügelten, perfekten Übergangsforderungen einem kommen, da kannst du gar nichts dagegen sagen. Es ist, wenn Staubsaugervertreter, die einen perfekten, eierlegende Wollmilchsau-Staubsauger verkaufen will, du kannst nicht dagegen, aber du wirst den bestimmt nicht kaufen. Irgendwas stimmt daran nicht. Irgendwie ist es zu monströs, irgendwie ist es zu perfekt. Ja, und du willst das lieber dir selber nochmal überlegen und angucken. Ungefähr so war der Effekt dieser perfekten Maschinerie. Ich kann es jetzt vom KBW her nur sagen. Und das ist Staatsfixierung. So geht es nicht. Das ist keine echte Vergesellschaftung. Das ist gescheitert. Nur muss man dazu sagen, im Vergleich zu den vorigen Sit-ins war Zellenstruktur schon ein demokratischer Fortschritt. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Also so nach 68 in jeder Uni große Aula, 500 Leute oder 600. Und am Anfang war das wirklich toll, jeder rannte vor und sagte seins. Aber in Heidelberg schon nach ganz kurzer Zeit, Genosse Schmierer, wenn ich jetzt gekommen wäre, hätte mich jeder an der Ruck geschossen. Also jetzt hört doch erstmal Genossen Schmierer zu. Das heißt, die informelle, gar nicht ausgesprochenen Zwänge waren in Sit-ins und so noch, also in diesen Teach-ins, viel, viel größer als in der Zelle. Denn da hat man wirklich Chance gehabt, unter seine 5 bis 6 Mithandeln einfach sich mal durchzusetzen und was zu überzeugen. Richtig ist, dass in der Schwäche natürlich das ganze parodistische Züge annimmt. Das Schlimmste war, bei Veranstaltungen, trat jeder von seiner Zelle auf und sagt, wir haben in unserer Zelle einen Redebeitrag vorbereitet. Mhm. Und darauf sagten sie fast selbe hintereinander zur größten Qual von denen, die ich schon das erste Mal gehört hatte. Das war genau die Hilflosigkeit, dass nämlich diese Individualisierung überraschenderweise die größten Klischees erbrachte. Also durch geheimnisvolle Lenkung von oben hat jeder in seinem Redebeitrag nochmal gesagt, dass er empört ist, aber wirklich empört. Das war eine ungeheure Verarmung des Denkens, bei größter Anstrengung, dass alle alles tun. Entsetzliche Zeitverschwendung, weil als Kenner der Materie wusste man schon, vor der Erste aufgetreten ist und gesagt hat, wir haben da was vorbereitet, was jetzt kommt. Ich hätte jetzt nur abschließend, ich würde sagen, plädieren abschließend so. Jetzt nur noch einen Stichpunkt, einen Blick auf diesen Streit mit dem nationalistischen Gehalt auch von maoistischer proletarischer Weltrevolutionsstrategie, um es mal so pompös auszudrücken. Man muss sehen, dass das ganze maoistische Denken, das Denken Maos selbst von dem bedeutenden Theoretiker Li Dajiao, beeinflusst ist. Das ist auch in diesem Opitz-Band sehr schön dargelegt. Und Li Dajiao, der zutiefst den jungen Mao in seinem Übergang zum kommunistischen Organisator und Ideologen auch eben beeinflusst und geprägt hat, ist genau das der Hauptpunkt, dass China in einer Synthese aus der chinesischen Geschichte im Kampf gegen diese imperialistische, seit den Opiumkriegen, imperialistische Unterwerfung und Beherrschung, dass China als eine proletarische Nation und dass die kommunistische Revolution, die sozialistische und kommunistische Revolution in China, diffuse Vorstellung, aber auch sehr stark von einer Marx-Adaption ins chinesische Denken, geprägte Vorstellung von sozialistischer, kommunistischer Revolution in China als die einer proletarischen Nationenbildung, als Nationbildung gefasst werden. Und nicht nur China, sondern alle diese von Imperialismus unterdrückten Länder werden als proletarische Nationen gefasst. Das ist also eine Klassenunschärfe. Wenn ich jetzt an diese gespenstische Analogie denke oder die Konvergenz denke, ich rede nur von einer Konvergenz, nicht von einer Strukturgleichheit, aber von einer Ähnlichkeit zu dem, was die nach Franz Neumann die eigentliche Leistung des Nationalsozialismus war, nämlich gegen die plutokratischen, imperialistischen, angelsächsischen und so weiter Nationen, die prolet-arischen Nationen zu setzen. Also du hast die Habenichts-Nationen, die zu kurz gekommen, das mögen auch imperialistische Länder sein, und dann hast du die plutokratischen, die letzten Endes vom Judentum als den Geldmenschentum oder aber nur die Art, wie sozusagen der Klassenkampf umfunktioniert worden ist von den Nationalsozialisten jetzt nochmal speziell mit diesem Bild des Proletariers, ja, der die Völker gegen die plutokratischen imperialistischen, kapitalistischen Nationen gegen die Weltkapitalisten mobilisiert. Das ist eine Konvergenz, wie wir sie dann in der Tat bei einer immer weiteren Verflachung der Theorie auch heute bei ML-Konzepten, bei antiimperialistisch sich nennenden oder dünkenden Konzepten auch wiederfinden. Das ist eine Konvergenz, die auch schon in diesem, man muss sagen, durch die Rückständigkeit Chinas geprägten Konzeption von sozialistischer Revolution als Nation Building und als proletarischer Staatsaufbau geprägt ist. Darauf wollte ich nur hinweisen. Also es gibt da Konvergenzen, auf die muss man sich auch mal näher untersuchen, für die wir meinesgleichen damals blind waren. Soweit. Man sieht ja auch, wie rechts manche MLer und Rest-MLer heute geworden sind in ihren realpolitischen Stellungnahmen. Könnte man ins Detail gehen. Letzten Endes ist Israel für die RIM natürlich der Feind. Das geht aus ihren Publikationen hervor, wo sie also nicht genügend Palitücher den Kämpfern und den Fedayeen-Mythos beschwören können und so weiter. Also es ist immer der Imperialismus ist der US-Imperialismus und sein Brückenkopf Israel und so weiter. Also so hat sich das heute verschränkt und verdichtet vielfach bei vielen Rest-MLern. Mögen sie auch noch so radikal, so wie die RIM, auftreten. Und das ist halt eine bestimmte Entwicklung, die da eintreten konnte.